Michail Bulgakov, Der Meister und die Stadt. Der große Krieg, die aus ihm hervorgegangene Revolution und der Zusammenbruch des Russischen Reiches erwiesen sich für Kiew wie für die Ukraine als Ganze als Glück und Katastrophe in einem. Krieg und Revolution brachten das Reich zu Fall, das der Herausbildung einer ukrainischen Nation und Staatlichkeit jahrhundertelang Widerstand und Unterdrückung entgegengesetzt hatte. Der Fall des Imperiums gab den Weg frei erst in die Autonomie, im Sommer 1917 verkündet im ersten Universal der Zentralrada an das ganze ukrainische Volk, dann im vierten Universal im Januar 1918. Von diesem Tag an wird die ukrainische Volksrepublik unabhängig und selbstständig. Ein freier und souveräner Staat des ukrainischen Volkes sein. Aber schon kurz danach besetzten die Bolschewiki Kiew und wenig später folgten die Mittelmächte. Für immer sollte Schluss sein mit der Zweitklassigkeit der Kleinrussen oder Ruthenen, wie sie im Habsburgerreich genannt wurden, und mit ihr dem Verbot der ukrainischen Sprache und Literatur. Ein Ende sollte die Diskriminierung der bis 1915 im Ansiedlungsrajon lebenden Juden haben. Mit dem Fall des Imperiums war aber auch die Ordnung dahin, die den Boom, den Aufstieg der Stadt in den Jahrzehnten seit den großen Reformen angeschoben und getragen hatte. Kampf für nationale Selbstbestimmung, Aufstand gegen die alten Eliten, Bauernrevolten, konterrevolutionäre Armeen, antijüdische Pogrome. All dies griff in den folgenden Jahren ineinander und verwandelte Kiew in einen Schauplatz nicht endender, nicht überschaubarer Auseinandersetzungen, an deren Ende nicht die Konsolidierung einer ukrainischen Volksrepublik stand, sondern der Sieg der Bolschewiki und die Wiedereingliederung der Ukraine in das unter den Kürzeln UdSSR wiedererstandene Russische Reich mit Charkiw als der ersten Hauptstadt der neuen Ukraine. Was sich zwischen 1917 und 1921 in Kiew in einer kaum entwirrbaren Abfolge miteinander konkurrierender Mächte und Fronten tat, lässt sich in Kürze kaum aufzählen. Die Proklamation der ukrainischen Volksrepublik, die vorübergehende Machteroberung durch bolschewistische Truppen, der Einmarsch der kaiserlichen deutschen Truppen nach dem Friedensschluss von Brest-Litowsk und die Etablierung der Marionettenregierung Pawlo Skoropadskis, eines ehemaligen Generals der zaristischen Armee als Hetman der Ukraine. Das kurzlebige Regime des linksnationalistischen Direktoriums unter Simon Petliura, die Truppen der von Frankreich und England unterstützten Weißen unter General Denikin, die für die Wiedererrichtung eines einen und unteilbaren Russland kämpften. Nicht zu vergessen die von Josef Pilsudski angeführte handstreichartige Besetzung Kiews durch polnische Truppen im Jahre 1920, bei der die Dnepr-Brücke, die längste Europas, gesprengt wurde. Am Ende siegte die Rote Armee und beendete die Zeit der Wirren. In diesen Jahren einander rasch wechselnder Fronten und Herrschaften wurde Kiew zum Durchgangsort von Armeen, Flüchtlingen, Marodeuren, Kriegsgewinnlern aller Art. Ilja Ehrenburg erinnerte sich später an die deutschen Offiziere mit Kaiser Wilhelm Schnurrbart, die es sich auf dem Kreschtschiatik mit Wiener Schnitzel, Berliner Pfannkuchen, Schaschlik und saurer Sahne gut gehen ließen. Kiew wurde vorübergehend zum großen Wartesaal und zum Transitpunkt. Kiew ähnelte einem überfüllten Kurort mittlerer Größe. Die Eingesessenen gingen in der Masse der Flüchtlinge aus dem Norden unter. Der Kreschtschiatik war die erste Etappe der russischen Emigration. Vor der Reede von Odessa, vor den türkischen Inseln, vor den Berliner Pensionen und Pariser Mansarden. Wie viel künftige Pariser Taxichauffeure wandelten damals über den Kreschtschiatik? Hier fand man hohe Petersburger Würdenträger und flinke Journalisten, Tingeltangelsängerinnen und Hausbesitzer, dazu eine Menge durchschnittlicher Spießer. Der Nordwind trieb sie wie welke Blätter vor sich her. Spielcasinos, Kabarets, Schwarzmarkt hatten Hochkonjunktur. Kiew wurde zum Grand Bazar des untergegangenen Imperiums. Eine Unmenge von Kommissionsläden schoss aus dem Boden. Das war neu, das verblüffte. Hier verkaufte man Pelze, Brustkreuze, Ikonen, Tafelsilber, Ohrringe, schottische Plates, Spitzen, kurz und gut, alles, was man aus Moskau und Petersburg hatte mitnehmen können. Es kursierten mehrere Währungen, Zarengeld, Kerensky-Geld, ukrainisches Geld. Niemand wusste, welches das schlechteste war. Neben dem Rathaus boten Spekulanten deutsche Mark, österreichische Kronen, englische Pfund und amerikanische Dollars an. Wurde aus Frankreich eine deutsche Niederlage gemeldet, so fiel die Mark und stieg das Pfund. Besonders gern wurden Dollars gekauft. Auch Offiziere und Soldaten gab es in allen Kategorien. Denikin- und Krasnow-Anhänger, Kubanleute und Astrachan-Heer, Anti-Bolschewiken, Antisemiten und dem Ruf »Schlagt die Juden, rettet Russland« auf den Lippen. Die Namen der Zeitungen wechselten. In den Straßen flatterten gelb-blaue Flaggen. Auf den Geldscheinen war ein Dreizack abgebildet. Man ordnete eine Änderung der Firmenschilder an. Überall standen Leitern und auf ihnen Malergesellen, die über das russische I ein ukrainisches I pinselten. Jeder Durchzug von Bewaffneten zerstörte ein Stück der Stadt. Munitionslager flogen in die Luft, Tausende von Toten und Obdachlosen zurücklassend. Wer konnte, floh aufs Land, um sich in der drohenden Hungersnot über Wasser zu halten. Manchmal, so Ehrenburg, glaubte ich im Kino zu sitzen und eine Verfolgungsjagd zu sehen. In diesem Tumult ging die geordnete Welt des Bürgertums unter. Das Epos dieses Untergangs wird erzählt von Michail Bulgakow, 1891 in Kiew in die Familie eines Theologieprofessors geboren. Er hat diesen Einbruch der neuen Zeit und den Untergang der alten Welt gestaltet in »Die Weiße Garde«, 1924, und in dem Drama »Die Tage des Turbins«, die später wegen seiner kalten Demonstration des Untergangs des Bürgertums zu den Lieblingsdramen Stalins gehörte. Auch das Schauspiel »Die Flucht«, das den Weg ins Exil zum Thema hat, lebt von diesen Erfahrungen. Bulgakows Texte sind erfüllt vom Kiewer Stadtraum. Und man könnte sagen, dass alle bulgakowschen Milieus und Personagen sich der Stadt seiner Kindheit und Jugend verdanken. Nicht alle gehen so weit wie der Kiewer Literaturwissenschaftler Miron Petrovsky, der in seiner glänzenden Studie »Der Meister und die Stadt«, Kiew 2001, die These vertritt, dass auch dem Roman »Der Meister und Margarita«, mit dem Bulgakow einen Jahrhundertroman geschrieben hat, das Urerlebnis des Untergangs der bürgerlichen Welt Kiews zugrunde liegt. Revolution und Bürgerkrieg als Apokalypse, Moskau und Jerusalem in Meister und Margarita entschlüsselt als Kiew. Oder wie Michail Bulgakow in seinem Essay »Kiew, die Stadt« von 1927 geschrieben hat, »Die Stadt«. Kiew gleichsam als Synonym für die Stadt an sich. Kiew wurde, wie Petrovsky bemerkt, zum Waggonfenster, durch das auch Bulgakow bei seiner Reise durch die Zeit auf die Stadt blickte. So viele Motive, die sich in den Kiewer Zeitungen unter den Faits divers oder in den Theaterrezensionen fanden, entdeckt man wieder in Bulgakows Texten. Die Aufführung des Mysterienspiels »König der Juden« von 1917, Kiew als Stadt der Operette, der Ort des Attentats auf den deutschen General von Eichhorn, das erste Alexander-Gymnasium am heutigen Taras-Schewtschenko-Boulevard, wo Bulgakow zur Schule ging, das Pädagogische Museum, der Salon der Madame Anjou im Eckhaus hinter der Oper, der Platz vor der Sophienkathedrale. Die Weiße Garde ist für die Kenner des Romans fast ein Führer durch die Kiewer Topographie. Dies gilt im allermeisten für das Haus im Andrejewskisbusk, heute Andrejewski Usvis 13, einem bürgerlichen Wohnhaus in einer der schönsten und steilsten Straßen, die von der Oberstadt nach Podil hinunterführen, etwas unterhalb der hochaufragenden Andreaskirche Francesco Bartolomeo Rastrellis. Schon in Sowjetzeiten war das Haus, in dem der Kultautor der sowjetischen Intelligenzia zwischen 1906 und 1919 gelebt hatte, eine Art Wallfahrtsort geworden. Irgendwann wurde eine Gedenktafel angebracht und 1989 sogar ein Museum eröffnet mit allem, was zur Rekonstruktion eines exemplarischen Intelligenzia-Haushaltes gehörte. Die jetzige Fassung des Museums ist noch ambitionierter. Sie inszeniert eine Art von magischem Realismus, indem sie Teile des Mobiliars, das Metallbett, die Anrichte, Familienfotos, Exemplare der Zeitschrift Niva im Originalzustand, andere hingegen komplett weiß gestrichen präsentiert, so dass der Besucher das Gefühl haben soll, sich zwischen Wirklichkeit und Phantasmagorie zu bewegen. Das kultivierte Heim der Bulgakow-Familie wurde nach der Revolution aufgeteilt in eine Gemeinschaftswohnung, wie die allermeisten bürgerlichen Wohnungen, und überlebte so bis zum Ende der Sowjetunion. Wer jetzt aus dem Fenster im Haus Andrejewskis Busk 13 blickt, hat einen schönen Blick auf Podil und auf die Masse der Touristen, die sich ihren Weg an den Kiosken der Devotionalienhändler vorbei in die Oberstadt bahnen. Das Schicksal von Häusern und Villen ist ein eigenes Kapitel, in dem die Geschichte Kiews erzählt werden könnte. In den Marienpalast zog 1919 der Rat der Volkskommissare ein. Viele Villen wurden von der neuen Macht beschlagnahmt. Das Haus der Gräfin Uvarova in der damaligen Jekaterinskaja Straße 16, heute Lipska Straße, beherbergte nun die allukrainische Tscheka. Im ehemaligen Haus des Generalgouverneurs in der Institutska Straße 40 war die Gouvernements-Tscheka untergebracht. In einer der Brodsky-Villen quartierte sich ebenfalls diese später so berüchtigte Behörde ein. Die Ruinierung des bürgerlichen Kiew als apokalyptische Urerfahrung, aus der sich auch der Meister und Margarita speiste, hat Bulgakow nicht nur an seinem eigenen Haus mit eigenen Augen studieren können. Er sah die von den Bürgerkriegsparteien in Brand geschossenen Häuser, bei späteren Besuchen in seiner Vaterstadt auch das zugunsten des geplanten Sowjetplatzes abgetragene Michaelskloster. Der Untergang seiner Stadt als Weltuntergang. Laboratorium Kiew. Malevich dekoriert die Stadt. Doch in diesem Weltuntergang brachen sich auch Energien Bahn, die unter den Verhältnissen des Ancien-Regime keine Chance gehabt hätten. Es kommt zu einer Art von Kernfusion, für die alle Ingredienzien in der Stadt schon vorhanden und die durch die Wanderungs- und Fluchtbewegungen im Bürgerkrieg noch einmal extrem aufgeladen und scharf gemacht worden waren. Symbol dafür könnten Malevichs supramistische Kompositionen für die Revolutionsfeiern auf den Fassaden des Kreschtschiatek sein. Wenn man heute durch die Stadt geht und die an Gebäuden angebrachten Plaketten studiert, die an geistige Koryphäen erinnern, deren Schaffen mit Kiew verbunden war, dann gewinnt man eine Vorstellung von Kiew als einem kulturellen Laboratorium. An der Universität finden wir nicht nur die großen Namen der ukrainischen Literatur und Geisteswelt, Taras Schewtschenko, Nikolai Kostomarow, Michailo Ruschewski, sondern auch den Philosophen Lev Schestow, den späteren Schriftsteller Wassily Grossmann, eingeschrieben als Student in den Jahren 1921 bis 1923, oder den späteren Theaterregisseur Alexander Tairov. In Kiew taten ihre ersten Schritte ins literarische Leben Schriftsteller wie Isaac Babel und Konstantin Paustowski. Der Pianist Wladimir Horowitz gab in der Kaufmannsgesellschaft der heutigen Philharmonie sein erstes Konzert. Der Philosoph Nikolai Berdjajew ist in einer Kiewer aristokratischen Familie aufgewachsen und ging am selben Gymnasium zur Schule, das auch Dmitri Tschischewski, später in Halle und Heidelberg, für die Geistes- und Literaturgeschichte Russlands zuständig, besucht hatte. Hier wurde Lev Kopelev geboren. Die Häuser, in denen er gelebt hatte, kann man noch heute finden in der Reitaska Straße und der Dmitrivska Straße 37. Anna Achmatowa lebte für ein paar Jahre in einem der schönsten Jugendstilhäuser in Lipki, in der Sankowetska Straße 7. Nadeshda Chasina, Ossip Mandelstams spätere Frau, die sein Werk für die Nachwelt rettete, wuchs in der Reitaska Straße 25 auf und besuchte das Privatgymnasium am Jaroslawiw-Wal 36. Arnold Margolin, einer der Verteidiger von Mendel Baileys und später in der Regierung des Direktoriums zuständig für Minderheitenfragen, wohnte in der Velika Schitomirska Straße 4. Aus Kiew stammten die sowjetischen Schriftsteller Ilja Ehrenburg, Viktor Nekrassow und Anatoli Kuznetsow. Besonders viele Adressen des jüdischen Kiew finden sich in dem Bezirk des Bessarabischen Marktes. In der Velika Wasilkowska Straße 5 stand das Haus, in dem Scholem Alechem, der Autor von Tevje, der Milchmann, in seiner Kiewer Zeit gelebt hatte. Aber auch Golda Meir, die spätere Premierministerin Israels, ist in Kiew geboren worden und aufgewachsen. Bassena Straße 5a. Für die Zeitung Kiewskaja Musil berichtete Lew Trotzki als Auslandskorrespondent. Sergei Lifar, der spätere Ballettstar der Saison Russe, ging im Gymnasium am heutigen Ivan-Franko-Theater in Lipki zur Schule. Sein Kostüm in Apollon Musagette und seine goldenen Ballettschuhe sind heute im Nationalen Geschichtsmuseum der Ukraine ausgestellt. Ein besonderes Nest neben dem Gymnasium muss das Atelier von Alexandra Exter in der heutigen Leontowitsch-Straße 1 bis 27 gewesen sein, wo sich neben Ossip und Nadeshda Mandelstamm die ganze Kohorte der jungen Kiewer Avantgarde einfand. Aus Kiew stammen auch der Bildhauer Alexander Archipenko und der Maler Alexander Tischler. Viele Wege führten heraus aus Kiew. Sergei Lifar geht nach Paris und tanzt in der Salle Pleyel L'Après-Midi du Faun. Der Architekt Gorodetsky geht ins Exil nach Teheran. Der Flugzeug- und Helikopterkonstrukteur Igor Sikorsky macht in Amerika Karriere. Pavlo Skoropadsky, der Hetman und Repräsentant eines Marionettenregimes, wird sein Leben in Berlin und Potsdam beenden. Nadjeshda Chasina folgt ihrem Mann in die Verbannung und rettet sein Werk über dessen Tod im Lager hinaus. Michail Bulgakov wird wie viele andere nach Moskau gehen und als russischer Schriftsteller seinen Roman »Der Meister und Margarita« vollenden. Golda Meir ist bereits 1903 mit ihren Eltern nach Palästina ausgewandert. Berdjadjew stirbt im Exil in Paris, Lew Kopelew in der Emigration in Köln, Ilja Ehrenburg, der mehr in Moskau und Paris gelebt hat, wird bei der Befreiung seiner Vaterstadt 1943 zugegen sein. Simon Petlura wird 1926 einem Attentat in Warschau zum Opfer fallen. Michailo Ruschewski, der erste Vorsitzende der Zentralrada in der unabhängigen Ukraine, überlebt zwar als Mitglied der Akademie der Wissenschaften, aber sein monumentales Werk zur ukrainischen Geschichte wird erst nach dem Ende der Sowjetunion erscheinen können. Generalplan für die Hauptstadt der Sowjetukraine. Die 1920er Jahre haben in Kiew baulich kaum sichtbare Spuren hinterlassen, sieht man von dem Wachturm der Feuerwehr im Stadtteil Schuljawka, von einigen Arbeiterclubs und Kulturhäusern am Puschkin-Park oder von dem Oktoberkino, das in seiner Eleganz Maßstäbe setzt und das neue Trotzki in Podil entworfen hat, ab. Das sind die Formen eines reinen Konstruktivismus. Alle Kraft, alle Mittel, alle symbolischen Anstrengungen für repräsentative Bauten scheinen von Charkiw, der ersten Hauptstadt der Sowjetukraine und dem Zentrum der roten Moderne, absorbiert worden zu sein. Das ändert sich erst mit dem Umzug der Regierung der Sowjetukraine am 24. Juni 1934 nach Kiew. Volkskommissariate, Partei, zentrale Institutionen, nicht zuletzt komfortable Wohnungen für die Nomenklatura brauchen viel Raum. Aber was man als Architektur des Stalinismus bezeichnet, kommt in den 1930er Jahren nur punktuell zum Zug. Prägend wird sie erst in der Zeit des Wieder- und Neuaufbaus nach dem Krieg. Die Machtelite setzt sich in Kiew fest. Sie belegt repräsentative Bauten des alten Kiew mit Beschlag und baut sich nach und nach das ihr eigene, ihr gemäße Gehäuse. In der alten Gouverneursverwaltung auf der Wolodymyrska Straße 30 gegenüber der Sophienkathedrale quartiert sich das Volkskommissariat des Inneren, bekannt unter dem Kürzel NKWD, ein. Ein Imperium, zu dem noch viele andere Adressen gehören. Einige Villen in Lübki, der hoch über der Institutska Straße gelegene klassizistische Bau von Vincent Beretti, der in den 30er Jahren Gefängnis und Folterkeller beherbergte, woran heute ein kleines Denkmal für die Opfer der Repressionen des Jahres 1937 seitlich des Gebäudes erinnert. Zu großer Form und zu einer wahren Demonstration der Macht des NKWD wird der Monumentalbau in der Ruschewski-Straße, den Ivan Fomin, der Altmeister der Petersburger Akademie der Künste, 1935 entworfen hat. Ein gewaltiger, 8 Stockwerke hoher Bau, der sich in einer elliptischen Form zur Straße hin öffnet, der in unglaublich kurzer Bauzeit zwischen 1936 und 1938 fertiggestellt wurde. Heute ist darin die Regierung der Ukraine untergebracht. Vor dem Portal parken, wie es sich für solche Institutionen gehört, große schwarze Limousinen mit wartenden Chauffeuren. Schräg gegenüber, über der Ruschewski-Straße, ein Palast im neoklassizistischen Stil und im weiß-gelben Ton des Imperiums gehalten, liegt das Gebäude der Werchowna-Rada, in kommunistischen Zeiten als Sitz des Obersten Sowjet 1936 bis 1939 gebaut. Die gläserne Kuppel darüber, die dem Parlament Tageslicht beschert, erinnert fast ein wenig an das taurische Palais in Petersburg oder an ein Palmenhaus in einem botanischen Garten. Das größte Projekt, das Kiew definitiv auch in städteplanerischer und architektonischer Hinsicht zur Hauptstadt in den 1930er Jahren machen sollte, ist, von einem realisierten Teilprojekt abgesehen, auf dem Papier geblieben. Doch wenn man den Entwurf des Leningrader Architekten Josef Langbar von 1936 zum ersten Mal sieht, und ich war ganz zufällig in einer Museumsvitrine darauf gestoßen, dann wird einem klar, was Kiew erspart geblieben ist. Die Schaffung des größten Aufmarschplatzes der Welt an der historisch prominentesten Stelle Kiews. Er sollte sich erstrecken zwischen Tor und Glockenturm des Sophienklosters einerseits und dem Michaelskloster andererseits, welches zu diesem Zweck im Jahre 1936 zum größten Teil auch abgerissen worden ist. Zwischen diesen beiden architektonischen Dominanten des alten Kiew sollte das Terrain bereinigt und ein großes Plateau angelegt werden, an dessen Ende zum Dnepr hin zwei symmetrisch aufeinander bezogene halbrunde Bauten errichtet werden sollten, die ihrerseits um eine Lenin-Monumentalstatue gruppiert waren. Der Platz lief gleichsam auf die Talkante zu, an der die Oberstadt abfällt nach Podil, zum Dnepr-Ufer. Das fertig gebaute Fragment, das eine Vorstellung des Vorhabens gibt, wenn es in Gänze umgesetzt worden wäre, ist einer der beiden Flügelbauten, das 1936 bis 1939 um einen Ehrenhof herum errichtete Gebäude des Zentralkomitees der Ukrainischen Kommunistischen Partei, Entwurf Josef Langbar, heute Außenministerium der Ukraine. Ein anderer Bau, der sich dieser Planung verdankt, ist das heutige Nationalmuseum für die Geschichte der Ukraine, das nicht nur sehenswert ist wegen des Versuchs, ein neues Narrativ der ukrainischen Geschichte zu entwickeln, sondern auch wegen der fantastischen Aussicht, die man von hier aus über Podil und den Dnepr hat. Man versteht hier sogleich, dass die Macht den Spiritus Loci auf dieser Anhöhe erkannt und diesen zu besetzen versucht hatte. Die Errichtung dieses Platzes wäre gleichbedeutend gewesen mit einer weiteren Verschiebung des historischen Stadtzentrums, weg von Podil, der Bürger-, Handels- und Handwerkerstadt, die fast 400 Jahre mit dem Magdeburger Stadtrecht gelebt hatte, aber auch weg vom Kreschtschiatyk, diesem Inbegriff eines von Kapitalismus und bürgerlicher Öffentlichkeit geprägten Stadtzentrums. Paradoxerweise wurde der Plan zum Abriss des alten Kiew durch den Beginn des Zweiten Weltkriegs zunichte gemacht. Es ist vermutlich kein Zufall, dass die massivsten und am frühesten fertiggestellten Bauten der 1930er Jahre jene sind, die etwas mit dem Volkskommissariat des Inneren, dem NKWD, zu tun haben. Aber wenn man dem Orkan der Gewalt, der von diesem Apparat ausging, auf die Spur kommen will, muss man sich auf den Weg machen. Einer führt in das auf dem Hochufer gelegene Mahnmal und Museum des Holodomor, der andere führt hinaus über die Stadtgrenze nach Bikivna zur Grab- und Gedenkstätte für die Opfer des stalinschen Terrors. Das Memorial für die Opfer der Hungerkatastrophe, das Holodomor-Denkmal und Museum, ist erst in der Regierungszeit Viktor Juschtschenkos im Jahre 2008 errichtet worden, eingefügt zwischen den Park des ewigen Ruhms mit dem Obelisken für den unbekannten Soldaten und dem Komplex des Höhlenklosters. Die Gedenkstätte ist in den Hang zum Dnepr eingelassen, erinnert an eine Krypta, über der ein einer Kerze nachempfundener Turm aufragt, der nachts beleuchtet ist. An den vier Seiten sind Steppenfalken zu sehen, so sagte man mir, für mich sahen sie eher aus wie aufsteigende Kraniche, deren Flügel gebrochen sind. Von dem Kerzenbau führt eine Treppe den Hang hinunter, seitwärts sind auf Steinplatten Zitate von Schriftstellern und Historikern wie Robert Conquest, Andrea Graziosi, Alain Besançon, Malcolm Muggeridge und Wassily Grossman eingraviert, die sich um die Erforschung des Holodomor, des Hungermords an den ukrainischen Bauern, verdient gemacht haben. Im umliegenden Park sind Mühlsteine aufgestellt, offensichtlich als Symbol für das ukrainische Dorf. Auf Steinplatten entlang dem Weg sind die Namen von Hunderten von Dörfern eingraviert, die von der Hungersnot heimgesucht worden waren. Im Museum konnte man auch eine Karte der Holodomor-Landschaft erwerben, punktiert mit jenen Dörfern, die in der Hungersnot fast ausgelöscht worden sind. Die meisten gegen die Bauern, vor allem die sogenannten Kulaken gerichteten Zitate, stammen von Lenin. Der Sieg über den kleinen Eigentümer wird nicht in einem Jahr errungen. Aber auch von Trotzki. Ihr Tenor lautet, dass man den Bauern alles wegnehmen und alles mit ihnen machen darf, ja muss, wenn es darum geht, die bedrohte Sowjetmacht zu retten. Verzeichnet sind die Gebiete, die besonders vom Hungersterben betroffen waren. Poltawa, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Nikolajew, das Don-Gebiet, die Gebiete um Saporoschje, Cherson, das Gebiet von Odessa, Charkiw, Kiew, Tschernigow. Auf die Wand des Holodomor-Museums werden Dokumentaraufnahmen sowie die von Raphael Lemkin 1948 gegebene Definition des Genozids projiziert. In der Dauerausstellung sind zu sehen Gegenstände bäuerlichen Wirtschaftens, Wagen, Mühlsteine, Getreidesäcke, Anordnungen zur Aussiedlung, ein Brief an Stalin, in dem ein kleiner Funktionär mitteilt, was auf den Dörfern passiert ist und was er gesehen hat. Ausgestellt sind Fotos des Österreichers Alexander Wienerberger, die er in seinem allerdings tendenziösen und antisemitischen Buch »Hart auf Hart – 15 Jahre Ingenieur in Sowjetrussland – ein Tatsachenbericht« veröffentlicht hat. Erschienen 1939 bei Anton Pustet in Salzburg, mit Fotomaterial zur Entkulakisierung, das mir bis dahin nicht bekannt war. Es gibt einen kleinen Katalog, aber nicht zum Verkauf. Alles ist mit Leidenschaft, aber irgendwie mit nicht ganz glücklicher Hand in Szene gesetzt. Das Eindrucksvollste in dem Saal sind die Opferbücher mit den Namen der durch Deportation, Gewalt oder Hunger Umgekommenen. Man kann darin blättern. Sie verzeichnen Abertausende von Namen aus den Dörfern mit Angabe des Berufs, Tag des Todes, Todesursache. Ein Werk, das in der Präsidentschaft Juschtschenkos begonnen wurde, aber noch lange nicht abgeschlossen ist. Wer hat das alles aufgezeichnet? Die statistischen Ämter? Die Mitarbeiter des NKWD? Die Einrichtungen der Seuchenbekämpfung? Die Angehörigen? Hier ist die Auslöschung ganzer Familien dokumentiert. Es ist fast befreiend zu sehen, dass die Millionen von Toten, die gesichtslos, namenlos verschwunden und somit ein zweites Mal gestorben waren, nun doch eine Spur hinterlassen haben. Namen, Daten, vielleicht ein Gesicht, zu dem wir Kontakt aufnehmen können. Die andere Fahrt geht bis zur Endstation der Metro Lisowa am Browarski-Prospekt. Man versteht dort besser als am Denkmal für die Opfer der Repressionen am Oktoberpalast, dem ehemaligen Internat der wohlgeborenen Fräulein und zeitweiligen Quartier des NKWD im Stadtzentrum, was geschehen ist. Die Metro kommt aus dem Tunnel am Dnepr-Ufer heraus, fährt auf die Metrobrücke über eine im Dnepr gelegene Insel. Von dort aus kann man einen Blick zurück auf die überwältigende Silhouette Kiews werfen. Dann geht es durch das Massiv der Plattenbausiedlungen, durch Darnitsja, wo nach der Schlacht um Kiew Hunderttausende von sowjetischen Kriegsgefangenen interniert und zu Abertausenden von den Deutschen dem Tod durch Hunger und Krankheit und Mord ausgesetzt buchstäblich krepiert sind. Man muss noch ein Stück mit dem Bus Richtung Brovary fahren, durch lichte Kiefernwälder mit Jugendlagern und Kinderspielplätzen. Heute ist der Browarski-Prospekt ein Korridor mit Einkaufsmärkten, Kiosken, Cafés, Reparaturwerkstätten, Tankstellen. Der Bus hält am Eingang zu der im Wald liegenden, nach Jahrzehnten des Schweigens 1994 angelegten Gedenkstätte. Hier im 19. Abschnitt des Bikivner Waldes sind die Opfer der politischen Repression begraben, heißt es auf einer geomorphologischen Karte am Eingang, der flankiert ist von Kreuzen, die mit blau bestickten Hemden, sind es Totenhemden, behängt sind. Auf der linken Seite die Statue eines Lagerhäftlings und die Jahreszahl 1937. Auf der Karte sind der Standort für einen künftigen Museumskomplex eingezeichnet, eine Anhöhe, bestanden von Kiefern, an die Porträts und kurze Lebens- und Todesdaten geheftet sind, und die Gedenkstätte für die hier ermordeten polnischen Offiziere. Es ist dem Ortsunkundigen nicht ganz klar, an welcher Stelle auf dem über 15.000 Quadratmeter großen Waldstück genau die Archäologen die Massengräber nachgewiesen haben. Die Schätzungen über die hier Getöteten reichen von einigen 10.000 bis über 100.000 Menschen. Man muss weit in den Kiefernwald hineingehen, es duftet stark in diesen Frühlingstagen nach Harz, sogar Maiglöckchen. Am Wegrand steht eine dieselgetriebene Lastentram mit der Nummer 23, die zwischen Kiew und dem Vorort Brovary verkehrte und auf der die aus der ganzen Ukraine nach Kiew geschafften Häftlinge hierher transportiert wurden, wo sie von NKWD-Kommandos ermordet wurden. Der Waldweg ist gesäumt von Felsblöcken mit eingravierten Kreuzen. Auf einem ist zu lesen: Für eure Freiheit haben wir mit unserem Leben bezahlt. Ein anderes ist beschriftet: Ewiges Andenken an die tausende unschuldig Ermordeten. An einigen Kiefernstämmen haben Angehörige Fotos mit den Daten der Getöteten angebracht. Petro Parchomenko, Agronom, erschossen am 25.04.1938. Gavrilo Matsyuk, erschossen am 13.04.1938. Maxim Btjocha, erschossen am 22.12.1937. Kindrat Sidoruk, 1898 bis 1937 mit Foto. Josif Tkatsch, 1881 bis 1937. Ivan Kharchenko, 1903 bis 1938. Fast alle wurden in der Mitte ihres Lebens umgebracht. Alle Glaubensrichtungen und Nationalitäten sind vertreten. Priester, Angehörige der ukrainischen Schützen aus Zeiten der ukrainischen Volksrepublik, Schuldirektoren. Sie kommen aus allen Teilen der ukrainischen Sowjetrepublik. Manchmal ist das Jahr ihrer Rehabilitierung angegeben, 1959 oder auch erst nach 1991. Der amerikanische Historiker Hiroaki Kurumiya hat über die Geschichte dieses Ortes und das jahrzehntelange Schweigen über die Massenoperationen des Jahres 1937-38 gegen sogenannte Kulaken, antisowjetische Elemente und angebliche Spione des feindlichen Auslandes eine Monographie veröffentlicht. Tiefer im Wald stößt man auf eine Lichtung, eingefasst von einer Marmormauer, auf der Tausende von Namen polnischer Offiziere eingetragen sind, von Kazimierz Abczynski bis Aleksi Zelnoruk. Auf einigen Marmorplatten ist noch Platz für die Namen von noch nicht identifizierten Toten. 3.435 polnische Offiziere sind hier ermordet worden. Auf dem Portal, durch das man die Lichtung betritt, steht geschrieben: Denkmal für die Polen, die nach dem 17. September 1939 vom NKWD verhaftet worden sind. Weißrote Bänder sind an die Bäume geheftet. Zwei Fahnenmasten mit der polnischen und der ukrainischen Flagge zeigen, dass es sich um eine gemeinsame ukrainisch-polnische Gedenkstätte handelt. Nur wenige Besucher gehen durch das Gelände mit der sakralen Atmosphäre, das Portal, der Altar, die Altarwand, immer wieder das Kreuz der Orthodoxen, aber auch der Davidstern, der Halbmond, das Kreuz der griechisch Unierten. Die Trauer über das erfahrene Leid ist ein starkes, einigendes Band. Kiew unter deutscher Herrschaft. Wo die Zerstörung Kiews durch die Deutschen begann, da endete sie auch, auf dem Kreschtschirtik. Anatoli Kusnezow hatte im September die deutschen Truppen in die Stadt einziehen gesehen. Am 19. September 1941 rückten die Deutschen von zwei Seiten in den Kreschtschirtik ein. Die eine Kolonne kam vom Podol her. Das waren jene Soldaten, die wir in Kurenjowka empfangen hatten, stramme, fröhliche Burschen in Autos. Die andere Kolonne kam von der entgegengesetzten Seite, über Bessarabka. Diese Deutschen kamen auf Motorrädern direkt vom Schlachtfeld und waren ganz verrußt. Sie rückten wie eine dunkle Wolke an, überschwemmten die Bürgersteige, erfüllten den ganzen Kreschtschirtik mit Geknatter und Benzinrauch. Zwei Jahre später, nach der Befreiung Kiews am 6. November 1943, werden auf der Kostelner Straße zwischen heutigem Maidan und Europaplatz Galgen aufgerichtet und das Urteil, das zuvor im Kriegsverbrecherprozess gegen die Deutschen gesprochen worden war, unter großem Beifall der Umstehenden vollstreckt. Auf einem anderen Foto ist der Elendszug von 40.000 deutschen Soldaten auf dem Weg in die Kriegsgefangenschaft zu sehen, unter den Augen der Kiewer, die, auf den Trümmerbergen stehend, das Schauspiel betrachten. Am 19. September 1941 war die Schlacht um Kiew beendet und die Stadt in der Hand der Deutschen. Am 7. November 1943, rechtzeitig zum Jahrestag der Oktoberrevolution, hatte die Rote Armee die Stadt zurückerobert. Die Geschichte der Schlacht am Dnepr, des Besatzungsregimes, der Befreiung und des Wiederaufbaus ist im Detail, vor allem was die militärischen Bewegungen angeht, rekonstruiert im Museum des Großen Vaterländischen Krieges, das im Sockel der Monumentalstatue Mutter Heimat errichtet worden ist, aber auch im Museum der Stadt Kiew. 778 Tage war die Stadt von den Deutschen besetzt. Vor dem Krieg zählte Kiew 900.000 Einwohner. Im Augenblick der Befreiung lebten noch 180.000 Einwohner in der Stadt. 240.000 Menschen sind in der Stadt und in der unmittelbaren Umgebung umgekommen. Fast 250.000 wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Das Zentrum lag in Ruinen. Der legendäre Wolkenkratzer des Hauses Ginzburg ragte dank seiner Stahlbetonkonstruktion wie ein Mahnmal in den Himmel. Die Dnepr-Brücken und Eisenbahngleise waren gesprengt. Das Kiewer Judentum, wenn nicht gerettet durch Evakuierung oder in den Reihen der Roten Armee kämpfend, ausgelöscht. Was mit der Stadt geschah, ist auf den Luftaufnahmen der deutschen Aufklärungsflugzeuge, die es auf die Infrastruktur abgesehen hatten, festgehalten, auf den Fotos, die die Soldaten von sich geschossen und nach Hause geschickt hatten und die bei den Gefallenen gefunden wurden, und in den Erinnerungen der Kiewer aufgeschrieben. Anatoli Kusnezows Dokumentarbericht »Babich Jahr«, der in der Sowjetunion ungekürzt nicht hatte erscheinen können, Junost veröffentlichte eine zensierte Fassung 1966, gehört dazu, oder der Bericht von Valentin Terno, eines Leningrader Jungen, der drei Tage vor dem Angriff auf die Sowjetunion zu seinen Großeltern nach Kiew fuhr, um dort seine Sommerferien zu verbringen. Die Stadt selbst ist punktiert von den Zeichen des Kampfes, Mordens und Sterbens. Es gibt kaum einen Stadtpark, in dem nicht an die dort Gefallenen mit einem kleinen Denkmal erinnert wird. Es gibt kaum ein Institut, kaum ein Museum, keine Fabrik, wo nicht der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gedacht wird, die an die Front gegangen und dort umgekommen sind. Eine unendliche Liste, die vom Grab des unbekannten Soldaten oben im Park des Ruhms, vom Denkmal General Watutins, dem Kommandeur der ersten ukrainischen Front und Befreier Kiews, im Park vor dem Marienpalast bis in die Eingangshalle der Taras-Schewtschenko-Universität oder ins Foyer des Theaters reicht. Kiew nach 778 Tagen deutscher Herrschaft. Das ist eine Landschaft nach der Schlacht, verbrannte Erde, Stadt des Kampfes der Bevölkerung um pures Überleben, des Massensterbens in den Konzentrations- und Kriegsgefangenenlagern, der Deportationen der Zwangsarbeiter und die Stadt, die für immer mit dem Namen der damals noch vor ihren Toren gelegenen Schlucht Babij Jar verbunden ist. Kiew war die Stadt mit dem dichtesten Netz an Internierungs-, Konzentrations- und Vernichtungslagern. Hinrichtungen von Geiseln, Partisanen oder zufällig Verhafteten gehörten zum Besatzungsalltag. Durch die Lager in Darnizia auf dem linken Ufer und durch Sires wurden Hunderttausende Kriegsgefangener geschleust. Über 600.000 Angehörige der Sowjetarmee waren in der Schlacht um Kiew in Gefangenschaft geraten, wo sie zu Tausenden eines jämmerlichen Todes durch Hunger und Seuchen oder, wie Juden und Kommissare, durch gezielte Tötung starben. An die 300.000 Menschen sind durch das Lager im Wald von Darnizia geschleust worden, an die 70.000 Menschen sind dort durch Gewalt, Hunger oder Krankheit gestorben. Aus dem Lager von Sires wurden im August 1943 jene sowjetischen Kriegsgefangenen abkommandiert, die die in Babij Jar verschütteten Leichen exhumieren und verbrennen mussten, um die Spur des Massenmordes zu löschen. Vom ersten Tag an wird der Stadt der Stempel der neuen Herren aufgeprägt. Die Deutschen hatten die Hauptstadt für ihr Reichskommissariat Ukraine nach Rovno, Rivne, verlegt, aber selbstverständlich die zentralen Gebäude und Institutionen der Macht in Kiew übernommen. Die deutsche Stadtkommandantur befand sich in der Welt des Kindes an der Ecke Proresnaja Straße und Kreschtschiatik 28, wo am 21. September die Kiewer Schlange stehend ihre Radiogeräte abliefern mussten. Die Bekanntmachungen des Stadtkommandanten Generalmajor Kurt Eberhard, die man in den Vitrinen der Museen zu sehen bekommt, sind dreisprachig: ukrainisch, russisch, deutsch, kleingedruckt. Ukrainische Zeitungen, geleitet von aus dem Reich angereisten Emigranten oder einheimischen Kräften, für die die Kollaboration mit den Deutschen das kleinere Übel war und die für einen Augenblick die Hoffnung hatten, sie könnten einen unabhängigen ukrainischen Staat erreichen, übersetzen die deutsche Politik für den Kiewer Alltag. Plätze und Straßen bekommen neue Namen. Aus dem Kreschtschiatik wird die Eichhornstraße, nach dem deutschen Kommandeur, der 1918 dem Attentat eines Sozialrevolutionärs in Kiew zum Opfer gefallen war. Aus der Jekaterinskaja Straße, heute Lipska Straße, wird die Deutsche Straße. Aus der Jelisawetskaja Straße wird die Gotenstraße. Es gibt eine Bahnhofs- und eine Horst-Wessel-Straße. Die Bankowaja Straße, in der heute die Präsidialverwaltung ihren Sitz hat, wird zur Bismarckstraße. Auf den Straßen Kiews tauchen Autos der Marke Horch, Mercedes und Opel auf. Die deutschen Besatzer richten sich in der Stadt ein. Sie nehmen sich die besten Wohnungen in Lipki und in den Hotels auf der Wladimirskaja Straße, aber sie bauen sich auch Latrinen im Botanischen Garten, die sie in aller Öffentlichkeit benutzen und mit ihren Fotoapparaten dokumentieren. Sie verwandeln das Polytechnische Institut in ein Militärkrankenhaus, rauben aus den Museen, was ihnen gefällt. Im Chanenko-Museum am Schewtschenko-Park liegt ein Katalog aus, der 2000 geraubte Kunstwerke allein aus diesem Museum verzeichnet. Sie überführen Tiere aus dem Kiewer Zoo nach Königsberg, wo sie später umkommen werden. Aus dem Haus des Arztes wird das Haus des deutschen Offiziers. Das Arbeitsamt Kiew wurde eröffnet im Gebäude des Kunstinstituts, heute Smirnow-Lastotschkin-Straße 20. Ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts errichtet als Kiewer geistliches Seminar, aber seit 1925 eine Lehranstalt der ukrainischen künstlerischen Moderne, an der Kasimir Malevich, Wladimir Tatlin und andere sich getroffen hatten. Hier, ein Foto zeigt die Hakenkreuzfahne auf der Fassade, wurden Ukrainer und Ukrainerinnen mit fantastischen Versprechungen als Arbeitskräfte für das Reich angeworben oder einfach bei regelrechten Menschenjagden eingefangen und als Ostarbeiter ins Reich verschickt. Der Kiewer Hauptbahnhof, ein 1927 bis 1932 errichteter konstruktivistischer Bau, ist daher eine besonders bemerkenswerte Adresse. Man findet ihn abgebildet auf zahlreichen Fotos mit dem in lateinischen Buchstaben gehaltenen Schild Kiew Hauptbahnhof. Hier begann die Reise von Hunderttausenden von Zwangsarbeitern, 2,3 von insgesamt 3 Millionen kamen aus der Ukraine. Hier machten aber auch die deutschen Soldaten auf dem Weg an die Front oder in den Heimaturlaub Zwischenstation. Am Kiewer Bahnhof, auf dem heute die Reisenden vom Neubau einer orthodoxen Kirche und einem Restaurant von McDonald's begrüßt werden, müssen sie sich begegnet sein. Die Gestapo und der Sicherheitsdienst übernahmen das Gebäude des NKWD in der Wladimirskaja Straße 33 und in der Institutskaja Straße. Die Hauptverwaltung der Polizei nahm Quartier im Gebäude der Akademie der Wissenschaften. Ihre Toten begruben die Besatzungstruppen auf den Soldaten- und Heldenfriedhöfen, die in Kultur- und Erholungsparks, etwa im Puschkin-Park oder gegenüber dem Marienpalast, eingerichtet wurden. Nach dem Krieg kamen mehr als 70 Friedhöfe für deutsche Kriegsgefangene auf dem Territorium Kiews hinzu. Für Unterhaltung war in Kiew gesorgt. Es gab Cafés nur für Deutsche, ein reiches Kinoprogramm, Orte der Fraternisierung, Kollaboration und Prostitution. Die Versorgung von Zivil- und Militärpersonal, von Volksdeutschen, lief über privilegierte Geschäfte, während für die Bevölkerung das Kartensystem eingeführt wurde und sich der Hunger ausbreitete. Einer der zentralen Orte, an dem die in der besetzten Stadt Verbliebenen sich versorgen konnten, war der Jew-Bazar, der jüdische Bazar, ursprünglich Galizischer Platz, heute, vollständig umgebaut, Platz des Sieges. Dort gab es keine Juden mehr, aber Besatzungspersonal, ziviles wie militärisches, konnte sich dort alles besorgen, worauf es Lust hatte, von kostbaren Antiquitäten zum Spottpreis bis zu Lebensmitteln. Im Stadtzentrum gab es Dutzende von Kinos, nun alle unter neuen Namen. Aus dem Kommunarden in der Lwowskaja Straße 95 war das Lux geworden, aus der Avantgarde auf der Moskowskaja 31 das Metropol und aus dem subtilsten Kinobau der 20er Jahre im Podil, dem Oktober, wurde das Gloria. Das Kinoprogramm war dasselbe wie im Reich auch. Der Tiger von Eschnapur, das indische Grabmal, Hochzeitsnacht zu dritt. Aber auch Wochenschauen mit Berichten von den Siegen an der Front und ein antisemitischer Hetz- und Propagandafilm wie »Der letzte Schlag«, der dem ukrainischen Publikum Dokumentaraufnahmen von der Kollektivierung und von den stalinschen Säuberungen in der Ukraine vor Augen führen sollte. In der Oper gab es klassisches Repertoire mit Madame Butterfly, Pikdame, Faust und Coppelia. Ein Höhepunkt, und nach der Befreiung Kiews zum Mythos geworden, ist das Todesmatch, das Spiel der Fußballmannschaft von Dynamo Kiew gegen eine Auswahl der deutschen Luftwaffe. Ein Match zwischen Fußballern, die aus dem Kriegsgefangenenlager in Bojarka geholt worden waren, und der Elf der deutschen Besatzung im Stadion Zenit. Einige Mitglieder der Kiewer Mannschaft, die die Flak-Elf besiegt hatte, verschwanden danach wieder im Lager Syres und wurden später erschossen. Gleich zu Beginn der deutschen Herrschaft über Kiew ereignete sich an der Ecke Kreschtschiatyk-Proresnaja Straße zwischen dem 24. und 28. September eine Serie von verheerenden Explosionen, bei denen die Welt des Kindes, berühmte Hotels wie das Spartak und Continental sowie weitere Gebäude auf beiden Seiten des Kreschtschiatyk durch Fernzündungen von sowjetischer Seite zerstört wurden und Brände entfachten. Das ganze Stadtzentrum, mehr als 20 Häuserblocks, darunter auch das alte Rathaus und spätere Zentrale der Kommunistischen Partei, brannten tagelang. Die Stadt war hell erleuchtet, Mauern stürzten ein, Löschversuche scheiterten, die Bewohner flohen in Panik in die Parks über dem Dnepr. »Man hatte den Eindruck, dass die ganze Stadt in die Luft flog«, schrieb Anatoli Kuznetsov. »Die Sprengung und die Verbrennung des Kreschtschiatyk die bisher noch nirgends und von niemandem beschrieben wurden, müssen meines Erachtens als Schlüsselereignis in die Kriegsgeschichte eingehen. Sie wären nur vergleichbar mit einer Sprengung der Stadtmitte von Moskau innerhalb des Boulevardringes, des Newski-Prospekts in St. Petersburg oder des Zentrums von Paris. Die Sprengung eines Stadtzentrums ist etwas anderes als die Sprengung einer Brücke. Für Kusnezow waren die durch Fernzündung ausgelösten Explosionen die erste Bekundung eines echten Patriotismus. Keine andere Stadt habe den deutschen Truppen einen solchen Empfang bereitet. Ja, sie waren in diese Stadt eingezogen, wie sie es von den Hauptstädten Westeuropas her gewohnt waren. Sie rüsteten sich zum Siegesmahl, doch stattdessen bekamen sie dermaßen eines in die Fresse, dass ihnen die Erde unter den Füßen zu brennen begann. Am 3. November 1941 sah Kusnezow auch die Uspenski-Kathedrale im Höhlenkloster brennen und einstürzen. Die Spuren des deutsch-sowjetischen Krieges sind allgegenwärtig. Und sie werden jetzt überdeckt von den ganz frischen Spuren eines neuen, nun ganz anderen Krieges, der von Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen wurde und der fast wöchentlich neue Opfer fordert. So war in den Wochen vor dem 70. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland im Foyer der Gedenkstätte des Großen Vaterländischen Krieges eine Installation mit Uniformen und persönlichen Habseligkeiten von im Kampf im Donbass gefallenen Soldaten, Freiwilliger wie Armeeangehöriger, zu sehen. Der Krieg der Gegenwart schiebt sich vor den der Vergangenheit, der schon lange zu einer Art Gründungsmythos der Sowjetunion geworden war und an den es nun ganz unterschiedliche Erinnerungen in Russland und in der Ukraine gibt. Mit Anatoli Kusnezow auf dem Weg nach Babij Jar. Die Zeit, in der Jewtuschenko in seinem Poem von 1963 schreiben konnte, »Es gibt kein Denkmal in Babij Jar«, ist vorüber. Aber es ist noch immer nicht einfach, sich in dem Gelände, das sich auf beiden Seiten der Melnikow-Straße im Nordwesten Kiews erstreckt, zu orientieren. Für das Museum zur Geschichte der Kiewer Juden ist von der Stadt zwar schon ein Grundstück zur Verfügung gestellt, aber eine Einrichtung, die einem die Geschichte der Juden in Kiew, seit sie im Jahr 1018 erstmals erwähnt wurden, bis zu ihrem Ende in der Schlucht von Babij Jar und dem Neubeginn jüdischen Lebens bis heute vermitteln würde, ein solches Haus gibt es noch nicht. Der beste Führer ist daher nach wie vor Anatoli Kusnezows Bericht und, wenn man Glück hat, ein mit der Topographie und Geschichte des Geländes so vertrauter Mann wie der Rabbi Alexander Duchovny. Von der Metrostation Dorogoschitschi und der großen Straßenkreuzung führt der Weg zu verschiedenen Denkmälern. Zum sowjetischen Denkmal von 1961, wo am 29. September 1961 das erste Treffen Kiewer Bürger zum Gedenken an den 20. Jahrestag des Massakers stattfand. Etwas weiter, in einer Senke aufragend, ist das 1976 in der Brezhnev-Zeit errichtete Mahnmal zu sehen, das auf einem Sockel eine Skulpturengruppe heroischer, ineinander verschlungener Leiber zeigt, einen Rotarmisten, einen Matrosen, eine Frauengestalt mit Kind. Darauf findet sich eine Inschrift in drei Sprachen, Ukrainisch, Russisch und Hebräisch, doch weder aus der Ikonographie noch aus der Bezeichnung wird deutlich, dass auf diesem Areal zwischen dem 26. und 29. September 33.771 Juden während einer organisierten Massenoperation ermordet worden sind. Erst eine Menora auf dem Gelände des alten jüdischen Friedhofs erinnert in ihrer Inschrift daran, dass dies der Ort eines Massakers an Juden war. Weitere Denkmäler bekunden, dass in Babij Jar neben den Kiewer Juden 10.000 andere Opfer ermordet worden sind, sowjetische Kriegsgefangene, Zigeuner, Kinder und Geisteskranke aus nahegelegenen Anstalten, Partisanen, Vertreter der ukrainischen Intelligenz und Angehörige der ukrainischen Nationalbewegung im Untergrund. Für rund 100.000 Menschen wurde die Schlucht am Rand der Stadt zum Massengrab. Von der Schlucht mit ihren scharfen, an die 10 Meter abfallenden Rändern, die vor dem Krieg bekannt war als Ausflugsort und für den Lehm, den man in den nahen Ziegeleien verarbeitete, kann man heute kaum etwas ahnen. Es war eine riesengroße, eine geradezu majestätische Schlucht, tief und breit wie ein Bergtal. Rufst du auf der einen Seite der Schlucht, so hört man dich auf der anderen Seite kaum. So hatte sie noch der 12-jährige Anatoli Kusnetsow in Erinnerung. Von der alten Bebauung ist nur ein Verwaltungsgebäude des jüdischen Friedhofs in der Nähe übrig geblieben. Ansonsten findet sich hier ein gewöhnlicher Park mit Spazierwegen, Ruhebänken, Kinderspielplätzen, Jogger sind unterwegs. Rabbi Duchovny aber führt den Fremden an eine Stelle, die nicht eingeebnet worden ist, an eine Schlucht. Ja, an dieser Stelle mit den steil abfallenden, lehmfarbenen Rändern stellt sich ein Wiedererkennungseffekt ein mit dem Babich Yar auf dem Foto, das vom Massaker überliefert ist und das in Nürnberg als Beweismittel diente. Anatoli Kusnetsow, der alles gesehen hatte, hatte sich schon früh vorgenommen, alles aufzuschreiben. Er zitiert die in drei Sprachen erlassene Bekanntmachung, die unmittelbar nach den Explosionen im Stadtzentrum die Vernichtung der Juden, noch getarnt als Umsiedlung, als Vergeltungsaktion ankündigte. Alle Juden der Stadt Kiew und Umgebung müssen sich am Montag, dem 29. September 1941, um 8 Uhr morgens an der Ecke Melnikowskaja und Dochtunowskaja Straße neben dem Friedhof einfinden. Ausweise, Geld und Wertsachen sind mitzubringen, ebenso warme Kleidung, Unterwäsche und so weiter. Jeder Jude, der dieser Anordnung zuwiderhandelt und an anderem Ort angetroffen wird, wird erschossen. Jeder Bürger, der in eine von Juden verlassene Wohnung eindringt und sich Sachen aneignet, wird erschossen. Er beobachtet den Menschenzug, der sich vom Podol heraufbewegt. Es ging das gesamte jüdische Podolviertel. Oh, dieser Podol! Dieses herzzerreißende Viertel von Kiew war bereits an seiner schweren Luft zu erkennen, einem Gemisch von Fäulnis, billigem Fett und trocknender Wäsche. Seit undenklichen Zeiten hauste hier die jüdische Armut, die Ärmsten der Armen, Schuhmacher, Schneider, Köhler, Klempner, Packer, Sattler, Schieber, Diebe, Höfe ohne Grün, übelriechende Abfallgruben, windschiefe Scheunen voller riesengroßer, fetter Ratten. Sickergruben mit Schwärmen von Fliegen, staubige, schmutzige Gassen, halb verfallene Häuser und feuchte Kellergeschosse, das war der lärmende, sich vermehrende, todunglückliche Podol. Sie werden in die Schlucht getrieben. Sie hören die Schüsse. Sie werden also nicht auf dem nahen Frachtbahnhof Syres weggebracht, sondern erschossen. Die einzige, die sich in jenen Tagen gerettet hatte, Dina Mironova Pronitscheva, Mutter von zwei Kindern, Schauspielerin am Kiewer Puppentheater. Sie hatte alles gesehen und im Kiewer Prozess von 1946 berichtet, was unvorstellbar war: die Tötung von über 30.000 Menschen in 3 Tagen durch etwas mehr als 1.200 Mann der Einsatzgruppe, unterstützt von ukrainischen Hilfswilligen. Als sich im August 1943 die Rote Armee Kiew näherte, befahlen die deutschen sowjetischen Kriegsgefangenen aus Syres, die Leichname in Babich Yar auszugraben, auf Roste aus Eisenbahnschwellen aufzuschichten, mit Kerosin zu übergießen und zu verbrennen. Die Reste werden von einer zyklopischen Knochenmühle zermahlen. Sie ist heute im Museum des Großen Vaterländischen Krieges aufgestellt und zu besichtigen. Bei dem Aufstand von etwa 330 zur Exhumierung abkommandierten Kriegsgefangenen konnten 15 entkommen. Sie waren wichtige Zeugen in den späteren Prozessen und trafen sich seither jedes Jahr am 29. September. Im September 1943 beginnt die Zwangsevakuierung Kiews. Ganz Kiew solle, so hieß es, nach Deutschland evakuiert werden. Es würde kein Kiew mehr geben. Wiederum ein Elendszug, eine Prozession der Straßenbahnen, Menschen mit Bündeln, Kranke und Kinder Huckepack. Abertausende unterwegs, bis sich die Flüchtlingsströme auf ihrem Weg nach Polen verliefen, wieder zurückkehrten oder mit den Deutschen nach Westen flohen. Doch damit ist die Geschichte von Babich Yar nicht zu Ende. Die Schlucht war zugeschüttet worden, aber ein Damm, der errichtet wurde, um Wasser aufzustauen, während der Schlamm mit den Asche- und Knochenresten sich ablagern sollte, barst am 13. März 1961 und überflutete die unterhalb des Dammes errichtete Neubausiedlung. Früh morgens, als die Menschen zur Arbeit gingen, rollte eine 10 Meter hohe Woge aus dünnflüssigem Schlamm in D-Zug-Geschwindigkeit über die Siedlung, riss Straßenbahnen, Autos, Gebäude mit sich. Die Rache Babi Chars, so hieß das Gerücht. 1962 begann der dritte Versuch, Babi Char zu entsorgen. Der Schlamm wurde getrocknet und in die Schlucht zurücktransportiert. Am Ort des Konzentrationslagers Syres wurde eine Wohnanlage gebaut, auf den Knochen der Opfer, die überall zutage traten. Auch der jüdische Friedhof wurde vernichtet, nur ein paar Grabmale konnten gerettet werden. Auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofs steht heute das neue Fernsehzentrum mit dem Fernsehturm. Aber am 29. September 1966 gab es eine Kundgebung in Babi Char, bei der die überlebende Dina Prunitschewa, der marxistische Dissident Ivan Tsyuba und der in Kiew geborene, später ins Exil gegangene russische Schriftsteller Viktor Nekrassow zugegen waren. Die Sequenz der Denkmäler seither scheint zu besagen: Man kann etwas verbrennen, in den Wind streuen, zuschütten, niedertrampeln, aber es bleibt das menschliche Gedächtnis. Diese Worte stammen von Anatoli Kuznetsov, der den Tag, an dem sein Babi Char unzensiert in seiner Heimat erscheinen konnte und den Tag, an dem seiner in Kiew mit einem Denkmal gedacht wurde, nicht mehr erlebte. Er starb am 13. Juni 1979 im Londoner Exil. Kiew, der dritte Ort. Die uns am nächsten liegende Zeit ist, weil die uns scheinbar am meisten vertraute, doch die am wenigsten erforschte. Vom Dnepr-Ufer aus sieht man auf die nach dem Krieg auf dem linken Ufer errichteten Stadtviertel, eine Landschaft wie ein Bergmassiv. Jedes Viertel für sich eine Großstadt mit eigenem Leben. Sie sind der lebende Beweis für die Wiederauferstehung und den Wiederaufstieg dieser Stadt. Wir aber kreisen wie gebannt um den mikroskopisch kleinen, aber kristallharten Kern des tausendjährigen Kiew mit all seinen Kerben, Narben, Wunden. Wir haben die von Leben dröhnende Stadt um uns, aber wir verstehen wenig, was in diesem Dschungel vor sich geht, von welchen Kräften er getrieben, von welchen Leidenschaften, Intrigen er durchzogen und zusammengehalten ist. Warum das so ist? Ist das eine Deformation professionell eines vom Übermaß an Vergangenheit betäubten Deutschen? Ist es, weil man die unmittelbare Vorvergangenheit und die Gegenwart den Beobachtern und Kommentatoren des Zeitgeschehens überlassen will? Die Wiedergeburt Kiews nach dem Krieg ist wie die von so vielen anderen im Weltkrieg verheerten europäischen Städten nicht ganz begreiflich. Warschau, Minsk, Stalingrad, Königsberg, auch Berlin. Man kann vieles anführen, um es sich zu erklären. Der unausrottbare Wunsch der Menschen, sich ihre Heimstadt immer wieder aufzubauen, sich nicht vertreiben zu lassen, ehrgeizige staatliche Planung und Investitionen, der physische Widerstand gegen das Verschwinden, der selbst noch in Ruinen steckt, die Hoffnung, an den alten Zauber eines doch gelungenen Zusammenlebens in der Stadt wieder anknüpfen zu können, schiere Not, sich auf verbrannter Erde niederlassen zu müssen. Was immer zusammenkommen muss, um an verwüsteten, ausgepowerten, restlos erschöpften Plätzen den Lebensfaden weiterzuspinnen, es bleibt irgendwie, für mich, ein Wunder, letztlich nicht ganz erklärbar. Das ist auch in Kiew geschehen. Man sieht es der Stadt heute kaum an, was sie durchgemacht hat. Sie pulsiert, sie vibriert, sie fiebert. Sie hat ein zweites Leben begonnen, vielleicht sogar, denkt man an Batu Khans verheerende Feldzüge im 13. Jahrhundert, schon ein so und so vieltes Mal. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit man damit begann, die Spuren von Zerstörung und Erschöpfung zu tilgen. Die Stadt hat sich mit der Arbeit von mehr als einem halben Jahrhundert wieder in Form gebracht und ist über die alte Dimension hinausgewachsen. Seit sie Hauptstadt nicht mehr einer Sowjetrepublik ist, sondern eines unabhängigen und souveränen europäischen Staates, hat sich noch einmal alles verschoben. Ein Schub an Selbstbewusstsein, an Weltzugewandtheit. Eine durch neue Kommunikationsmittel, mediale Vermittlung und Verkehr beschleunigte Verwandlung in eine internationale Stadt. Kiew hat die Provinzialität, zu der es an der Peripherie des Imperiums verdammt war, hinter sich gelassen. Man spürt, dass es ein neues Kiew gibt, das niemals mehr Hauptstadt einer Provinz von Moskaus Gnaden sein wird. Es gibt zu viele junge Leute, die die Welt gesehen haben und die aus ihrem Leben etwas machen wollen. Kiew ist eine Destination auf den Streckenkarten der internationalen Fluglinien, es ist präsent in den Nachrichten, die Namen seiner politischen Akteure sind dem Publikum außerhalb des Landes vertraut geworden, obwohl es dem Land gut täte, wenn es nicht mehr in den Breaking News auftauchen würde und sich alles darauf konzentrieren könnte, das Land in Ordnung zu bringen. Kiew ist, obwohl viele Züge des Soviet Way of Life noch immer sichtbar sind, in eine andere Zeit eingetreten. Es ist mit dem Maidan über einen unumkehrbaren Punkt hinaus. Ihm ist längst die Aufgabe zugewachsen, das Land, das in die Knie gezwungen werden soll, zusammenzuhalten, ja mehr noch, auf neuer Grundlage zusammenzubringen. Es gibt viele Punkte, von denen aus man die Größe und unendliche Kompliziertheit dieser Aufgabe ermessen kann, etwa im Nationalmuseum für Geschichte, wo der Versuch gemacht wird, ein Narrativ für die vielsprachige, multikonfessionelle, multiethnische und auch sozial zerklüftete Gesellschaft zu finden, die dabei ist, sich als politische Nation zu konstituieren. Vor allem aber ist dieser Prozess ablesbar an den unendlich vielfältigen und schwierigen Problemen, mit denen politische Elite wie Bevölkerung des Landes fertig werden müssen. Irgendwie war Kiew die Fähigkeit zur Integration immer zugetraut worden, selbst von Denkern, die sich ein postimperiales Russland nur schwer vorstellen konnten. Georgi Fedotow, der russische Philosoph im Exil, hat in seinem Essay »Drei Hauptstädte« Kiew als den Ort gesehen, an dem jenseits des westlichen St. Petersburg und jenseits des nach Asien sich wendenden Moskau die Entwicklung einer russischen, nicht-imperialen Kultur in Gang kommen könnte. Für ihn war der Blick vom Hochufer über den Dnepr ein Blick in alle jene Richtungen und Landschaften, für die Kiew der einigende Pol sein und für die Kiew die angemessene Sprache finden würde. Für Fedotow war Kiew nicht nur ein heiliger Ort, nicht nur die schönste aller russischen Städte, in der sogar Puschkin die Stimme versagt habe, weil er der Schönheit dieser Stadt nichts habe hinzufügen können. Der Blick von Kiew ging, so Fedotow, auf die Polowetzer Steppe, in die Karpaten und nach Polen, ans Schwarze Meer und nach Griechenland vor allem. Im Bau der Sophienkathedrale war für ihn der Geist von Hellas zur Form geworden. Paradoxerweise wurde auch für einen anderen Denker der Wiederherstellung des Russischen Reiches, diesmal in einer eurasischen Perspektive, nämlich des ebenfalls im Exil lebenden Fürsten Nikolai Trubezkoi, Kiew zu einem Punkt einer grundlegenden Reflexion. Für ihn, der verzweifelt war über den Verlust des Imperiums nach der bolschewistischen Revolution, war es der über die Kiewer Petromahila-Akademie vermittelte Einfluss des Westens, dem die Modernisierung des Moskauer Staates lange vor Peter dem Großen zu verdanken war. Und es waren in seinen Augen gerade die Kiewer Ideen, die Moskau aus einer regionalen Macht zu einer Groß- und dann zu einer allrussischen Macht hatten werden lassen. Wiewohl für Trubezkoi eine selbstständige Ukraine jenseits des Imperiums undenkbar war und für ihn einen Rückfall in Provinzialität und Zweitklassigkeit bedeutet hätte, so hatte er doch auf den überragenden zivilisatorischen Einfluss des westrussisch-ukrainischen Geistes, also Kiews im 16. bis 18. Jahrhundert, hingewiesen, auf die Bedeutung Kiews als einer dritten Metropole, jenseits des Petersburg-Moskau-Diskurses, der die westliche Wahrnehmung Russlands seit jeher bestimmt, ja in seinen Bann geschlagen hat. Neben der durch Petersburg und Moskau definierten Opposition von West und Ost, Europa und Asien, Rationalität und Irrationalität, Modernität und Tradition, Aufklärung und Orthodoxie, hatten Denker wie Fedotow und Trubezkoi eine dritte Position formuliert. Kiew. Es ist gut möglich, dass Kiew nicht nur für die westliche Welt und für die westlichen Intellektuellen ein Ort wird, an dem ihnen eine bis dahin weitgehend unbekannte Geschichte entgegentritt, sondern es könnte auch zum Ort der Reflexion über das Schicksal der russischen Kultur werden, solange deren Freiheit in Moskau oder Petersburg unterdrückt wird. In Kiew wird zwanglos Russisch gesprochen und verstanden. Es gibt russische Zeitungen, Verlage, Fernsehprogramme. In Kiew finden sich nach und nach russische Intellektuelle ein, die es in Moskau oder Petersburg nicht mehr aushalten, die aber, was in Berlin, Wien oder Paris schwerer möglich ist, in einer kulturell und sprachlich vertrauten Umgebung bleiben wollen. Kiew also als ein Ort gegenwärtiger Diaspora. In den Kreisen der russischen Intelligenzia ist man weit entfernt von den vulgären Vorurteilen, wie sie in den wechselseitig verteilten Stereotypen von den Chochli oder den Kazapi bzw. Moskali zum Ausdruck kommen. Also von den Ukrainern als den derben Kosaken mit dem kahl rasierten Schädel und dem Pferdeschwanz einerseits und den ziegenbärtigen Moskowitern andererseits. Aber es bleibt doch etwas, trotz der engen, über tausendfache Verwandtschaft vermittelten Beziehungen, trotz der vielen Besuche dort. Ein aufmerksamer russischer Analytiker hat das gut beobachtet. Sergei Medvedev hat in einem Essay »Das russische Ressentiment« in der Zeitschrift »Otezhdvenje Sapiski«, 2014, Ausgabe 6, leicht resigniert festgestellt, dass man sich in Moskau leicht auf die Unabhängigkeit Georgiens oder Belarus, erst recht der Balten, eingestellt habe, dass man sich aber mit der Unabhängigkeit der Ukraine noch immer nicht abgefunden habe, dass man sie als Anormalität, ja fast als Anmaßung empfinde. Innerhalb von 10 Jahren haben die Ukrainer nun schon ein zweites Mal gegen den älteren Bruder aufbegehrt. Man empfinde die Selbstbestimmung der Ukrainer aber immer noch als Verrat. Die Unabhängigkeit werde, trotz der 23 Jahre seither, fast als ein Missverständnis, als Anekdote wahrgenommen. Selbst ein großer Teil der gebildeten Klasse blicke immer noch mit Nachsicht wie auf einen kleineren Bruder oder wie auf eine Bananenrepublik, die man nicht ganz ernst nehmen müsse. Dass es andere Positionen gibt, ist nicht beruhigend, aber wenigstens ermutigend, dass es nicht bleiben wird, wie es ist. Im Jahre 2014 hatte Präsident Putin einmal bemerkt, dass es ihm, wollte er nur, ein leichtes wäre, mit seinen Truppen in wenigen Stunden in Kiew und darüber hinaus zu sein. Er hat sich verrechnet. Kiew ist dabei zu werden, was es schon einmal für lange Zeit war. Der dritte Ort, an dem das alte Spiel von Ost und West obsolet geworden ist und etwas Neues anfängt. 2015. Ach, Odessa, eine Stadt in der Zeit großer Erwartungen. Odessa 2015. Noch vor gut über einem Jahr war es nicht vorstellbar, dass einmal der Krieg nach Odessa kommen könnte. Dies galt auch noch weitgehend im April 2014, als ich von Donetsk aus über Mariupol in der Stadt angekommen war. Es hatte schon Kundgebungen gegeben für den Maidan und gegen den Maidan. Zusammenstöße, Rufe nach einem Referendum wie auf der Krim waren laut geworden. Die Züge fuhren noch, die Busse mussten bereits improvisierte Checkpoints passieren. Aber auf dem Primorski Boulevard und auf dem Platz, von dem aus man über die Eisensteinsche Treppe hinab auf den Hafen blickte, war alles ruhig. Passagiere von den Kreuzfahrtschiffen mühten sich in die hoch über dem Meer gelegene Stadt hinauf. Andenkenhändler und Rollerskater standen für die entspannte Atmosphäre, für die Odessa seit jeher bekannt war. Aber das täuschte. Spätestens am 2. Mai 2014 waren die Spannungen explodiert, ausgelöst vom Zusammenprall Charkiwer und Odessiter Fußballfans, der Umschlug in eine blutige Schlacht zwischen Pro-Maidan- und Anti-Maidan-Aktivisten. Sie endete in der Inbrandsetzung des Gewerkschaftshauses, in das sich vorwiegend pro-russische Aktivisten geflüchtet hatten, wobei 48 Menschen erstickten oder beim Sprung aus den oberen Stockwerken den Tod fanden. Hunderte waren bei den brutalen Auseinandersetzungen auf dem Kulukowo-Polje-Platz und in der Stadt verletzt worden. Obwohl Molotow-Cocktails flogen, gezielte Schüsse abgegeben wurden, schritt die Miliz nicht ein. Löschfahrzeuge trafen erst mit großer Verspätung ein. Bis heute ist nicht geklärt, wie es zu dieser Katastrophe hatte kommen können, vor allem aber, niemand traut den Behörden den Willen oder die Fähigkeit zu, die Schuldigen zu finden und zu bestrafen. Seither lebt die Stadt in der Angst, dass es jederzeit zu einem neuen Ausbruch der Gewalt und zur Destabilisierung der Lage insgesamt kommen könne. Die Stadt, die für ihre Leichtigkeit, für ihren Humor, für ihren Eigensinn berühmt und berüchtigt war, steht unter Dauerstress. Die Stadt, die in der freien Luft des Porto Franco gegründet worden war und deren Devise eher lautete »Wer Handel treibt, schießt nicht« oder zeitgemäßer »Es ist besser, an den Strand zu gehen, als Krieg zu führen«, ist mit einem Mal mit einer gänzlich neuen Situation konfrontiert, und zwar in allernächster Nähe. Mit dem Schicksal von Donetsk, dem Schicksal der Zerstörung einer bis vor kurzem noch blühenden und funktionierenden Stadt. Wenn es eine Stadt gab, die als Hauptstadt von Neurussland in Frage kam, dann war es diese Neugründung aus dem Jahre 1794. Wenn es eine Stadt gab, die den neoimperialen Appetit von Putins Russland auf sich ziehen konnte, dann war und ist es diese Stadt, die nur wenige Autostunden von der russisch besetzten Krim und weniger als eine Autostunde vom transnistrischen Parastaat von Russlands Gnaden entfernt liegt. Das folgende Stadtporträt aus dem Sommer des Jahres 2000 verschweigt die Abgründe in Odessas Geschichte nicht, die Pogrome, den Bürgerkrieg, die Herrschaft deutscher und rumänischer Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg. Aber es ist vor allem eine Hommage an die ungeheure Vitalität und Produktivität dieses Knotenpunkts europäischer Geschichte und Kultur. Odessa hat das Zeitalter der Extreme mit seinen tödlichen Vereinfachungen, seinen Radikalisierungen und Polarisierungen überlebt und gibt auch jetzt Anlass zu der Zuversicht, dass es standhält. Ach, Odessa, eine Stadt in der Zeit großer Erwartungen. Alle Bilder von Odessa kreisen um die große Treppe aus Sergei Eisensteins Film »Panzerkreuzer Potjomkin«. Sie ist die Kulisse für eine der grandiosesten Szenen der Filmgeschichte. Über die Treppe rollt, Stufe für Stufe hinabschaukelnd, ein Kinderwagen. Die Augen der Mutter sind vom Schrecken geweiht, ihr Mund ist zum lautlosen Schrei geöffnet. Die Treppe herab marschieren automatengleich Soldaten, ihre Bajonette nach unten gerichtet. Sie werden die Revolte der Arbeiter, die der Meuterei auf dem Kriegsschiff zu Hilfe eilen wollen, niederschlagen. Das Kind in dem Wagen hat keine Chance. Es handelt sich um eine Urszene menschlicher Ohnmacht und panischer Angst. Aber auch die Treppe selbst mit ihren 192 Stufen und 10 Absätzen ist ein Meisterwerk. Ihr Baumeister, der Architekt F.K. Boffo, hatte die Treppe, die zwischen 1837 und 1841 angelegt wurde, mit spezifischen Abmessungen versehen, sodass sie sich von oben nach unten verbreiterte und den perspektivischen Effekt noch steigerte. Von Anfang an war die Treppe mehr als nur eine Verbindung zwischen Hafen und Stadt. Sie war der Aussichtspunkt, von dem aus man den Blick über das Amphitheater aus Bucht und Hafen genießen konnte. Man war, wenn man die oberste Stufe erreicht hatte, auf einem breiten Boulevard angelangt, in dessen Mitte die Statue des ersten Gouverneurs, des Duc de Richelieu, und an dessen Enden die Börse und das Palais des Generalgouverneurs standen. Die Treppe ist der Bühnenaufgang in eine Stadt, der es beschieden war, Kulisse für ein grandioses Welttheater zu werden. Dort setzte sich eine Stadt in Szene, die sich zweites St. Petersburg, Palmyra des Südens, Königin des Schwarzen Meeres oder Klein Paris nennen ließ. Dort ging auch der große Vorhang nieder, der die Schwarzmeermetropole für mehrere Generationen den Augen der Europäer entzog. Glückliche Gründung. Als Mark Twain in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Odessa kam, fühlte er sich fast wie zu Hause. Ob man die Straße hinauf oder hinab sieht, wir sahen so oder so immer nur Amerika. Auch ein deutscher Reisender meinte, der äußere Eindruck, den Odessa macht, ist der einer schönen, modernen, eleganten Stadt. Ihre Bedeutung als Metropole des Handels am Schwarzen Meere wird man erst ermessen können, wenn man die Häfen sieht, diesen Schauplatz einer nie ruhenden Bewegung und Tätigkeit, dieses ewige Hin- und Herströmen, Wogen und Drängen von Tausenden von Menschen und Fuhren nie endender Warenzüge. Odessa, das 1994 erst seinen 200. Geburtstag gefeiert hat, war zu diesem Zeitpunkt eine noch junge Stadt. Odessas Geschichte beginnt mit einem Reskript Katharinas der Großen vom 27. Mai 1794, in dem sie die Anlage Odessas an der Stelle einer türkisch-tatarischen Festung mit dem Namen Chatschibey verfügte. Im Krieg gegen die Türken war die Schwarzmeerküste erworben und dem Russischen Reich als Provinz Neurussland inkorporiert worden. Odessa sollte deren Hauptstadt und sein Hafen das Tor zum Süden werden. Der Name leitet sich ab von einer an dieser Stelle vermuteten einstigen griechischen Kolonie namens Odessos. Am 22. August 1794 begannen Soldaten unter der Leitung des Vizeadmirals Josef de Ribas mit den Bauarbeiten für die Stadt und den Hafen. Das Datum gilt seither als offizieller Geburtstag der Stadt. Damit begann der atemberaubende Aufstieg einer Stadt, die innerhalb der nächsten 100 Jahre zur viertgrößten Stadt des Russischen Reiches wurde, nach St. Petersburg, Moskau und Warschau. Zu Zeit der Gründung hatte die Stadt knapp 2500 Einwohner. 20 Jahre später, 1815, waren es immerhin schon 35.000 und Anfang der 60er Jahre lag die Zahl bei 116.000. Mit der Abschaffung der Leibeigenschaft, dem Eisenbahnbau und dem Beginn der Industrialisierung machte die Stadt dann noch einmal einen großen Sprung. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zählte Odessa 630.000 Einwohner. Innerhalb eines Zeitraums von 25 Jahren hatte sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt. Aber es war nicht bloß das quantitative Wachstum der Stadt, das den Zeitgenossen den Atem verschlug. Odessa war eine Vielvölkerstadt, wie man sie sonst auf dem Kontinent kaum mehr finden konnte. Es kann keine zweite Stadt geben, deren Bevölkerung so gemischt, aus allen Nationen Europas und Asiens so zusammengesetzt wäre, wie die von Odessa, schrieb ein deutscher Reisender. Auf den Straßen herrscht ein wahrhaft babylonisches Sprachengewirr. Man hört Italienisch, Englisch, Deutsch, Griechisch, Türkisch, Persisch, Tatarisch, Serbisch, Polnisch und Russisch mit allen nur möglichen Idiomen. An der Menschenwerkstatt Odessa waren viele verschiedene Kräfte beteiligt. Die planmäßige Peuplierung Neurusslands durch Katharina die Große und die von ihr eingesetzten Generalgouverneure, die Erwerbsmöglichkeiten, die vor allem im Getreidehandel lagen, und schließlich der Massenzustrom von Immigranten, für die Odessa gelobtes Land war. Vom ersten Tag war den neuen Stadtoberhäuptern am Zuzug von Bauleuten, Handwerkern, Händlern, Lehrern, Fachleuten aller Sparten gelegen. Die Versprechungen der Werber folgten griechische und deutsche Siedler, sodass Odessa in den folgenden Jahrzehnten ein Zentrum der Schwarzmeergriechen und Schwarzmeerdeutschen wurde. Fast jede Nationalität war vertreten: Schweizer, Briten, Holländer. Eine Gruppe, die eine große Rolle im wirtschaftlichen und kulturellen Leben Odessas spielen sollte, kam aus Genua, Livorno und Venedig. Polnische Großgrundbesitzer errichteten ihre Stadtpalais in Odessa. Auch zahlreiche armenische und syrische Kaufleute ließen sich in der Stadt nieder. Die Stadt war Fluchtpunkt für entlaufene Leibeigene, Kosaken und Grenzbauern, für ukrainische und moldawische Tagelöhner. Die stärkste und kompakteste Gruppe indes stellten die Juden dar. Als die Stadt gegründet wurde, soll es 6 Juden gegeben haben. 1855 waren es 17.000, also etwa 22% der Einwohnerschaft. Bei der allgemeinen Volkszählung 1897 lebten immerhin fast 140.000 Juden in Odessa, das waren etwa 34,4% der Bevölkerung. Sie stammten in der Regel aus Volhynien, Podolien, Litauen, aber auch aus dem österreichischen Galizien und sogar aus Deutschland. Die größte Synagoge der Stadt hieß nach dem galizischen Brody Brodsky-Synagoge. Jiddisch war nach dem Russischen die am meisten gesprochene Sprache. Schon die Gründer und Stadtoberhäupter stehen für den internationalen Charakter der Stadt. Der mit der Grundlegung beauftragte Admiral de Ribas war ein spanisch-irischer Glücksritter aus Neapel. Nach ihm ist der wichtigste Boulevard der Stadt, die Champs-Élysées oder der Kurfürstendamm Odessas, die Deribas-Straße oder Deribasowskaja, heute ukrainisch Deribasivska benannt. Es dominieren französische Namen wie Richelieu, Langeron. Der Plan für die geometrische Anlage der Stadt stammt von dem Ingenieur de Volant. Die beiden Stadtoberhäupter, unter denen Odessa Form gewann, sind ein französischer Immigrant und ein in England ausgebildeter russischer Aristokrat. Le Duc de Richelieu, bis heute von den Odessiten einfach Duc genannt, steht als Skulptur in strenger römisch-klassizistischer Pose auf dem großen Boulevard. Nach ihm ist auch eine der Hauptstraßen der Stadt benannt. Er stammte aus Bordeaux und war als französischer Immigrant in russische Dienste getreten. 1803 bis 1814 kümmerte er sich als Stadtoberhaupt Odessas um die Planung und Peuplierung Odessas. Das von ihm gegründete Lyzeum Richelieu besteht bis heute. Der Duc kehrte nach vollbrachter Arbeit wieder nach Frankreich zurück. Graf Michail Woronzow, der die Geschicke der Stadt zwischen 1814 und 1826 leitete, war in Cambridge ausgebildet. Sein im Tudor-Stil errichtetes Schloss in Alupka auf der Krim diente der britischen Delegation während der Konferenz von Jalta als Domizil. In seiner Zeit wurde Odessa Porto Franco und Hauptexporthafen für russisches Getreide. Mit der ebenso starken wie glücklichen Hand dieser Gouverneure scheint der Aufstieg Odessas besiegelt. Diese Hand ist bis heute sichtbar. Börse und Gouverneurspalast sind die repräsentativsten frühen Bauten. Odessa ist eine junge Stadt, die älteste Schicht ist daher Klassizismus und Empire. Alle für ein effektives städtisches Leben und das Wohlbefinden der Bürger notwendigen Einrichtungen stammen aus dieser Zeit. Granitgepflasterte Straßen, eine durchgängige Bepflanzung mit Akazien und Linden, die dafür sorgt, dass Passanten auch an heißesten Sommertagen nie aus dem Schatten heraustreten müssen. Die Anlage von Stränden und Erholungsparks an der Küste, schließlich hunderte von Zisternen und Brunnen, die das dringendste und bis heute unzureichend gelöste Problem der Wasserversorgung lösen sollten. Und schließlich der große und gut ausgebaute Hafen, das wirtschaftliche Herz der Neugründung am Schwarzen Meer. Leben wie Gott in Odessa. Die Stadt zwischen 1870 und 1930. Zwischen 1861 und 1914, zwischen großen Reformen und Ausbruch des Ersten Weltkriegs, verfünffacht sich die Einwohnerzahl Odessas. Die Eisenbahnen erreichen nun die Stadt, pumpen Weizen und Menschen in die aus allen Nähten platzende Hafenmetropole. Odessa ist nun eine Drehscheibe auf der Karte der Waren- und Geldströme, Teil der mediterranen Welt und der Levante zwischen Konstantinopel und Marseille, Smyrna und Port Said. Von Odessa träumen die Romanfiguren Victor Hugos ihren Traum vom grenzenlosen und schnellen Reichtum. Odessa wird zur Kapitale einer bunt gemischten Bourgeoisie und zum Fluchtpunkt von mühseligen und beladenen aus dem ganzen östlichen Europa. Das neue Odessa wächst über die klassizistischen Fassaden seiner Gründungszeit hinaus. Es räumt die alte Börse, die nun Hôtel de Ville wird, und errichtet sich eine neue Börse im florentinischen Stil und mit den Insignien Merkurs. An der Deribasivska und der Richelieu-Straße entstehen Hotels, Banken, Restaurants, ein Skatingring und Tea-Rooms, darunter berühmte Odessa-Adressen wie die Cafés Robinat und Franconi. Die alten aristokratischen Palais bekommen Konkurrenz von pompösen Gründerzeitpalästen, die ganze Quartale einnehmen und zwar prächtig sind, aber nichts mehr haben von der Anmut des in den 1830er Jahren errichteten Palais Royal und seines intimen, skulpturengeschmückten Gartens. Die Stadt macht in Neo. Neorenaissance, Neoromantik, Neogotik. Die Hotels heißen wie überall in Europa Londres, Bristol, Bolschaja Moskowskaja, Hotel du Nord. Atlanten, Karyatiden, Medusenhäupter, Gitter- und Lifttüren mit Jugendstil-Ornamenten zeigen Odessa als eine Hauptstadt der Belle Époque. Seltsam, wie sich Türgriffe und Spiegel mit Blumengirlanden über alle Verwüstungen des 20. Jahrhunderts haben hinwegretten können. Die Stadt bekommt im Moment ihrer rapiden Expansion einen grandiosen, kuppelgeschmückten Bahnhof, ein in den kommenden Revolutionen und Kriegen immer wieder heftig umkämpftes Objekt, einen modernisierten und erweiterten Hafen, moderne Krankenhäuser und Kliniken, die bis heute in Nutzung sind, Schulbauten, Wassertürme, das große Gefängnis am alten städtischen Friedhof, eine Pferdebahn, eine Tram belgischer Bauart und Geschäfte neuen Typs, Passagen genannt. Durch ein Aquädukt von mehr als 35 Kilometern wird Wasser aus dem Dnestr in die Stadt gepumpt und das leidige Trinkwasserproblem gelöst. Die Boulevards bekommen elektrisches Licht. An der Peripherie entstehen neue Fabriken, Brodskis große Zuckerfabrik, die Maschinenfabriken Berlino-Fendrich, ein ganzes Viertel mit Getreidesilos. In Odessa bauen bekannte Architekten aus der Hauptstadt wie Schröter und Bernardazzi. Auf den wichtigsten Boulevards schießen Kinos aus dem Boden. Beaumont, Odeon, Paris, Urania, Elefant. Odessa bekommt, was in einer prosperierenden Stadt auf keinen Fall fehlen darf, eine Bühne, auf der sich auch internationale Stars einfinden. So baut Odessa in den 1880er Jahren eines der prunkvollsten und elegantesten Opernhäuser Europas, ein Palais Garnier, mit Blick auf das Meer, entworfen und ausgeführt vom Wiener Büro Helmer und Fellner, das den ganzen Kontinent zwischen Leipzig und Odessa mit seinen Entwürfen beliefert. Es kommt zur Zellteilung Odessas. In Odessa gibt es, wie Isaac Babel, der es wissen musste, berichtet, ein sehr armes, dicht bevölkertes und leidendes Judenghetto, eine sehr selbstzufriedene Bourgeoisie und eine erzreaktionäre Stadtduma. In Odessa entstehen Viertel für die Immigranten aus dem Städtel und aus den ukrainischen und bessarabischen Dörfern. In der Moldawanka konzentriert sich das jüdische, kleinbürgerliche Odessa, auch das Odessa der Gauner, das Revier des Königs Benzion Krieg aus Isaac Babels Odessa-Geschichten. In Peresip wachsen mit den neuen Fabriken die Arbeiterslums, und auf den Abhängen zum Meer hin, wo der französische Boulevard verläuft, entstehen in Lancheron, Novaya Arkadia und in der kleinen und großen Fontanka Villen- und Wochenendhäuser. Die weiße Architektur des Seebads mit verglasten Veranden, die Szenerie der Sommergäste. Im bis dahin sehr einheitlichen Stadtbild tauchen neue Akzente auf. Neben den weichen Muschelkalkstein, aus dem Odessa errichtet wurde, treten neue Materialien und Formen. Die Formenwelt des Melting Pot. In einer Stadt der vielen Völker, Sprachen und Konfessionen sind das mehr Stile als anderswo. So findet sich das Gold des Glockenturms und der Zwiebeltürme der russisch-orthodoxen Kathedrale neben dem roten Ziegelbau der lutherischen Kirche, das kräftige Blau eines katholischen Gotteshauses im italienischen Barockstil neben den neoromanischen Linien der Synagoge, der grün-weiße Kuppelbau einer Moschee neben dem karaimischen Bethaus aus bunten Ziegeln. Überall in der Stadt finden sich malerische Märkte, in den Parks stehen zahlreiche schöne Denkmäler, viele von ihnen werden in der Folgezeit demontiert und zerstört. Weit weniger leicht ist es, sich die geistige Welt des untergegangenen Odessa zu vergegenwärtigen. Man muss sie aus den Konzert- und Theaterprogrammen, aus Literaturgeschichten und Memoiren, aus Kriegstagebüchern und Aufzeichnungen aus dem Untergrund rekonstruieren. Vieles davon findet man in den reisebestückten Museen Odessas. In Odessa erschienen Dutzende von Zeitungen, in vielen Sprachen gedruckte und auch außerhalb Odessas gelesene wie Odesky Listok oder die bedeutende russischsprachige jüdische Zeitung Rasvet. In seinen Theatern traten Franz Liszt, Fjodor Schaljapin und Anna Pavlova auf. Im englischen Club traf sich die bunte Gesellschaft griechischer, italienischer, jüdischer und russischer Getreidemakler, Börsianer und Kaufleute, während sich in den gelehrten Gesellschaften Professoren der 1865 gegründeten Neurussischen Universität versammelten. In Odessa bildete sich so etwas wie städtische Gesellschaft, ein Nest der Konspiration, wie es Zar Nikolaus I. genannt hatte. In Odessa hatten die hellenischen Freiheitskämpfer der 1820er Jahre eine ihrer wichtigsten Basen. In Odessa hatten die Dekabristen ihre Mitverschwörer. In den 1870er Jahren begann hier der Südrussische Arbeiterbund mit seinen Aktivitäten. Und Odessa wurde zu einem Zentrum des Emanzipationskampfes der russischen und osteuropäischen Juden. Fast alle Vordenker der jüdischen Emanzipation hatten eine Odessa-Adresse. Chaim Bialik in der kleinen Arnautzker Straße 9, Simon Dubnow in der Basarner Straße 12, Leo Pinsker, der Verfasser der Auto-Emanzipation in der Richelieu-Straße 40, Meir Dietzengoff, der erste Bürgermeister von Tel Aviv in der Ossipow-Straße 30, Sholem Alechem in der Kanatner Straße 26. Über Odessa ging aber auch der Strom der jüdischen Emigration nach Übersee und Eretz Israel, besonders nach den Pogromen der Jahre 1881 und 1905. Odessa, so meint Jewgeni Golubowski, der Vizepräsident des Weltverbandes der Odessiten, habe keine Philosophen, sondern Schriftsteller und Musiker hervorgebracht und diese wahrlich in verschwenderischem Überfluss. In Odessa hat sich alles so glücklich gefügt, schreibt Konstantin Paustowski, um einen Stamm von tatkräftigen, talentierten und gebildeten Menschen hervorzubringen. Odessa konnte eine Plejade von Schriftstellern, Dichtern, Malern, Politikern, Musikern, Gelehrten und Seeleuten großziehen. Odessa hat die ganze Welt mit Wunderkindern, Genies und Talenten versorgt. Über seine Konservatorien gingen Nathan Milstein und David Oistrach in die Welt hinaus. In Odessa wurde freilich auch der Vater von Sviatoslav Richter, Organist an der Lutherischen Deutschen Kirche, 1941 vom NKWD erschossen. In der städtischen Folklore Odessas wurde ein Rhythmus und ein Witz geboren, der insgeheim die Sowjetunion unterwandert und erobert hat. In den sentimentalen Romanzen und Chansons Piotr Leschenkos einerseits und im nervös-ironischen Jazz Leonid Utjosows andererseits, der ausgerechnet im Moskau des Jahres 1937 Triumphe feierte. Vielleicht ist Utjosows Sound der Sieg Odessas, der Sieg der Peripherie über das Zentrum schlechthin. Sein Triumph ist vergleichbar nur mit dem späteren Siegeszug eines anderen Odessiten, des Komikers Michail Schwanetzki. Aus dem Völkergemisch ging offenbar nicht nur die Nation der Odessiten hervor, die niemandem untertan war, sondern auch ein Idiom, das nur dort sich bilden konnte, wo mehr als 100 Völkerschaften auf engstem Raume aufeinandertrafen. Vlas Doroschewitsch, einer der Großmeister des russischen Feuilletons des Silbernen Zeitalters, bezeichnete die Sprache der Odessiten einmal als achtes Weltwunder. In der Literaturgeschichte hat sich der Terminus Viktor Schklowskis von der Odessae oder südrussischen Schule eingebürgert. Er meinte damit einen neuen Ton, in dem äußerste Knappheit und Ironie, Trauer und Schonungslosigkeit des Blicks eine einzigartige Verbindung eingegangen waren. Zur Odessaer Plejade gehörten Isaac Babel und Konstantin Paustowski, das Autorengespann Ilf und Petrov, die Dichter Eduard Bagritzky und Vera Inber. Odessa in den Zeiten des Bürgerkrieges war ihre Universität. Isaac Babel war absichtlich aus dem bürgerlichen Elternhaus in die Moldawanka übergesiedelt, um die Welt der Kriminellen und Überlebenskünstler zu studieren. Das Autorenpaar Ilf und Petrov konnte nur hier den genialen Gauner Ostap Bender entdecken und ihm bei seinen Wanderungen durch den sowjetischen Alltag folgen. Im Stadtgarten an der Deribasivska Straße steht einer der 11 Stühle, und im Odessaer Literaturmuseum findet man die bürokratischen Interieurs nachgestellt, in denen sich seine Helden bewegten. Für Konstantin Paustowski wurde Odessa zur Kulisse für sein einzigartiges Revolutions- und Bürgerkriegsepos. Seine Erinnerungen lesen sich wie Anleitungen zur Reise zurück in die Zeit großer Erwartungen. Wenn man auf diese Odessa-Plejade blickt, könnte man fast die anderen vergessen, deren Schaffen ebenfalls mit Odessa verbunden ist, darunter immerhin so bedeutende Gestalten wie Alexander Puschkin und Adam Mickiewicz, die in Odessa einen Teil ihrer Verbannungszeit verbüßt haben. Blockade. Geschlossene Stadt. Odessas große Zeit ging zu Ende in einer Serie von gewaltsamen Brüchen. Erster Weltkrieg, Revolution, Bürgerkrieg, Repressalien der 30er Jahre, Terror der deutschen und rumänischen Besatzung während des Zweiten Weltkrieges und die lange Zeit der Abschließung von der großen weiten Welt. Es ist eine Geschichte des Verfalls, der Entvölkerung, des massenhaften Sterbens und des fast unbegreiflichen Wiederaufbaus und Wiederaufstiegs. Mit jedem Schub ging ein Stück Odessa zugrunde. Wer hatte in den Wirren von Krieg und Bürgerkrieg nicht alles Anspruch auf Odessa angemeldet? Deutsche, Rumänen, Rote, Weiße, Italiener, Griechen, Engländer, Franzosen. Odessa zwischen 1918 und 1920 war eine Stadt der wechselnden Fronten und des heillosen Wirrwarrs. In jenem Jahr, schreibt Paustowski, staunte jeder über das unvorstellbare Völkergemisch Odessas. Die kleinen Börsianer und Schwarzhändler wurden in den Schatten gestellt von der Invasion frecher und harter Spekulanten, die aus Sovdepland geflohen waren, wie sie selber boshaft sagten. Da funkelten Brillanten, die unbedingt aus der Zarenkrone stammen sollten. Da wurden nagelneue Pfunde Sterling und Franken vorgelegt. Seltene, schmiegsame Pelze glitten von den Schultern berühmter Petrograder Schönheiten in die zitternden Hände griechischer Vermittler, deren Gesichter vom Rasieren bläulich schimmerten. In der Deribasowskaja Straße konnte man jeden Abend in der Nähe der Blumenmädchen viele berühmte Leute antreffen, die allerdings schon etwas von ihrem Glanz eingebüßt hatten und durch hektisch sich jagende, lächerliche Gerüchte gereizt waren. In dieser Hinsicht übertrumpfte Odessa alle Städte des Südens. Paustowski blickte von der berühmten Treppe aus auf die Bucht. Mit Flüchtlingen überfüllte Dampfer fuhren nach Konstantinopel ab. Alle Zugänge zum Hafen hinab waren verstopft. Es schien, als müssten Gärten und Häuser unter dem Andrang der Menschen bersten, als würden auch sie gleich nachgeben und in die Tiefe stürzen. Zertretene Koffer, Bündel und Körbe glitten und kollerten wie missgestaltete Lebewesen unter den Füßen der Menschen auf den Wegen zum Hafen hinab. Sachen quollen aus ihnen hervor, schlangen sich um ihre Beine, so dass die Flüchtenden Frauenhemden, Spitzen, Kinderkleider und Bänder hinter sich herschleiften. Diese Gegenstände aus Friedenszeiten machten das Bild der Flucht noch trauriger. Und nun sah es aus, als wiegten sich die Umhänge von selbst auf unsichtbaren Wellen und schwammen als schwarze Teppiche zum Hafen hinab. Wir sahen, wie die Leinen gekappt wurden und die Dampfer abstießen, ohne die Laufstege einzuholen. Die Stege glitten ab und stürzten mit den Menschen ins Meer. Die Stadt starb. Die Zahl wilder Häuser, die leer standen, weil ihre Besitzer verschwunden waren, ging in die Tausende. In jenen Jahren entvölkerte sich Odessa immer mehr. Viele Industriearbeiter wanderten nach dem Norden, nach Sowjetrussland ab, und zwar gleich mit den ersten Einheiten der Roten Armee, den Lebensmittelbeschaffungstrupps und den Matrosen. Das Meer lag monatelang wie tot da, von keiner Rauchfahne eines Dampferschornsteins belebt. Vom sowjetischen Norden war Odessa isoliert durch die zerstörten Eisenbahnlinien, durch die ständigen Überfälle verschiedener Banden, durch die wilden Territorien, in denen niemand etwas zu sagen hatte, und durch gesprengte Brücken. Es gab kein elektrisches Licht. Vera Inber ging Wasser schöpfen mit einer kostbaren Jugendstilvase. Auf den Hinterhöfen wurden dunkel gebeizte Eichenbuffets zu Brennholz zerhackt. Die Stadt erholte sich trotz Emigration und Dezimierung des Bürgertums nach dem Ende des Bürgerkriegs erstaunlich rasch. Schon bald gingen wieder zweimal wöchentlich Dampfer nach Konstantinopel. Das vielsprachige Odessa blühte sogar auf. Es gab ein jüdisches und deutsches Theater. Vor Beginn des Zweiten Krieges hatte die Stadt wieder 600.000 Einwohner. Geändert hatte sich der Charakter der Stadt, deren Anfänge kosmopolitisch waren und deren Existenz ganz und gar auf der Verbindung mit der Außenwelt beruhte. Wladimir Schabotinsky, auch er ein Odessit, hatte einmal gemeint: Wer war der wahre Schöpfer dieser außerordentlich schönen Städte, Häfen, Eisenbahnen, Straßen, Getreidespeicher und Schiffe, der Theater und Spitäler und Universitäten? Es war der Händler. Stalins Sowjetunion brauchte aber keine Stadt des Handels, sondern eine Stadt der Industrie, wenn möglich der Schwerindustrie. Die Weltoffenheit von Hafenstädten war ihm ein Graus. Eine Stadt wie Odessa wurde zu einem Fremdkörper im Arbeiter- und Bauernstaat. Aus dem Odessa der Kaufleute und Händler sollte eine Festung des Proletariats werden. Aus der Richelieu wird die Leninstraße, aus der Katharinen die Karl-Marx-Straße. Die Handelsstraße wird zur Straße der Roten Garde und der französische Boulevard zum proletarischen Boulevard. Das Hotel Bristol heißt von nun an Rotes Hotel. Das sind noch die harmlosesten Veränderungen, die in den letzten Jahren mühelos rückgängig gemacht wurden. Anders verhält es sich mit der Planierung von Friedhöfen mit den Gräbern berühmter Odessiten, etwa des Filmstars Vera Cholotnaja. Mit der Sprengung der Spaso-Preobrashensky-Kathedrale im Jahre 1936, mit der Verwandlung von Synagogen in Sporthallen und mit der Abtragung des Denkmals für Katharina die Große. Das Gebäude der Börse war funktionslos geworden und zum Konzertsaal umfunktioniert. Paustowski hat beschrieben, wie die neue Bürokratie zu wuchern anfing und wie sich im alten Hotel an der Deribasowskaja eine Organisation namens Oprut Komgub in Sperrholzverschlägen einrichtete. Auch Odessa, die funkelnde Perle am Schwarzen Meer, sollte eine graue Stadt der sowjetischen Provinz werden. Ein zweiter Schlag von ungeheurer Zerstörungskraft war die deutsche und rumänische Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Das betrifft die physischen Zerstörungen, etwa des Bahnhofs und der Hafenanlagen. Es betrifft die Entvölkerung der Stadt infolge der Evakuierung von 300.000 Menschen und der Fabrikanlagen. Vor allem aber bedeutete es den Untergang des jüdischen Odessa. Odessa war 907 Tage unter deutscher Herrschaft. Die Stadt, die Widerstand leistete, schien sich in die Katakomben zurückgezogen zu haben. Man kann heute in einen Teil des hunderte von Kilometern umfassenden Tunnel- und Katakombensystems hinabsteigen. Keinen Ausweg gab es für die 100.000 Odessa-Juden, die noch in der Stadt waren und die, zusammengetrieben mit Moldowanka und Slobodka, vom damaligen Chvorostin-Platz aus den Todesmarsch in die transnistrischen Lager antraten, wo sie entweder durch Seuchen umkamen oder zu Zehntausenden von den Einsatzkommandos ermordet wurden. Im Stadtmuseum hängt ein Stadtplan, der die deutsche Topographie Odessas zeigt, gezeichnet im Kriegskarten- und Vermessungsamt Prag 1944 und nur für den Dienstgebrauch. Auf diese Zeit bezieht sich auch eine Passage in Anna Segers Roman »Die Toten bleiben jung«, die wiederum um die berühmte Treppe kreist. Von einem Wehrmachtssoldaten heißt es da: »Sie rückten in Odessa ein. Er hatte sich schon einmal in seinem Leben in entlegenen Zeiten auf diese Hafentreppe geduckt, die mächtigen Stiefel hatten ihn zusammengetreten. Vielleicht hatten manche Jungen, die jetzt als Sieger zum Hafen hinunterstampften, vor derselben Leinwand gesessen. Panzerkreuzer Potjomkin. Wenn schon die Erinnerung an ein eigenes Erlebnis dünn ist, dann ist die Erinnerung an das Abbild eines fremden Erlebnisses so dünn wie ein Hauch. Bei ihm nicht. Er fühlte sich doppelt da, seine eigenen Stiefel, die Treppe hinunterstampfend, auf alles, was lebte, und gleichzeitig den Druck dieser teuflischen Stiefel, die ihn zerstampften, dass seine Knochen knirschten. Im Museum findet man auch die Ankündigung von Konzerten des unglücklichen Pjotr Leschenko und seiner Frau in der Odessaer Oper. Odessa hat sich von den äußerlichen Schäden der Kriegszeit rasch erholt. Die Architekten haben sie behutsam ausgebessert und sich mehr oder weniger der vorhandenen Bausubstanz angepasst. Das Dekor der späten Stalinzeit passt nicht schlecht zur ersten Gründerzeit. Die Bevölkerung kehrte aus der Evakuierung zurück. Die Stadt wuchs rasch. In der Nachkriegszeit hatte sich ihre Bevölkerung fast verdoppelt, sodass heute 1,2 Millionen Menschen in Groß-Odessa leben. Man sieht der Stadt diese Expansion kaum an, da der historische Kern fast unverändert blieb und die Neubauviertel, die Schlafstädte, landeinwärts oder weit außerhalb der Stadt an der Bucht entlang gewandert sind. In weiter Ferne sieht man die Wohnungsmassive. Und doch sprechen viele vom Abschied von Odessa. Ihr Hauptgrund ist die jüdische Immigration der 70er bis 90er Jahre, die auch die Perestroika und die Auflösung der Sowjetunion nicht hat beenden können. Odessiten findet man heute überall auf der Welt. In Tel Aviv, Brighton Beach, Berlin. Alteingesessene sprechen von der Provinzialisierung und Ukrainisierung einer einmal übernationalen Stadt. Aber Alteingesessene wissen auch, dass Odessa Mama, wie die Stadt fast zärtlich genannt wird, sich seine Kinder heranzieht und keine zwei Generationen braucht, um aus Nicht-Odessiten, seien sie nun Ukrainer, Moldawier, Russen oder Juden, Odessiten zu machen. Eine Stadt in der Zeit großer Erwartungen. Seit die Grenze geöffnet ist, sucht Odessa wieder den Anschluss an die Rolle, die es vor der Revolution gespielt hat. Eine Stadt des Handels und Verkehrs, der Kultur, der Erholung und des Amüsements zu sein. Odessa träumt den Porto-Franco-Traum und möchte wieder Tor zur Welt werden. Alle Mythen des alten Odessa werden reaktiviert, um dem neuen Odessa auf die Beine zu helfen. Das klingt unwahrscheinlich, wenn man um die Probleme der Stadt heute weiß. Die Versorgung der Stadt mit Elektrizität und Wasser, die heute in regelmäßigen Abständen abgeschaltet werden, Probleme also, die am Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal gelöst waren. Zukunftsvisionen für die Stadt scheinen ein überflüssiger Luxus angesichts eines monatlichen Durchschnittseinkommens von rund 40 US-Dollar. Die großen Betriebe liegen am Boden. Der Hafen ist nicht wirklich ausgelastet. Zweimal wöchentlich gegen Schiffe nach Istanbul. Statistiken und Horrorszenarien grassieren. Die Zunahme des Drogenkonsums und die Ausbreitung von AIDS in einer Stadt, die auf den Drogenrouten aus dem Orient nach Europa liegt. Und doch ist die Verwandlung Odessas in den letzten 10 Jahren unübersehbar und eindrucksvoll. Die Stadt lebt keineswegs nur von ihren Mythen, sondern aus eigener Kraft. Wieder einmal ist ein großer Dekorationswechsel im Gange. Die Boutiquen und Cafés haben vorwiegend französische Namen und heißen Champs-Élysées, Le Cardinal, Madame de Gaulle. Die Leninstraße heißt wieder Richelieu-Straße. Es gibt einen regen Besuchs- und Pendelverkehr zwischen Odessa, Brooklyn, Tel Aviv und Berlin. Am Bahnhof hat man während der Saison den Eindruck, der ganze Norden ströme in Odessa zusammen. Die Züge aus St. Petersburg, Kiew, Lemberg, Warschau, sogar ein Kurswagen aus Berlin, aus dem Donbass und aus dem Ural schaffen unentwegt Abertausende von Urlaubern auf den Bahnhofsvorplatz, wo sie die Stadt sofort und reibungslos absorbiert. Odessa ist eine schnelle Stadt. Odessa ist eine Stadt der Strände, der Hotels und Sanatorien. Die Fabriken stehen still, aber auf den Märkten herrscht ein Betrieb, als sei die ganze Stadt auf den Beinen. Am dichtesten ist das Gewimmel und Gewusel dort, wo vor 12 Jahren unternehmungslustige Seeleute anfingen, mit denen von ihnen importierten Waren Handel zu treiben. Erst war alles am Rande der Legalität, mittlerweile ist es der größte Basar in der ganzen Ukraine. Das ist 7 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums, im Gewerbegebiet, auf dem Gelände eines Müllentsorgungsbetriebs. Der Basar heißt daher auch so, Sedmoi Kilometr, 7. Kilometer. Der Basar hat früh morgens und nachmittags seine Rush-Hour. Kilometerlang ziehen sich die Kaufmannsreihen hin. Seine Passagen bestehen aus übereinander gestapelten Containern. Es gibt in ihm alles, von Brautkleidern bis zu Kirchenglocken, von Badewannen bis zu Kondomen, von Wohnzimmern bis Parfums. Hier kreuzen sich die Handelsrouten zwischen Dnepropetrovsk und Istanbul, zwischen den Vereinigten Emiraten und Kiew, zwischen Lodz und dem Kaukasus. Neuerdings kommt viel Ware aus Indien. Jeden Tag sind es an die 100.000 Menschen, die sich hier einfinden. Der Basar ist der größte Arbeitgeber nach dem Hafen. Die Busse kommen aus der ganzen Ukraine. Man kann von hier aus nach Warschau oder Lodz fahren. Der Basar hat Telefonzentrale, Restaurantbetrieb, einen Stützpunkt der Miliz und eine Erste-Hilfe-Station. Er ist in verschiedene Sektionen aufgeteilt. Eine davon ist für Gebrauchtwagen aller Klassen. Noch weiter draußen, in Kujalnik, befindet sich der Autogroßmarkt von Odessa. Was sich hier Tag für Tag abspielt, ist der Markt als der Anfang aller Stadt, eine je neue Stadtgründung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Stadt vor den Toren der Stadt ins Zentrum von Odessa zurückkehren wird, in die Passage an der Deribasiska und in die Geschäfte im Palais Royal, von wo sie einst vertrieben worden ist. Irgendwann wird die provisorische Stadt aus der Latenz heraustreten und sich zu erkennen geben. An einigen Stellen ist das jetzt schon der Fall. Etwa an den Sommerabenden, wenn die Stadt sich zum Korso auf dem Primorski-Boulevard einfindet und die kühle Brise und den Blick auf das mondbeglänzte Meer genießt. Oder wenn sich bis weit nach Mitternacht Einheimische und Touristen in den Cafés auf der Deribasiska niederlassen. Vor den Casinos halten glitzernde Luxusautos. Vor den Cafés stehen die Leute, die per Handy ihre unaufschiebbaren Geschäfte erledigen. In der Luft liegt die Musik zahlloser Bands. Man hört viel Arabisch. Studenten aus Damaskus oder Touristen aus dem Libanon oder vom Golf. Odessa ist längst schon wieder eine Stadt der Levante. Vollends klar wird dies weiter draußen, am Strand von Lancheron und in Novaya Arkadia, das die Einheimischen scherzhaft Las Vegas nennen. Bis weit nach Mitternacht ist es voll von Menschen. Laserstrahlen schneiden in den Nachthimmel, Musik dröhnt. Die Diskotheken heißen hier Ithaka und sind in das Meer hinausgebaute dorische Tempel. Betrunkene, die man in sowjetischen Kultur- und Erholungsparks nicht selten antreffen konnte, gibt es nicht. Alle sind jung und schön wie griechische Götter oder die Läufer am Strand von Santa Monica. Sie genießen den Abend und wissen, dass alles seinen Preis hat. Natürlich hat kaum einer von ihnen Eisensteins Film gesehen. Es gibt Interessanteres. Die Podjomkin-Treppe hat aufgehört, eine Ikone des 21. Jahrhunderts zu sein. Die Bühne, auf der Odessa sein Comeback vorbereitet, ist nur eine Sehenswürdigkeit, die dringend der Sanierung bedarf. Sommer 2000. Promenade in Jalta. Updating. Jalta 2015. In einer chirurgisch präzisen Aktion hat Russland im Februar-März 2014 die Krim annektiert. Nach der Absetzung und Flucht Viktor Janukowitschs war es in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, am 23. Februar 2014 zu Demonstrationen gegen die Kiewer Regierung gekommen, der Bürgermeister wurde abgesetzt. Am 27. Februar besetzten unbekannte Soldaten Parlament und Regierungsgebäude. In einer Wahl hinter verschlossenen Türen wurde eine neue pro-russische Führung ernannt und die Abhaltung eines Referendums über die Unabhängigkeit der Krim angekündigt. In den folgenden Tagen wurde die Krim von höflichen grünen Männchen besetzt, von rund 20.000 Soldaten ohne Hoheits- und Rangabzeichen, die aus Russland und aus der russischen Marinebasis Sewastopol eingerückt waren und strategische Punkte eingenommen hatten. Am 1. März forderte der neu eingesetzte Gouverneur Sergei Aksionow Russland auf, die russischsprachige Bevölkerung der Krim zu schützen. Am 6. März beschloss die neue Regierung der Krim den Anschluss an Russland und die Abhaltung eines Referendums. Am 16. März sprachen sich 96,8% der Abstimmenden für die Wiedervereinigung mit Russland aus, Angaben, die dem russischen Menschenrechtsrat zufolge gefälscht waren. Am 17. März stellte die Republik Krim einen Beitrittsantrag an die Russische Föderation. Am 18. März wurde der Vertrag über den Beitritt der Krim und der Stadt Sewastopol zur Russischen Föderation unterzeichnet. Der brutale und völkerrechtswidrige Akt des Anschlusses war abgeschlossen. Ein Jahr später, zum Jahrestag der Okkupation, ist der Vorgang von Akteuren der Operation, aber auch von Putin selbst, voller Stolz und in vielen Details dargestellt worden. Für die Krim sollte mit diesem russischen Frühling ein neues Kapitel ihrer Geschichte beginnen. Und eine Geschichte enden, wie sie in der im Jahre 2000 geschriebenen Promenade in Jalta noch skizziert worden war. Die Promenade war noch ganz im Windschatten des vergehenden Imperiums geschrieben. Die kulturelle Prägung, das physische und mentale Erbe des russischen und sowjetischen Imperiums waren noch ganz und gar präsent. Von einer Auseinandersetzung zwischen Ukrainern, Russen, Krim-Tataren und anderen Volksgruppen, die die Krim bewohnten, konnte nicht die Rede sein. Auf die Idee, dass die russischsprachige Bevölkerung der Krim verfolgt oder sogar von Vernichtung bedroht sei, war nicht einmal jemand wie der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow gekommen, der sich immer wieder einer scharfen nationalistischen Rhetorik bedient hatte. Was bei der Reise im Jahre 2000 im Vordergrund stand, war etwas ganz anderes. Wie schafft es die nachsowjetische, zur Ukraine gehörige Krim, sich neu zu erfinden und sich neu aufzustellen? Wie bewältigt die Krim den Übergang von der Roten zur europäischen Riviera? Wie wird aus dem All-Unions-Sanatorium und Erholungskombinat eine Urlaubswelt, die die Konkurrenz mit anderen europäischen Urlaubsgegenden aufnimmt, ohne den ihr eigenen Zauber, die einzigartige Dichte ihres kulturellen und historischen Erbes zu ruinieren? Wie soll der Übergang vom Kommunismus zum Konsumismus vonstatten gehen? Von Jalta nach Mallorca? Vom staatlich organisierten Tourismus zur Privatisierung einer Paradieslandschaft durch Oligarchen, die sich unter den Nagel reißen können, was sie wollen, die Villa Tschechows, das Schloss des Grafen Woronzow? Ausverkauf einer der zauberhaftesten Küsten Europas? Und was war mit den Rechten der gewaltsam aus ihrer Heimat deportierten Krim-Tataren? Putins Russland hat der Krim und allen Krimtschanen die Chance genommen, diesen paradiesischen Ort zu einer neuen Blüte zu bringen. Der von ihm ausgerufene russische Frühling ging mit Warteschlangen, stillgelegten Bankautomaten, steigenden Preisen, leeren Stränden einher. Der Appetit der neuen Herren ist groß. Die Söldner und Freibeuter, die die Insel mit Waffengewalt in ihre Hand gebracht haben, nehmen sich jetzt ihren Anteil an der Beute. Zur Umverteilung steht fremdes Eigentum: Grundstücke in Strandnähe, Sanatorien, Hotels, Villen, Datschen. Die Freiwilligen, die zuvor in Tschetschenien gekämpft haben und dann bei der Befreiung der Krim dabei waren, treiben sich jetzt auf der Promenade von Jalta herum, falls sie nicht weitergezogen sind in den Donbass. Für das russische Militärpersonal ist die Schwarzmeerküste der ideale Alterssitz. Der neue Moskauer Adel aus Geheimdienst und Oligarchen wusste schon vor der Okkupation, an welcher Bucht sich der exklusivste Pleasure Ground einrichten lässt. Die Halbinsel, die dabei war, sich nach dem Ende der Sowjetunion neu der Welt zu öffnen, ist dabei, sich wieder in militärisches Sperrgebiet zu verwandeln. Das Lenin-Denkmal in Simferopol ist schon general überholt. Eine Halbinsel als Raketenbase, die Verwandlung eines Urlaubsparadieses in eine Sperrzone für die Armee. Statt Badegästen Militärparaden. Aber das ist, wie Neil Asherson, der Biograf des Schwarzen Meeres, weiß, nicht das letzte Wort. Die gegenwärtige Bedeutung der Krim liegt in ihrer Schönheit und in ihrer Geschichte. Die Monumente, Paläste, Gräber und Ruinen aus nahezu 3000 Jahren liegen verstreut in einer außergewöhnlichen Landschaft, deren Charakter von den Gipfeln des Küstengebirges bis zu den grau-grünen Ebenen der binnenländischen Steppe oder den Wäldern rings um die ehemalige Residenz der Khane in Bachtschissarai variiert. Durch viele Zeitalter hindurch strebten einfallende Nomaden, reisende Kaufleute und zu Besuch weilende Herrscher danach, dieses Land, diesen großen braunen Diamanten, der in das Schwarze Meer hineinragt, zu besitzen. Aber die Krim ist ein Ort des Ankommens und des Wegziehens, Sie sah schon viele Siedler kommen und manchmal Jahrhunderte später wieder gehen. Die Krim, wo jeder in irgendeiner Weise ein Einwanderer ist, kann niemand je wirklich besitzen. Promenade in Jalta. Auch Russland hat sein Land, wo die Zitronen blühen. Wer sich aus Russland südwärts durch die Ukraine treiben lässt, wird irgendwann über den Isthmus von Perekop auf die Krim getragen. Alle zieht es dorthin. Die Krim gehört zwar seit 1954 zur Ukraine und die Ukraine ist seit 1991 ein selbstständiger Staat, aber Traumlandschaften sind stabiler als Staaten und die Karten im Kopf existieren selbst dann noch, wenn längst neue Grenzen gezogen sind. In Simferopol, der Hauptstadt der Krim, kommen Züge aus allen Ecken und Enden der früheren Sowjetunion an, als hätte es ein Ende des Imperiums nie gegeben. Sie kommen aus Riga und Minsk, aus St. Petersburg und Moskau, aus Murmansk und Workuta, ja sogar aus dem 5 Tagreisen entfernten sibirischen Tjumen. Simferopol ist das, was man heute Hub nennt, der Hafen, wo die ankommenden Passagiere sich verteilen und sich zur Rückreise wieder sammeln. Alles, was zu den Städten, Buchten, Sanatorien, Stränden an der Küste der Krim will und alles, was in den Norden und in den Alltag zurückkehrt, muss über Simferopol. Die Züge aus dem Norden treffen meist in den frühen Morgenstunden ein. Es liegt noch Dämmerung über dem Bahnhof. Die Morgenluft ist kühl und nach der mehrtägigen Reise eine Wohltat. Blumen duften, einige Cafés haben schon geöffnet. Taxifahrer werben für einen raschen und günstigen Transfer an die Küste, die keine Stunde Autofahrt hinter den Bergen liegt. Vom ersten Augenblick an ist klar, wo man angekommen ist. Die sowjetischen Architekten, die die zerstörten Städte nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, hatten in ihrem Studium allesamt die Plätze und Bauten von Piacenza, Florenz und Siena studiert. Die Säulen und Bogengänge, der große Innenhof und der Campanile schimmern. Es muss der weiße Marmor von Inkermann sein. Der Bahnhof ist eine Hommage an Italien. Aber Simferopol ist nur das Tor. Alle wollen weiter, an eine Küste, die einmal die russische Riviera war. Das Schwarze Meer bekommt man zu sehen, sobald man den Pass und die fliederblaue Felswand hinter sich hat. Von da an geht es in Serpentinen hinab und an der Küste entlang auf einer gut ausgebauten Straße. Man könnte meinen, man sei in Ligurien oder an der Côte d'Azur. Das Krimgebirge fällt schroff zum Meer hin ab. Am Gebirgskamm haben sich Wolken wie Schleier verfangen. Die Abhänge sind tiefgrün, keine sonnenverbrannte Erde. Hier wachsen seltene Gewächse und Baumarten, darunter Zedern, vor allem aber Fichten. Der Baum des Nordens an der südlichen Küste. Hinter jedem Felsvorsprung tut sich eine neue Bucht auf, und fast alle Orte tragen Namen, die für die Bürger der ehemaligen Sowjetunion einen magischen Klang haben, sei es, weil sie sie aus der Dichtung kennen, sei es, weil sich Erinnerungen an die glücklichsten Momente des Lebens mit ihnen verbinden. Wie eine Perlenschnur sind sie aufgereiht. Gursuf, Sudak, Jalta, Foros, Sevastopol, Jevpatoria im Westen und Feodossia, Koktebel und Kertsch im Osten der trapezförmigen Halbinsel, die immerhin die Größe Belgiens oder der Niederlande hat. Der Raum zwischen Meer und Gebirge ist schmal. Dort ragen vielstöckige Hotelburgen auf, die alle mit ihren Balkonen zur Sonne und zum Meer ausgerichtet sind. Die Städte sind wie auf Terrassen an den Abhang gebaut. Hinter hohen Mauern und Toren sieht man weiße Portale und Fassaden weitläufiger Paläste und Sanatorien, die ins Grün der sie umgebenden Parks getaucht sind. Es duftet wie an den Küsten des Mittelmeers nach Oleander, Azaleen, Lavendel, Pinien. Die Promenade von Jalta. Nach Jahren des Verfalls geht es offenbar wieder aufwärts. Nach dem Ende der Sowjetunion war die Krim für die Stammgäste, vor allem aus Moskau, zeitlich schwer erreichbar. Die Sanatorien und Hotels standen leer, die Organisationen, denen sie unterstanden, hatten sich aufgelöst. Viele zogen einen Urlaub in Antalya, Zypern, Eilat oder an der Costa Brava vor. Es war preiswerter und die Leute bekamen etwas, was sie in der sowjetisch-postsowjetischen Welt vergeblich suchten: einen freundlichen Service. Auf der Krim zerfiel die Infrastruktur. Stundenweise gab es kein Wasser und keine Elektrizität, sogar Fälle von Cholera wurden gemeldet. Von früher einmal 2 Millionen Urlaubsgästen aus allen Teilen der Sowjetunion, die jährlich in die etwa 140 Erholungszentren an der Küste kamen, waren etwa 300.000 geblieben. Hotels wurden nicht fertig gebaut und stehen heute als Bauruinen wie die Dinosaurier einer vergangenen Epoche an den Berghängen von Jalta. Eine wilde Privatisierung setzte ein. Camper zelteten an Stränden und in den Bergen. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Am Morgen ist es auf der Promenade von Jalta noch still. Die Leute sind am Strand. Die Kellner haben Zeit, ihr Reich in Ordnung zu bringen. Es ist kühl. Das Straßenpflaster wird mit Wasser besprengt. Im Schatten der Tannen und Palmen sitzen Kurgäste und lesen. Viele machen eine Besichtigungstour in die Weinkeller von Massandra oder in den Sommerpalast Nikolaus I. in Livadia, den Schauplatz der Jalta-Konferenz im Februar 1945. Andere sind auf dem Markt unterwegs, denn immer noch gibt es viele, die sich selber verpflegen. Im Hafen ist nichts los. Die Einstellung der Schiffsverbindungen nach Sewastopol, Istanbul und Odessa ist die sichtbarste Folge der Krise. Umso erstaunlicher ist das, was sich tut, wenn die Sonne untergegangen ist und die Bucht wie ein großer Lichtbogen aufleuchtet. Die Stadt sinkt in die Dunkelheit zurück und die Stadt der Lichter geht an. Allabendlich verwandelt sich die Promenade in etwas, was Rummelplatz und Laufsteg, Bühne und Korso in einem ist. Es herrscht dichtes Gedränge. Die Leute kommen aus ihren Quartieren und genießen das Schauspiel, das sie selber sind. Eine fantastisch illuminierte Landschaft bietet sich dem Betrachter. Eine Spielhölle in Gestalt der Pyramiden von Gizeh, ein Restaurant auf einem Floß der Argonauten, hoch über den Köpfen der Leute schwebend. Ein Tanzplatz, der ins Meer hinausragt. Ein Riesenrad funkelt. Der Vollmond macht mit. Am Ende gibt es allabendlich ein Feuerwerk, dessen Kaskaden die Bucht für Sekunden in Licht tauchen. In den Restaurants und Cafés ist Hochbetrieb. Die Geschäfte sind bis nach Mitternacht geöffnet. Kein freier Platz, der nicht irgendwie genutzt würde. Jeder Treppenabsatz in der in die Berge hineingebauten Stadt wird zum Podium für Musikgruppen aller Couleur und Richtungen. Jalta wird nachts zur musikalischen Terrassenlandschaft. Zigeunerorchester, Jazz in allen Versionen aus Riga, Odessa, Moskau. Auf einer Bühne schmettert ein Sänger, von einem Orchester begleitet, Frank Sinatras »New York, New York« über die Bucht. Die Panflöte von »El Condor Pasa«, das untrügliche Zeichen der Herstellung der Einwelt, ist von Weitem schon zu hören. Eine Petersburger Gruppe bietet Wiener Walzer und Händel. Aber nicht nur Musik ist da. Der Kostümfundus eines russischen Theaters ist an einem Fotostand ausgebreitet. Im Augenblick ist Heinrich VIII. Und Anne Boleyn in Szene gesetzt, mit Hermelin, rotem Samt, Barett und weißer Bluse, und das vor dem Hintergrund des Schwarzen Meeres. Überall hängen Plakate, die die Auftritte von Stars wie Bella Ahmadulina, Larissa Dolina und Angelika Warum ankündigen. In den Kulturpalästen und palmenbestandenen Parks gibt es Kulturprogramm: Klassik, Oper, Gesang, Folklore. Annoncen werben für Massagen, Hundedressur, Maniküre. Einsam steht die Gorki-Statue am Eingang des Parks. Mercedes-Limousinen mit russischen, moldawischen, ukrainischen Kennzeichen sind lässig abgestellt. Viele Leute lassen sich vom Gedränge nicht beeindrucken und sind in Handygespräche vertieft. So geht es in der Saison Nacht für Nacht. Jalta ist wie andere Kolonien an der Südküste der Krim von den Griechen gegründet worden und hieß Jalita. Die Geschichte des modernen Jalta beginnt mit der Eroberung der Krim durch Katharina II., als die ganze Südküste den Würdenträgern des Kaiserreichs zum Geschenk gemacht wurde. Von der Zeit, da Jalta genuesische Handelskolonie und Stützpunkt des Khanats der Krimtataren war, ist heute kaum etwas zu sehen. 1837 wurde der Hafen angelegt. Der erste Plan für die Neubebauung Jaltas stammt von dem in Prag und Bern ausgebildeten Schweizer Architekten Karl Eschlimann. Die heutige Gestalt gewinnt Jalta Ende des 19. Jahrhunderts, als die Stadt, wie der Baedeker von 1893 bemerkt, zum Badeort der vornehmen Welt aufsteigt und in der es, wie Tschechow beschreibt, auf der Uferstraße Geschäfte gibt, deren Paris sich nicht schämen müsste. In dieser Zeit bekommt Jalta, was aufstrebende Städte des Reiches damals bekamen: elektrisches Licht, ein Knaben- und Mädchengymnasium, eine Alexander-Newski-Kathedrale, eine komplette Neustadt mit Hotels, Hafengebäuden, Sanatorien und Villen. Jalta wird zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der hauptstädtischen Elite, die sich nun im Sommer nicht mehr nur in Biarritz und Ostende einfindet. Vieles davon ist erhalten. Das Hotel Rossia, in dem Anton Tschechow und Modest Mussorgsky logierten, das Hotel Marino, die katholische Kirche, die weiße Datscha Tschechows, der Palast des Emirs von Buchara und die zahlreichen Schlösser in der näheren Umgebung. Aus dieser Zeit stammen die weißen Fassaden mit den Erkern und Zinnen in allen denkbaren Stilen, von Neorussisch bis Jugendstil, von Tudor bis Klassizismus. Mit der Revolution verschwand das Publikum, das Jalta groß gemacht hatte. Es wird still, aus den Villen werden Gemeinschaftswohnungen und einen organisierten Erholungstourismus ist noch nicht zu denken. Erst in den 30er Jahren wird wieder gebaut. Es kommen einige neue Sanatorien hinzu und ein neues Empfangsgebäude am Hafen. Auch Jalta wird vom Zweiten Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogen. Es ist aber vor allem die expansive Bautätigkeit der 1960er bis 80er Jahre, die das Gesicht Groß-Jaltas am meisten verändert. Mit Plattenbauten der Serie 464 AS, mit neuen Kinos, Sportanlagen, gigantischen Hotels. Das Hotel Jalta mit seinen 2700 Betten ragt wie ein Felsvorsprung in die Bucht hinein und einem landeinwärts gelegenen Autobahnkreuz. Mythos Krim. Jalta ist mehr als ein Badeort und die Krim ist mehr als eine schöne Halbinsel. Sie ist ein Europa im Kleinen, ein Mikrokosmos der Weltgeschichte. Hier stoßen Meer und Steppe aufeinander, es begegnen sich die Karawanen, die über die See kommen, und die Karawanen der Steppe. Was kam da alles zusammen? Die griechische Antike, die römische Welt, die Steppenvölker Eurasiens, Byzanz, die italienischen Seerepubliken, das Osmanische Reich. Traum und Albtraum waren immer nahe beieinander. Die Kehrseite der russischen Kolonisierung seit Beginn des 19. Jahrhunderts war die Massenflucht und Auswanderung von mehr als 300.000 Krimtataren, meist ins Osmanische Reich. An der traumatischen Geschichte der Krim haben die Deutschen keinen geringen Anteil. Die Krim rückte ins Zentrum großdeutscher Umsiedlungsaktionen und Zukunftsplanung. Im Juli 1941 kündigte Hitler an: »Ich werde die Krim leeren, um Platz für unsere eigenen Siedler zu machen.« Die Krim als deutsches Gibraltar zur Beherrschung des Schwarzen Meeres, die Krim als großer deutscher Kurort und Zielpunkt einer vierspurigen Reichsautobahn, die die Kraft durch Freudetouristen in 2 Tagen aus Berlin an die Küste Tauriens schaffen sollte. Auf der Krim, die Gotenland werden sollte, tummelten sich die SS-Ahnenforscher. Für Simferopol und Sevastopol waren bereits neue Namen ausgedacht: Gothenburg und Theoderichshafen. Die Krim als Land, in dem Milch und Honig fließen, das sich bestens für die Ansetzung der aus ihrer Heimat ausgesiedelten Südtiroler eignete, wie der aus Österreich stammende Gauleiter Alfred Frauenfeld meinte, musste aber erst freigemacht werden. In der Zeit deutscher Besatzung verlor die Krim etwa 10% ihrer Bevölkerung. Die Einsatzgruppe D unter Otto Ohlendorf tötete unter den Augen der 11. Armee von Mannsteins die rund 65.000 auf der Krim lebenden Juden. Ende 1941 war die Krim judenfrei. Aber die Entmischung der Krim ging nach der Befreiung von den Deutschen weiter. Die deutschen Kolonisten, die vor dem Krieg eine bedeutende Minderheit auf der Krim waren, zogen im Tross der Wehrmacht ab. Die Krim-Tataren, die vor Kriegsausbruch rund 25% der Bevölkerung ausgemacht hatten, wurden von Stalin pauschal der Kollaboration mit den Deutschen beschuldigt. Die gesamte krimtatarische Bevölkerung wurde am 17.-18. Mai 1944 in einer Nacht- und Nebelaktion des NKWD nach Zentralasien, vor allem nach Usbekistan, deportiert. Zehntausende überlebten die Transporte nicht und gingen elend zugrunde. Ein ähnliches Schicksal bereitete Stalin auch den Schwarzmeergriechen, die auf der Krim seit Jahrhunderten eine wirtschaftlich und kulturell wichtige Volksgruppe gewesen waren. Die Krim-Tataren sind längst rehabilitiert. Zu Zehntausenden sind sie aus Zentralasien in ihre Heimat zurückgekehrt. Im Jahre 1991 allein waren es über 40.000. Heute leben wieder an die 250.000 Krim-Tataren. Das sind etwa 10% der Bevölkerung auf der Halbinsel, auch wenn die autonome Krim-Tatarische Republik der Vorkriegszeit nicht wiederhergestellt worden ist. Man kann ihre Siedlung leicht erkennen, wenn man durch das Gebirge und die Steppe im Norden fährt. Sie sind nie nach ihrer Meinung gefragt worden, weder von Chruschtschow, der 1954 die Krim der Ukraine geschenkt hat, noch von der Regierung der Ukraine, die gar kein Recht darauf hatte, dieses Geschenk anzunehmen. Die Krim war Teil der antiken Welt, das zeigen schon die Namen ihrer Städte, die Feodossia, Jewpatoria oder Jalta heißen. Die Krim ist ein Paradies für Archäologen aller Epochen. In Kertsch haben sie Pantikapaion und den Tempel des Mithridates ausgegraben. In Chersones bei Sewastopol liegen die Überreste der Stadt frei, in der Wladimir der Große aus Kiew die Taufe empfangen haben soll. Von der Hochkultur, die sich am Nordrand des Schwarzen Meeres gebildet hatte, blieben nach den Stürmen der Völkerwanderung Ruinen und Erinnerung. In die Beherrschung der Krim teilten sich Byzanz und die Chasaren, später die Goldene Horde und die Genuesen, deren Forts noch heute etwa in Sudak, Feodossia und Balaklava zu besichtigen sind. Vom frühen 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts war die Krim Sitz des Khanats der Krim-Tataren, die nicht nur die Halbinsel zum Blühen brachten, sondern auch großen Einfluss auf die Mächte im Norden, das Großfürstentum Litauen, die polnische Krone, das Großfürstentum Moskau, die Kosaken hatten. Auf der Krim entrichtete man Tribut an die Hohe Pforte und ließ sich von der Kunst und Kultur des Osmanischen Reiches inspirieren. Bis heute zeugen davon die Namen von Ortschaften wie Gursuf, Alushta, Alupka, Ay Petri, Koktebel. Davon sprechen die Minarette in Simferopol und Bachtschisaraj, das zwischen 1422 und 1783 Residenz der Krimkhane war. Bachtschisaraj ist mit seinem Palast, den Moscheen, der Medresse, dem Harem und der berühmten Tränenquelle, nicht zuletzt durch Puschkins Dichtung, zum Begriff des Orients in Russland geworden. Die Krim, wie wir sie heute sehen und wie sie sich im allgemeinen Bewusstsein festgesetzt hat, ist Teil einer Reichsgeschichte Russlands und der Sowjetunion. Auch das ist mehr als nur Kolonialismus und Projektion eines russischen Orientalismus. Von Puschkins Aufenthalt auf dem Gut der Rajewskis in Gursuf im Jahre 1820 stammt sein Gedicht an das Meer, das ein Gedicht auf die Freiheit ist. Die Krim war alles, was Russland nicht war: Süden und Freiheit, Ausland auf dem Territorium des Reiches. Die Krim schlug alle in ihren Bann, die russische Intelligenzia, die zu Maximilian Woloschins Haus in Koktebel und zu Tschechows Refugium in Jalta pilgerte, die sowjetischen Werktätigen, denen die Gewerkschaft endlich einen Erholungsurlaub im Sanatorium Donbass verschafft hatte, die Hippies der späten Sowjetzeit, für die die Krim Ersatz für Kalifornien war. Es gibt in der Welt vermutlich nur wenige derart verschwenderisch gestaltete Kunstlandschaften, eine ganze Küste als Park- und Villenlandschaft. Die Verwandlung der Krim in ein Paradies des Russischen Reiches, in einen luxuriösen Playground der Hocharistokratie des Russischen Reiches, ist das Resultat einer mehr als 100-jährigen Arbeit, bei der Anmut der Landschaft, grenzenloser Reichtum und oft auch erlesener Geschmack zueinander fanden. Dies begann damit, dass Katharina die Große, die 1787 selber die Krim besucht hatte, ihre Umgebung auf das großzügigste mit prächtigen Ländereien beschenkte. Herzog Richelieu in Gursuf, Fürst Woronzow in Alupka und Massandra, Graf Potocki in Livadia, Fürst Golizin in Koreitz und Gaspar. Mit der Zeit bildete sich eine zusammenhängende Kunstlandschaft an der Südküste der Krim heraus, die russische Riviera. In Urianda kann man die Ruinen eines für Großfürst Konstantin gebauten Schlosses besichtigen. In Djulba hat sich Großfürst Peter Nikolajewitsch ein Schloss errichten lassen. In Maschur steht das Gut des Fürsten Dolgoruki. In Koreitz das des Fürsten Jusupow. Graf Panin ließ sich in Gaspra ein Schloss im neogotischen Stil bauen. In Alupka steht Woronzows Schloss, von einem englischen Architekten errichtet im Stil der spätenglischen Gotik und mit orientalischen Motiven vermischt. In Livadia lässt Zar Nikolaus II. 1911 eine Sommerresidenz im italienischen Renaissance-Stil errichten. Hoch über dem Meer, auf einem bizarren Felsvorsprung, ließ sich Baron Steingehl sein Schloss Schwalbennest bauen. Gelehrte der Akademie der Wissenschaften, Landschaftsgärtner und aristokratische Liebhaber schaffen wunderbare Gärten, etwa den Park der Woronzows in Alupka oder den von Pallas angelegten Nikitski-Garten bei Jalta, in denen es alles gibt: Zedern, Wellingtonbäume, Pinien, Oleander, Magnolien, Palmen, Zitronen, Zuckerrohr, Papyrus, Kirschlorbeer, Seidenakazien, Bambus und japanische Dattelpalmen. Die höfische Umgebung zieht bedeutende Architekten wie Hippolyte Monighetti, Auguste Montferrand, André Stackenschneider aus St. Petersburg auf die Krim. Die Creme russischer Balneologen und Ärzte findet sich ein. Sie schaffen eine Landschaft des Wohlbefindens, der Gesundheit und des Luxus. Später zieht es auch Industrielle, Kaufleute und Verleger an die Küste. Und ganz zum Schluss bekommt die Krim auch ihre intellektuelle Szene, wenigstens während der Saison. Kaum ein Schriftsteller, Komponist oder Maler des russischen silbernen Zeitalters, der nicht in Koktebel, Gursuf oder Jalta gewesen wäre. So wurde die Krim zu einer palmenbestandenen Terrasse der russischen Belle Époque. 1914 war es damit zu Ende. Aus den Sanatorien wurden Lazarette. Nach dem russischen Zusammenbruch quartierten sich in den Sanatorien und Villen eine Weile Deutsche und Österreicher ein, später auch Briten und Franzosen, die auf der Seite der Weißen kämpften. Doch das Ende der russischen Riviera kam, nachdem im Herbst 1920 die weißen Truppen und Zehntausende von Flüchtlingen an Bord gegangen und nach Konstantinopel geflohen waren. Die Rote Riviera. Am 21. Dezember 1920 unterzeichnete Lenin ein Dekret über die Nutzung der Krim für die Erholung der Werktätigen. Das war im Grunde nur für die offizielle Sanktionierung der Enteignung und Hausbesetzung, zu denen es im Bürgerkrieg gekommen war. Aus den Sommerresidenzen von einst werden Museen oder Sanatorien. Livadia, 1911 erst fertiggestellt, wird mit seinen 58 Zimmern zum Museum, das die Lebensweise des letzten Zaren in allen seinen kleinbürgerlichen Erscheinungen zeigt. Oben befinden sich die 7 Privatgemächer des Zaren, die höchst geschmacklos eingerichtet sind. Auf den mit seltenen Holzarten belegten Wänden hängen in ungeheurer Zahl billige Zeichnungen, religiöse Darstellungen und Ikonen. So heißt es in einem Führer von 1928. Ausgerechnet im Sommerpalast des Zaren wird 1923 auch das erste Bauernsanatorium eingerichtet. Oreanda wird Erholungsheim des Moskauer Druckereiverbandes. Im Erlanger Garten in Jalta logiert nun das zentrale Exekutivkomitee. Vom Volkskommissariat des Post- und Telegrafenwesens bis zum NKWD, alle haben eine Dependance an der Küste. Das Schwalbennest hat sich der Rat der Volkskommissare der Ukraine angeeignet. Das maurisch-sarazenische Djulba beherbergt jetzt das Sanatorium Rote Fahne für politische Arbeiter. Das Gut des Fürsten Dolgoruki heißt jetzt Sanatorium Roter Morgen. Die erholungsbedürftigen Mitglieder der Akademie der Wissenschaften bekommen den großen Palast in Gaspra. Der Jusupow-Palast in Kareiz dient nun als Sommerresidenz der GPU und ihres nervenkranken Chefs Felix Dzerschinski. Miljutins Sommerresidenz in Maschur wird Lungenheilanstalt Bergsonne der GPU. Statt Adelsfamilien entscheiden nun Gewerkschaften und Fabrikdirektoren. Das Kosmas-Damian-Kloster wird eine Arbeits- und Besserungskolonie. Sowjetangestellte sind im Schloss Mauretanien in Feodossia untergebracht. Die Ausübung der Diktatur ist anstrengend, auch die Angestellten der Rätemacht brauchen von Zeit zu Zeit Erholung. Die Entscheidung über den Zugang zu diesen Paradiesen wird zu einem der wichtigsten Privilegien und Machtinstrumente der Sowjetzeit werden. Es geht immerhin um den Zugang zum Paradies auf Erden. Die Landschaften des Glücks werden enteignet, und was einmal exklusiv war, soll nun angeblich allen offenstehen. Aus dem Playground der russischen Hocharistokratie wird der Playground der kominternen Prominenz. So sehr sich äußerlich die alten Residenzen und die neuen Sanatorien der Stalinzeit ähneln mögen, so sind sie doch fundamental verschieden. Der neue Mensch hat andere Bedürfnisse. Seine Erholung ist kein Luxus, sondern Rekreation, die der Steigerung der Produktion dient. Von nun an ist das Wohlbefinden eine Sache, die geplant werden kann, und das Glück etwas, was sich auch in Produktionsziffern niederschlägt. Aus dem Ort eines spielerischen und verspielten Luxus wird ein Kombinat für Gesundheit und Erholung, dessen Leitung einer Hauptkurortverwaltung unterliegt, abgekürzt Kurupr. Das Sanatorium ist der eigentliche Genius Loci der Krim. Was vorher individueller Urlaub war, wird nun Sache der Organisation, die die zur Verfügung stehenden Plätze vergeben und alles bis ins Detail planen und organisieren. Sie heißen, der sowjetischen Kürzelsprache entsprechend, Glavdotrans, Ukrstakas, Karkomstra, Nakomstra und so fort. An den Namen der Sanatorien, Donbass, Metallurg, Energetik, Rybak, kann man schon ablesen, welchem Betrieb sie gehören. Die organisierte Erholung von Hunderttausenden von Werktätigen wird Sache einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin, in der alle Aspekte der gesellschaftlichen Reproduktion zusammengefasst werden, der Kurortologia, also Kurortologie. Was vorher jedem selbst überlassen war, wird nun Gegenstand staatlicher oder betrieblicher Fürsorge. Individualreisende gibt es praktisch nicht mehr. Der Erholungssuchende wird in Obhut genommen, sein Tagesablauf wird nach Gesichtspunkten vernünftiger Zeitausnutzung gestaltet. Sanatorien treten in den sozialistischen Wettbewerb. Es entsteht eine neue Form des Urlaubs, der sowjetische Weg zu einem Platz an der Sonne. Der organisierte Urlaub und die kollektiv verbrachte Freizeit sind seine Merkmale. Sein Tag beginnt mit der Frühgymnastik für alle und endet mit dem niveauvollen Folkloreabend. Der amerikanische Journalist H.R. Knickerbocker, der in den 1930er Jahren die Krim bereiste, blickte amüsiert auf diese angestrengten Versuche, das Glück zu organisieren, auf die Sonne- und Lichtideologie des Nacktbadens. Und er fand rasch heraus, dass auch auf der Krim der Fünf-Jahr-Plan für Glück und Sonne nicht funktionierte. Die Krim war einer der wenigen Orte des Glücks, ohne die auch die Sowjetunion Stalins nicht auskam. Dort legten die Rotarmisten ihre Rangabzeichen ab und die Frauen ihren Schmuck an. Als Ort glücklich verbrachter Tage ist er auch in den Familienalben von Generationen von Sowjetbürgern eingegangen, als der Strand im Hintergrund, als weiße Treppe mit Palmen, als Park, in dem Pfirsiche und Orangen wuchsen. Von Jalta nach Mallorca. Die Rote Riviera gibt es nicht mehr. Vielleicht ist es kein Zufall, dass das Ende der UdSSR mit der Küste der Krim verbunden ist. Dort wurde am 19. August 1991 Michail Gorbatschow in der luxuriösen Regierungsdatscha von Foros von den Putschisten festgesetzt. Im Zeitraffer vollzieht sich die Entwicklung, die in der Urlaubswelt Europas schon längst vollzogen ist. Die Mallorquisierung Europas. Die Krim verwandelt sich, was die Intelligenzia bekümmert, aus einem kulturellen Topos in einen zugkräftigen Reklameslogan. Die Sanatorien werden nicht länger von den unmittelbaren Produzenten bevölkert, sondern von Konsumenten, die ihre Ansprüche haben. Die Aggregatoren sind von Animateuren abgelöst, statt Körperkultur am frühen Morgen gibt es Fitness. Die patriotischen Lieder sind verstummt, jeder macht sich seine eigene, meist sehr laute Musik. Aus Staats- und Gewerkschaftstouristen sind Individualtouristen geworden. Auf der Promenade von Jalta ist ein neuer Typus aufgetaucht. Wer jetzt hier ist, ist nicht delegiert, sondern hat selber bezahlt für sich und seine statistisch repräsentative Kleinfamilie. Auf der Promenade dominiert die alte Lingua Franca Russisch. An den Wechselstuben gibt der US-Dollar den Kurs an. Der neue Typus auf der Promenade ist zwischen 20 und 45. Ältere Leute gibt es nicht. Er ist modisch up-to-date, trinkt eher Säfte als Wodka. Er weiß, dass er sich diesen Urlaub verdient hat. Die Kinder sind immer noch ein wenig herausgeputzt, wie in sowjetischen Zeiten. Die Jugendlichen sind schon eher Kids. Während in Sochi viel Körper und nackte Haut gezeigt wird, zeigt man in Jalta nur, dass man fit ist. Wer hier ist, kann es sich leisten, hier zu sein. Wer hier ist, weiß Bescheid, kann vergleichen, denn er war aus beruflichen Gründen im Ausland und kennt Antalya oder Larnaca. Er hat sich aus vielen Gründen für Jalta entschieden. Er hat Pläne für sich und seine Kinder. Das sind nicht die neuen Russen, nicht die neuen Ukrainer, nicht die Jeunesse dorée, von denen die Zeitungen voll sind, sondern Exemplare einer Spezies, von der man fast nichts weiß und von der man bezweifelt, ob es sie überhaupt gibt. Die Soziologen, die über den Übergang von der Mobilisationsgesellschaft sowjetischen Typs zur Zivilgesellschaft westlichen Typs arbeiten, haben lange auf ihn gewartet. Er verkörpert für sie die Tendenzen einer unaufhaltsamen Moderne: Privatisierung, Individualisierung, Differenzierung. Auf der Promenade von Jalta, in Gursuf, in Foros, Jevpatoria und Sevastopol ist er endlich in Erscheinung getreten, als postsowjetische Mittelklasse. Diese Homines Novi haben genug vom Paradies auf Erden, das ihnen versprochen war, und genießen das kleine Paradies, das sie sich aus eigener Kraft leisten können. Dieser Übergang ist so bedeutend wie die Überwindung der Spaltung Europas, die in Jalta einst besiegelt worden war. Sommer 2000. Schaut auf diese Stadt. Charkiw, eine Hauptstadt des 20. Jahrhunderts. Charkiw ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Und man wagt nicht, sich vorzustellen, was mit der Stadt passieren würde, wenn sie in den Krieg hineingezogen wird, in dem die Städte Luhansk und Donetsk, nur 2 Zugstunden entfernt, bereits zugrunde gerichtet worden sind. Charkiw scheint im Sommer 2014 weit entfernt von Raketenbeschuss, Häuserkampf und zerstörter Infrastruktur. Auf dem Bahnhofsvorplatz drängen sich die Reisenden. Auf der Sumska-Straße, eine Art Kurfürstendamm oder Nevsky-Prospekt, die das alte und das neue Stadtzentrum verbindet, staut sich der Verkehr. Abends sind die Cafés, die hier so heißen wie überall in der Welt, voll von Menschen, viele vor ihren Tablets sitzend. Am Wochenende kann der festlich illuminierte Gorki-Kultur- und Erholungspark mit den allerneuesten amerikanischen Attraktionen das Publikum aus Alt und Jung kaum fassen. Aber so sah es auch aus in Donetsk, bevor die russisch geführten Freischärler die Stadt in ihre Gewalt gebracht hatten. Auch in Charkiw hatte es im Frühjahr 2014 Vorstöße gegeben, das fragile Gleichgewicht umzustoßen. Ortsfremde hatten versucht, eine Charkiwer Volksrepublik zu proklamieren, waren aber von Tausenden von Demonstranten vertrieben worden. Es kam zu Blockaden und Schießereien in der Innenstadt. Für einen Augenblick wurde auf dem Gebäude der Gebietsverwaltung die russische Fahne gehisst. Anhänger des Maidan waren durch einen Korridor der Schande getrieben und zusammengeschlagen worden. Gennadi Kernes, der Bürgermeister der Stadt, war bei einem Anschlag schwer verletzt worden, wobei bis heute nicht klar ist, wer hinter dem Attentat stand. Und nun ist vor kurzem das Lenin-Denkmal im Zentrum der Stadt, Symbol der Sowjetzeit, in dessen Schatten die rebellischen Dichter ihre ersten Joints geraucht hatten und das seit Monaten der Sammelpunkt pro-russischer Demonstranten, vor allem aber verbitterter und verhetzter Rentnerinnen war, von pro-ukrainischen Aktivisten vom Sockel geholt worden. Eine ebenso einfallslose wie überflüssige Aktion, die seither auch in anderen Städten Schule macht und weitergeht. Wieder sieht es so aus, als könnte von einem Augenblick auf den anderen die prekäre Balance einer Stadt kippen und aus gewöhnlichen Bürgern Feinde machen, die bereit sind, aufeinander zu schießen. Im Mai hatte mir am Tag der Präsidentenwahlen, die insgesamt in einer angespannt ruhigen Lage stattfanden, mein Gesprächspartner, mit dem ich mich in einem Café über die erstaunlich lockere Stimmung in Charkiw und den Konstruktivismus unterhalten hatte, noch gestanden, dass er in seinem ersten Beruf Klavierstimmer, in seinem zweiten Beruf aber mehrfach ausgezeichneter und Afghanistan erprobter Scharfschütze sei, jederzeit bereit, seinen ersten gegen den zweiten Beruf zu tauschen, wenn die Zeit gekommen sei, gegen die Kiewer Junta anzutreten. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was aus einer Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern wird, wenn aus Klavierstimmern Scharfschützen werden. Die Abwesenheit einer großen europäischen Stadt in unserem Horizont. Über Charkiw wissen wir wenig. 2012 war das Stadion von Metalist Charkiw einer der Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft. Zehntausende von Fans, vor allem aus den Niederlanden, waren in die Stadt am Rande Europas gekommen. Noch heute spürt man den Langzeiteffekt dieses Europäisierungsschubs, etwa daran, dass Straßenschilder auch in Englisch gehalten sind oder am weltläufigen, ganz unsowjetisch freundlichen Service an der Hotelrezeption. Zuletzt war es die Berichterstattung über den Abschuss der Malaysia Airlines-Maschine, deren Opfer vorübergehend in Gefrierwaggons auf dem Gelände des Malyschew-Werkes geborgen worden waren, die die Stadt ins Bewusstsein der Zeitgenossen gerückt hatte. Es muss viel geschehen sein, wenn eine Großstadt wie Charkiw ganz und gar aus dem Horizont der Europäer herausgefallen ist. Charkiw ist nicht nur eine Stadt von 1,5 Millionen Einwohnern, ein Zentrum der Wissenschaft und Kultur mit über 130.000 Studenten, ein Ort traditionsreicher Maschinenindustrie und ein Verkehrsknotenpunkt erster Ordnung. Im späten Zarenreich rangierte die Stadt nach St. Petersburg, Moskau, Warschau, Odessa, Lodz, Riga und Kiew an 8. Stelle. Zwischen 1919 und 1934 war Charkiw dann auch formell die Hauptstadt der Ukraine und ein Zentrum der europäischen Avantgarde. An Charkiw lässt sich die ganze Sequenz der Heimsuchungen ablesen, die im 20. Jahrhundert über die Ukraine gekommen waren. Bürgerkrieg, Kollektivierung und Holodomor, großer Terror, deutsche Besatzung und Holocaust. Wer in Charkiw ankommt, weiß sofort, dass er sich in einer Stadt großen Formats befindet. Das liegt nicht so sehr an dem Hochgeschwindigkeitszug südkoreanischer Bauart, der zwischen Kiew und Charkiw, der ersten und der zweiten Hauptstadt, verkehrt. Nur Städte von Rang haben solche Bahnhöfe und Bahnhofsplätze. Hier ist es keine Kathedrale des 19. Jahrhunderts, sondern ein Palast im Stil des Stalinschen Empire mit einer gewaltigen Kuppel, Deckengemälden zum großen Vaterländischen Krieg, einer Paradetreppe, die auf den Vorplatz hinabführt, Monument des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Die Nordseite des Platzes wird begrenzt von einem Musterbau des sowjetischen Konstruktivismus, vorbildlich restauriert, ganz in Weiß und mit Fensterbändern im Stile des Bauhauses. Gegenüber, fast ein Block für sich, der Bau der Eisenbahnverwaltung Süd aus den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, aus der Zeit des industriellen Take-off des russischen Imperiums, als Charkiw zum zentralen Eisenbahnknotenpunkt im Süden geworden war. So stoßen hier bereits drei Schichten aufeinander, denen man in der Stadt überall wieder begegnet. Die Boomstadt des russischen Fin de Siècle, die sowjetische Moderne auf ukrainischem Boden, der Monumentalismus der späten Stalinzeit. Aber alles ist getaucht in den Sound einer vibrierenden 1,5-Millionen-Stadt, die sich zunehmend, auf Plakaten, in Schaufenstern, in nächtlich illuminierten Fassaden, in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb drapiert. Charkiw im Fin de Siècle. Die Stadt ist spät gegründet worden. Die ersten Siedler, Kosaken, Bauern, die der Leibeigenschaft entflohen waren, kamen wohl 1653 in das Gebiet, das die Slobodskaja Ukraina, die Freie Ukraine, genannt wurde. Der Universitätsberg, von den Flüssen Lopan und Charkiw eingefasst, ist mit dem Glockenturm der Uspensky-Kathedrale als Dominante, den Universitätsgebäuden und der repräsentativen Bebauung des Verfassungsplatzes das Zentrum des alten Charkiw, von dem aus später, wie für alle Gouvernementshauptstädte des Reiches üblich, strahlenförmig Straßen und ein geometrischer Stadtgrundriss angelegt wurden. Für jemanden, der weiß, wie schwer die Stadt erst durch die Sprengung der zentralen Nikolaikirche in den 1930er Jahren, dann durch die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden ist, 2/3 der Bausubstanz zerstört, die Bevölkerung vor dem Krieg auf 1,5 Millionen Einwohner angeschwollen, nach der Befreiung auf 190.000 geschrumpft, wundert sich über die Kompaktheit der Bebauung. Das liegt sicher auch an der Solidität der Bauten, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in diesem wichtigen Zentrum im Süden des Russischen Reiches aufgeführt worden sind. Zu diesen meist im Stile des Historismus errichteten Objekten gehörten Bankgebäude wie die Wolga-Kama und Asow-Don-Bank, Hotels wie das Astoria, der Komplex der Versicherung Russia, das Schauspielhaus und die heutige Philharmonie. Unter den Architekten finden sich die Namen fast aller damals tonangebenden Petersburger Baumeister: Ton, Stackenschneider, Pretro, Verjovkin, Litwall. Die revolutionäre Macht hat diese Bauten unter neuen Namen übernommen. Aus der Adelsversammlung wurde das ukrainische Zentrale Exekutivkomitee und später der Pionierpalast. Aus dem geistlichen Konsistorium ein Staatsarchiv, aus der Stadtduma der Stadtsowjet. Man ist erstaunt, wie komplett die Bebauung von Geschäftsstraßen und Wohnvierteln erhalten ist. In der Darwinstraße etwa kann man Jugendstil in allen nur denkbaren Variationen studieren, die in Europa verbreitet waren: englischer Landhausstil, deutsche Fachwerkromantik, maurisch-orientalisch. Und dazwischen immer, wie Meteoriteneinschläge, Gebäude mit den unverwechselbar klaren Linien des sowjetischen Konstruktivismus. An der byzantinisch inspirierten Verkündungskathedrale, am neogotischen Ziegelbau der katholischen Kirche in der Gogolstraße, der Choralsynagoge in der Puschkinstraße kann man ablesen, dass Charkiws Gesellschaft ethnisch gemischt und multikonfessionell war. Die Hauptstraße der Stadt, die vom Stadtzentrum nach Sumy führt, sie trug zwischenzeitlich den Namen Karl Liebknechts, der Platz an ihrem Ende war nach Rosa Luxemburg benannt, ist eine einzige Enzyklopädie der Entwicklung Charkiws. An ihr konnte man jeden Schritt moderner Citybildung nachvollziehen: Pferdebahn, Elektrifizierung, Beleuchtung, Kanalisation, Errichtung von Passagen und Unterhaltungsetablissements, Errichtung von luxuriösen Wohnungen mit Lift und Telefon. Auch die Anlage städtischer Parks, der Bau eines Hippodroms, später Schauplatz politischer Massenkundgebungen, und eines Zoos gehören dazu. Markthallen, Schulen, Kaufhäuser und Hotels schießen aus dem Boden. Die in Charkiw ansässigen Firmen sind, wie die Namen zeigen, international. Die Bierbrauerei Novaya Bavaria, die Konditorei George Burmann, später Fabrik Oktober, die Eisengießerei von Dietmar, später Licht des Grubenarbeiters, die Landwirtschaftsmaschinenfabrik Helfreich und Sade. Das alte Charkiw der Kaufleute, Unternehmer und der bürgerlichen Intelligenzia ging in Revolution und Bürgerkrieg, der mehrfach über die Stadt hinwegzog, unter. Aber Charkiw, das 1918 von Truppen des Deutschen Reiches besetzt, 1919 schließlich von der Roten Armee und von der Sowjetmacht erobert wurde, blieb die Stadt der Moderne, anders als Kiew, das mit Höhlenkloster und Sophienkathedrale eher für die ehrwürdige Tradition der alten Russ und für die Dnepr-Ukraine und das Hetmanat stand. Es lag eine gewisse Logik, nicht nur bloßes Moskauer Machtkalkül, in der Entscheidung, Charkiw zur Hauptstadt der Sowjetukraine zu machen. Hauptstadt, rote Moderne, Red Downtown. Was Charkiw in dieser Zeit, also zwischen 1919 und 1934, war, lässt sich bis heute im Stadtbild mühelos erkennen. Man versteht im Nachhinein leicht, warum Charkiw einmal Pilgerort für viele war, die wissen wollten, wie die Welt von morgen aussehen sollte. In Charkiw waren notorische Sowjetfreunde wie Henri Barbusse oder Theodore Dreiser zu Besuch, Politiker wie Édouard Herriot und Edward Beneš, die von der schrecklichen Hungersnot in der Ukraine nichts gesehen haben wollen. Daneben Künstler, Architekten, Ingenieure, Physiker, später auch Politemigranten aus dem von Hitler bedrohten Europa. Für ein Jahrzehnt wurde Charkiw zum Generator und Durchlauferhitzer einer selbstbewusst gewordenen ukrainischen Moderne, deren Namen Alexandra Exter, die Brüder Burliuk, bis heute in der Ahnengalerie der inter- und transnationalen sowjetischen Avantgarde aufgehen. Für eine Dekade war Charkiw zum Zentrum eines großen Experiments geworden, in dem soziale Umwälzung und postimperiale Emanzipation in einer Blüte der ukrainischen Kultur offensichtlich zusammengehen konnten. Ein jüngerer ukrainischer Schriftsteller wie Serhii Zhadan hat hier nur die mittelalterliche Sonnenstadt, ein rotes Downtown, ein Entree zur Walhalla sehen können, aber in Wahrheit sind die Bauten des neuen Charkiw und die rote Moderne zentrale Orte der europäischen Stadt- und Architekturdiskussion gewesen, Ausdruck der Anstrengung, die Welt vernünftig einzurichten, eine große Geste, die an das Projekt des Rockefeller Center in New York erinnert, nur ein Jahrzehnt früher als dieses. Zur roten Moderne, die man in Charkiw besichtigen kann, gehört nicht nur das grandiose Hauptpostamt am Bahnhof, A. Mordwinow 1927, sondern auch der spektakuläre Bau des Eisenbahnerclubs A. Dimitrijev 1929, Volkshäuser und Bibliotheken 1929, Fabrikküchen, öffentliche Bäder und Stadien, Metallist 1929, das Studentenwohnheim Gigant, die Telefonzentrale in der Ivanovstraße und natürlich die neuen Fabrikanlagen, mit denen man dem Amerika Henry Ford nacheiferte. Entlang dem heutigen Moskowski-Prospekt ziehen sich kilometerlang die Fabrikanlagen des Charkiwer Traktorenwerkes und des Turbinenwerkes. Und durch eine Parkzone getrennt die Arbeitersiedlung des neuen Charkiw sowie Schulen, Bäder, Sportanlagen. Wenn man vor diesen so einfachen wie ästhetisch überzeugenden Bauten steht, ahnt man etwas von der Faszination, die sie auf die Zeitgenossen ausgeübt, aber auch von der Provokation, die sie für das alte und heilige Russland dargestellt haben mussten. Es ist kein Zufall, dass Sergei Eisenstein seinen Film »Die Beschin-Wiese«, er handelt von der Kollektivierung, dem Widerstand der Bauern und dessen Unterdrückung, in Charkiw vor den weißen Bauten konstruktivistischer Architekten und einer Armada von gerade vom Band gelaufenen Traktoren spielen ließ. Heute erinnern am Eingang zur Werksverwaltung die Statue von Sergo Orchonikidze, 1886 bis 1937 an Stalins Manager der Industrialisierung, an rote Direktoren und Bestarbeiter. Sie ist neben anderen Denkmälern von Sowjetgrößen im April 2015 weggeschafft worden. Die Gedenktafel teilt uns mit: Ewig wird die Heldentat der Arbeiter des Traktorenwerks fortleben, das mit ihren Händen 1930 bis 1931 errichtet wurde. Eine andere Plakette mahnt zum ewigen Gedenken an die Angehörigen des Betriebes, die im großen Vaterländischen Krieg gefallen sind. Die Liste der im Werk produzierten Typen liest sich wie die Abbreviatur der Industrialisierungs- und Motorisierungsgeschichte der Sowjetunion. Die Tafeln auf beiden Seiten des Werktors geben die Hauptdaten an. Der erste Traktor mit 30 PS lief am 1. Oktober 1931 vom Band. 1941 wurde das Werk nach Rubsowsk im Altai evakuiert, wo schon im August 1942 die Produktion wieder aufgenommen wurde, während das Charkiwer Werk in Trümmern lag. Bereits im November 1943 begann der Wiederaufbau und ein Jahr später wurde der erste Nachkriegstraktor ausgeliefert. Auch der Übergang zur Marktwirtschaft nach 1991 macht sich bemerkbar, in der Umstellung der Produktion für Kolchosen auf den Bedarf von bäuerlichen Einzel- und Kleinbetrieben. Aber das Zentrum, wo das neue Charkiw Gestalt angenommen hat, ist just dort, wo im Herbst 2014 die Lenin-Statue vom Sockel geholt worden ist, am ehemaligen Dzerzhinsky-Platz, dem heutigen Platz der Freiheit, einem der größten weltweit. Man überschaut den Platz am ehesten von oben, aus der Vogelperspektive. Am westlichen Ende gruppieren sich um den halbkreisförmigen Platz 9 große Baukörper. Der aus 6 Blöcken bestehende Komplex des Gosprom, des Staatshauses, der Nationalen Universität und der Militäruniversität. Den 1925 ausgeschriebenen Wettbewerb hatten die Leningrader Architekten S. Serafimov, S. Kravets und M. Felger gewonnen. Die Bauten wurden binnen 3 Jahren ausgeführt. Der Gosprom-Komplex aus Stahlbeton und Glas sollte alle Ministerien der ukrainischen Sowjetrepublik beherbergen, mit Tausenden von Büros, zwei Konferenzsälen für 1000 und 250 Besucher, einer großen technischen Bibliothek, einer Radiostation, Restaurants, Cafeteria, Post sowie Telegrafenamt. Das Ensemble von strahlenförmig angeordneten, mit bis zu 12 Stockwerken ansteigenden und in einem Flachdach endenden Blöcken ist untereinander durch Übergänge in der 3., 5. und 7. Etage verbunden. Alle Treppenhäuser, Büros, Korridore haben natürliches Licht. Insgesamt sind 170.000 Quadratmeter verglast. Der Komplex ist im Krieg schwer beschädigt, aber dank seiner Stahlbetonkonstruktion nicht zerstört worden. Derzeit sind Renovierungsarbeiten im Gange. Er gehört seit 2002 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein kleines Museum erzählt von der Baugeschichte und der Stadtplanung des neuen Charkiw. Wenn man Glück hat und auf den Direktor des Hauses trifft, darf man sogar den immer noch funktionsfähigen Lift benutzen, die originalen Messinggriffe und massiven Fensterrahmen anfassen. Man kann sich unschwer vorstellen, wie der Verkehr durch die Schluchten zwischen den Baublöcken auf den Platz geströmt ist. Ebenfalls am Halbrund des Platzes stehen Hochhäuser, die allerdings nach dem Krieg nicht in der ursprünglichen Konzeption wieder aufgebaut worden sind, sondern in einer dem Stalinschen Empire nahekommenden Variante, erdfarben, tönern, massiv. Dies gilt auch für den langgestreckten Bau des Hotels International, heute Hotel Charkiw, das auf der Pariser Weltausstellung 1937 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Und daneben das Haus der Projekt- und Bauorganisationen aus den 1950er Jahren. Die Ostseite des Freiheitsplatzes wird begrenzt vom monumentalen Gebäude der Gebietsverwaltung mit seiner von 14 korinthischen Säulen geschmückten Fassade, das nach dem Krieg an die Stelle eines von den Deutschen zerstörten konstruktivistischen Meisterwerks von 1932 getreten ist. Auf Fotos aus der deutschen Besatzungszeit sind die über dem Portal des Hauses Gehängten zu sehen. Auf der Südseite schließt sich der weitläufige Stadtpark mit dem Taras-Schewtschenko-Denkmal an, Treffpunkt der Maidan-Anhänger, mit zahlreichen Pavillons und Cafés. Unter dem Platz befindet sich die Metrostation Universität. Und durch den immerzu lebhaften Verkehr von Passanten und Studenten wird dem Platz der Eindruck des überwältigend Monumentalen etwas genommen. Auf der Rückseite des Gosprom-Gebäudes befindet sich, ebenfalls im Einklang mit den städtebaulichen Konzepten der 1920er Jahre, eine Wohnbebauung für die gehobenen Ansprüche der Nomenklatura, die wiederum im Sinne des stalinistischen Social Engineering nach Berufsgruppen angeordnet ist. Chemiker, Arbeiter des Wortes, leitende Angestellte der Tabakindustrie und so fort. Mit Lew Kopelew nach Charkiw. Wir wissen über das Charkiw jener Jahre so gut Bescheid, weil die Hauptstadt naturgemäß Anziehungs- und Sammelpunkt für zahlreiche Angehörige der politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Elite war. Wir treffen hier nicht nur die Baumeister, etwa den Ingenieur Pavel Rottert, der später den Bau der Moskauer Metro leitete, nicht nur die Naturwissenschaftler, die am ukrainischen Physikalisch-Technischen Institut UFTI gearbeitet und dort unter der Leitung des Wunderkinds und Enfant terrible Lew Landau den ersten Atomreaktor der Welt konstruiert haben. Wir treffen die Ingenieure des Charkiwer Traktorenwerks, auch Michail Koschkin, den Konstrukteur des legendären Panzers T-34. Sein Wohnhaus ist in der Krasinstraße. Wir treffen hier den Kopf der Charkiwer Architekturschule, Alexei Beketov, dessen Bauten bis heute ganze Straßenzüge prägen. In einer Villa an der Puschkinstraße stoßen wir auf eine Gedenkplakette für den großen ukrainischen Regisseur Alexander Dovschenko. Die Spur Charkiws findet sich in den Erinnerungen des Nachkommens der aus dem Baltikum stammenden industriellen Familie Bosse. Und für Deutsche besonders wichtig, Lew Kopelew, der 1912 in Kiew geborene und 1997 in Deutschland gestorbene russisch-jüdisch-ukrainische Schriftsteller, hat in Charkiw seine prägenden Jugendjahre verbracht. Wir können uns dem in Kopelews Erinnerungen und schuf mir einen Götzen enthaltenen Itinerar anvertrauen, um Zugang zu finden zur ersten Hauptstadt der Ukraine. »Die Ukraine«, schreibt Kopelew in seinen Erinnerungen, »ist das Land meiner Kindheit und Jugend. Ukrainisch sprach meine erste Kinderfrau mit mir, die mir Märchen erzählte und Schlaflieder sang. Ihre und Mamas Lieder sind mir unvergesslich. Ukrainisch sprachen auch die Kinder an den Arbeitsstellen meines Vaters auf dem Lande, mit denen ich mich anfreundete, mit denen ich spielte und mich zankte. In der Schule und in der Universität war ukrainische Sprache und Literatur Unterrichtsfach. Ich liebe die gewaltige Dichtung Schewtschenkos, Prosa und Gedichte von Ivan Franko, Lesja Ukrainka, die Bücher von Kulisch, Kotsjubinski. Auch in der modernen ukrainischen Literatur fühlte ich mich zu Hause. Die klugen, traurigen Theaterstücke von Mikola Kulisch, die Gedichte von Tichina, Serov, Rilski, Sosura, Chwilowis und Janowskis poetische Prosa waren mir unendlich teuer. Bis zum Jahre 1935 versäumte ich keine einzige Aufführung von Alex Kurbas Stücken, lief in jeden Film von Dovschenko. Zweisprachigkeit war für ihn selbstverständlich. Ein Teil meiner Schüler sprach Ukrainisch, einige aus Russland zugezogene sprachen Russisch, die Mehrzahl jedoch sprach jenes Vorstadtgemisch von Russisch und Ukrainisch, das man je nach Wunsch von der einen oder der anderen Sprache ableiten konnte. In Charkiw begann auch der junge Pietro Chihorenko, im Russischen Piotr Grigorenko, der spätere General der Roten Armee und in den 1960er Jahren einer der prominentesten Dissidenten der Sowjetunion, am Technologischen Institut seine Karriere. Detaillierte Schilderungen des Charkiwer Lebens im Studentenwohnheim Gigant verdanken wir dem Ingenieur Viktor Kravtschenko, der nach seiner Flucht in den Westen mit der sogenannten Kravtschenko-Affäre in Frankreich einen Skandal unter den Intellektuellen und Sympathisanten der Kommunistischen Partei ausgelöst hatte. Und schließlich, eines der frühesten und bedeutendsten Zeugnisse über die stalinschen Säuberungen, veröffentlicht 1951 unter dem Titel Hexensabbat, verdanken wir dem österreichischen Physiker Alexander Weisberg-Zibulski, dem Freund Arthur Köstlers, der 1931 nach Charkiw an das weltberühmte Physikalische Institut gegangen und dort in das Räderwerk der stalinschen Säuberung geraten war. Er kam nach der Intervention Albert Einsteins und des Ehepaars Joliot-Curie bei Stalin frei, allerdings nur, um 1939 nach Nazi-Deutschland ausgeliefert zu werden. Er sprang in Polen aus dem Zug und ging in den Untergrund. Charkiw hat seine Spuren auch im Werk Wassily Grossmans hinterlassen, der seinen Roman »Alles fließt« über die Kollektivierung und den Holodomor ohne seine Studienzeit in Charkiw vermutlich nicht hätte schreiben können. Viele Lebenswege laufen also in Charkiw zusammen, und die Stadt ist uns nicht ganz so fern, wie es auf den ersten Blick erscheinen könnte. Wir können mit diesen Erinnerungen in die Tschernischewski-Straße 78 gehen, wo Lew Kopelew nach dem Umzug seiner Familie aus Kiew in der Wohnung Nummer 3 gelebt hat. Im Universitätsarchiv hat sich erst unlängst das Protokoll von der Aufnahmeprozedur des Studenten Kopelew an die Universität gefunden. Wir können mit dem jungen Kopelew in die Lokomotivenfabrik Komintern gehen, in der er für die Werkszeitung und das Werksradio zuständig war. Oder in die Oper, in der die literarischen Berühmtheiten seiner Zeit, Majakowski zum Beispiel, aufgetreten sind. Oder ins Gosprom-Gebäude, in dem er fast alle Führer der ukrainischen Kommunistischen Partei persönlich getroffen hat, um sie für seine Werkszeitung zu interviewen. Kopelew hat Mykola Skripnik, den Führer der ukrainischen Kommunisten in der Zeit der ukrainischen Renaissance der 1920er Jahre, kennengelernt, bevor er sich 1934 als mit seinesgleichen sogenannten bürgerlichen Nationalisten abgerechnet wurde, in seinem Büro eine Kugel in den Kopf schoss. Er hat dort auch Pavel Postischew getroffen, den Exekutor stalinscher Politik in der Ukraine, der 1939 selbst Opfer der Säuberungen wurde. Kopelew, der seine ersten Gedichte in ukrainischer Sprache verfasst hatte, hat auch die führenden ukrainischen Dichter der 1920er Jahre getroffen, die später dem Säuberungsterror zum Opfer gefallen sind. Man kann in Kopelews Charkiw-Erinnerungen viel erfahren über die Schwierigkeiten, aber auch die Möglichkeiten einer Mehrfachidentität: ukrainisch, russisch, jüdisch. Nicht so erstaunlich in einer Stadt, die zwar mehrheitlich Russisch spricht, die sich aber auch mühelos zwischen den Sprachen und Kulturen bewegt. Für den jungen Kopelew war das Charkiw der 1920er und frühen 1930er Jahre das Tor zu einer neuen Welt und in eine neue Zeit. Charkiw ist eine Hauptstadt. Das spürt man sofort. Es sind sehr viele Leute, die Bürgersteige reichen nicht aus, man geht auf der Fahrbahn. Zum ersten Mal sehe ich so viele Personen und Lastautos. In Kiew sind sie selten, vereinzelt, und hier gibt es ungefähr ebenso viele Autos wie Droschken und Lastfuhrwerke. Kopelew gibt die Topografie wieder, die sich auch heute identifizieren lässt. In Charkiw gibt es schon neue Häuser. Wir fuhren an dem großen roten Passagewarenhaus vorbei und an dem grauen Redaktionsgebäude der Zeitschrift Kommunist. Auf dem Dach steht die Statue eines Arbeiters mit einem Vorschlaghammer. Der Onkel, der uns abgeholt hatte, erzählt, man habe mit dem Bau eines richtigen Wolkenkratzers begonnen. Im Vergleich zu Charkiw erschien ihm Kiew langsam und rückständig. Kiew kam mir nach dem hauptstädtischen Charkiw, nach den Gesprächen mit Mark über das Schicksal unseres Landes und über die Weltrevolution provinziell vor. Und alle Angelegenheiten der Pioniere und der Schule erschienen mir klein und kindlich. Er fing an, Esperanto zu lernen, damals die Sprache der Menschheitsverbrüderung, unter Stalin dann als Sprache des ausländischen Feindes und der Spionage verfolgt. Er ist mitgerissen vom blühenden und vielsprachigen literarischen Leben in den Clubs und Vereinigungen, die »Die Jugend«, »Der Pflug«, »Neue Generation« und »Avantgarde« hießen. In der Stadt der NEP, einer stürmischen, wenngleich nur kurzlebigen Wiedergeburt von Handel und kapitalistischem Unternehmertum, gab es Kabarets, Varietés, Casinos, die Chemin de Fer oder 17 und 4 hießen, Dandys mit tschechowschem Pince-Nez, Henry der Vierte Bärtchen und Samtgamaschen, Gestalten aus der Welt von gestern. NEP bedeutete private Kaufhäuser und Läden, die erheblich mehr anzubieten hatten und schmucker aussahen als die tristen zentralen Arbeitergenossenschaftsläden, bedeutete stutzerhaft gekleidete Männer und elegante Frauen in Restaurants, in denen abends Tanzkapellen spielten, Casinos, in denen sich die Roulettes drehten und die Croupiers »Le jeu sans fin« riefen, bedeutete schicke Mädchen in kurzen Kleidern, die langsam über die abendlichen Straßen promenierten, alleingehende Männer ansprachen oder in Droschen saßen und gellend lachten. Der junge Kopelew ist auch Zuschauer in einem der ersten Schauprozesse gegen den »Verband zur Befreiung der Ukraine 1930«, der im Opernhaus stattfand. Als Trotzki-Sympathisant macht er für 10 Tage auch Bekanntschaft mit dem Gefängnis in Cholodnaja Gora, das wir auch aus anderen Erinnerungen kennen. Das Gefängnis war ein 4-stöckiges Ziegelgebäude. Drinnen die Wände entlang schmale eiserne Galerien, hinter denen die Zellen lagen. In den Ecken Plattformen, auf denen die Aufseher standen. Steile eiserne Treppen von Stockwerk zu Stockwerk. Zwischen den Stockwerken Netze aus Maschendraht. Ein Glasdach wie in den großen Kaufhäusern. In den 4-eckigen Zellen waren die Wände unten grün, oben weiß gestrichen. 3 Pritschen in jeder Zelle. Hoch oben ein Fenster, aber ohne Blende. Gegenüber, jenseits der Mauer, war der Flügel mit den Berufsverbrechern sichtbar. Von dort ertönten den ganzen Tag Lieder, manchmal sogar nachts. Im Winter 1929/30 arbeitete Kopelew auf der Eisenbahnstation Osnowa bei Charkiw, wo auch ein deutscher kommunistischer Immigrant, der Berliner Feinmechaniker Willi Husemann, arbeitete, den er später in der DDR als Pförtner im ZK-Gebäude wiedersehen wird. Ukrainische Topografien der Gewalt. Vor allem aber sind die Charkiw-Erinnerungen der Zeitgenossen Kopelew, Grigorenko, Kravchenko, Weisberg, Zibulski Vergegenwärtigungen monströser Gewalterfahrungen. Erst der Prozess gegen die bürgerlichen Spezialisten und Schädlinge am Ende der neuen ökonomischen Politik, dann der Kollektivierung, an deren gewaltsamer Durchsetzung auf dem Dorf sie selber teilgenommen haben. Dann ihre Augenzeugenschaft des Massensterbens der Bauern im Holodomor, der Entfesselung der Treibjagd auf die ukrainischen Nationalisten und schließlich des großen Terrors. Man kann, einigermaßen informiert, eine Fahrt über die Charkiwer Topographie der Gewalt unternehmen. Man braucht dazu nur Zeit für sorgfältige Lektüre, Stadtpläne, ein Taxi und nochmals viel Zeit. In der Villa in der Darwinstraße, in der heute das Haus der Architekten untergebracht ist, residierte in der Zeit des Bürgerkriegs die Tscheka. In der Olminskystraße hatte der Volkskommissar Valery Meschlauk gewohnt, der 1937 in einem der Moskauer Schauprozesse verurteilt und hingerichtet worden ist. In dem Stadtpalais an dem Platz mit den 6 Straßeneinmündungen, heute Filiale der ProCredit Bank, war früher einmal die Geheimpolizei untergebracht. In der Artiomstraße 6 hatte Kopelews Cousin Mark vor seiner Verhaftung gewohnt. Im Eckgebäude Tschernyschewski-Radnakomivska-Straße residierte der NKWD und heute das ukrainische Innenministerium. Hinter dem Bauzaun auf dem Hof befand sich das innere Gefängnis, dessen Insassen ermordet worden waren, bevor am 25. Oktober 1941 die Deutschen die Stadt einnahmen. An der Fassade ist eine Gedenktafel angebracht, die an die Ermordung der über 3000 nach Charkiw gebrachten polnischen Offiziere im Frühjahr 1940 erinnert, unter ihnen der Vater Andrzej Wajdas, die stadtauswärts an der von Pensionen, Villen, komfortablen Hotels gesäumten Belgoroder Chaussee in Massengräbern verscharrt worden sind. Heute ist dort eine ukrainisch-polnische Gedenkstätte, auf deren Grabplatten die Namen, Geburts- und Todesdaten sowie Berufe der Ermordeten eingraviert sind. Über das Gefängnis für damals 12.000 Häftlinge, in das der junge Kopelew seinerzeit für ein paar Tage geschafft worden war und in dem Weißberg Cibulski inmitten Hunderter von Mithäftlingen ausharren musste, wissen wir im Detail Bescheid. Weißberg Cibulski saß hier mit Häftlingen aus mehr als einem Dutzend verschiedener Nationalitäten. In seiner Zelle waren wenig Russen und Ukrainer, dafür aber alle Minoritäten, die in Charkiw lebten: Polen, Juden, Deutsche, Armenier, Georgier, Letten, Litauer, Finnen, Assyrier, Chinesen, Griechen, Türken, Mazedonier, Bulgaren, Koreaner, Ungarn, Tataren, Baschkiren, Weißrussen, von denen keiner den Grund seiner Verhaftung kannte. Das Gefängnis Cholodnaja Gora lag am Rande der Stadt, schreibt Weißberg-Cibulski in seinen Erinnerungen. Ich war früher im Auto täglich daran vorbeigekommen, wenn ich zur Versuchsstation fuhr. Damals konnte man noch halbnackte Gefangene sehen, die sich an den Gitterstäben des Fensters anklammerten. Sie sahen kaum menschlich aus und mich überkam oft ein Schaudern, wenn ich sie sah. Das Gebäude stammte noch aus der Zarenzeit. Die Gefangenenwagen wurden erst durch ein eisernes Tor eingelassen. Wir stiegen aus und gingen zu einer zweiten Mauer, in der ein kleines Pförtchen bei unserer Ankunft geöffnet wurde. Der Wächter prüfte unsere Papiere und ließ uns weitergehen. Mein Begleiter brachte mich in den Korpus Nummer 2, ein 4-stöckiges Gebäude, dessen Grundriss eine T-Form zeigte. Im Längsbalken des T waren 50 Einzelzellen in 4 Stockwerken untergebracht. Der Querbalken enthielt 12 große Sammelzellen. Mir wurde die Einzelzelle, ich glaube Nummer 37, zugeteilt. Eigentlich war der Raum nur in der Zarenzeit eine Einzelzelle gewesen. Jetzt waren Schlafgelegenheiten für 3 Personen vorgesehen. Die Zelle war 4 Meter lang und 2 Meter breit. Es gab eiserne Betten, an einer waren 2, an der gegenüberliegenden eines, die hochgeklappt werden konnten. Bei Nacht, wenn sie heruntergelassen wurden, gab es zwischen den Betten einen Zwischenraum von 30 Zentimetern. Ich war in meiner Zelle allein. Am Abend saßen Mädchen und junge Burschen vor den Wohnhäusern in der Umgebung, spielten auf der Harmonika und tanzten. Die Klänge der Musik drangen zu uns in die Zellen. Das aus der Zeit Katharinas der Großen stammende, wuchtige, weiß getünchte, mit Fensterblenden versehene Zuchthaus kann man sogar ganz aus der Nähe betrachten. Es ist noch immer in Betrieb. Die wichtigste Spur aber führt hinaus auf die ukrainischen Dörfer, den Schauplatz der Kollektivierung, die mit bürgerkriegsähnlichen Zusammenstößen, der Deportation von Hunderttausenden von Bauernfamilien und dem Hungertod von 3,5 bis 5 Millionen Menschen einherging. Ihnen ist am Autobahnring und der Chaussee, die zur nur 38 Kilometer entfernten ukrainisch-russischen Grenze führt, auf einem künstlich angelegten Hügel bei dem Dorf Ruska-Lossowa ein Denkmal errichtet, um das es jahrelang einen heftigen Streit gab, der die Stadt in zwei Lager geteilt hat. Sollte der Holodomor, parallel zum Holocaust, als absichtlich von Moskau herbeigeführter und gegen die ukrainische Nation gerichteter Genozid bezeichnet, oder eher als einen Kollateralschaden interpretiert werden, der im Großexperiment der Kollektivierung der Landwirtschaft, die nicht nur die ukrainischen, sondern auch die russischen Bauern und kasachischen Nomaden betraf, in Kauf genommen wurde. Was jahrzehntelang ein Tabu war, ist mittlerweile in Quelleneditionen und wissenschaftlichen Untersuchungen breit dokumentiert und erforscht. Pietro Chihorenko schreibt rückblickend über seine Wahrnehmung der Tragödie: »Ich für meinen Teil war sehr wohl in der Lage wahrzunehmen, was jetzt vor sich ging. So schickte die Partei uns Komsomolzen vom Charkiwer Institut im Sommer 1930 aufs Land, um bei der Ernte mitzuhelfen. Und seit jener kleinen Vorbereitungssitzung, die vor unserer Aktion stattfand, konnte ich mir über die tatsächliche Gefahr, die meinem Volk drohte, Rechenschaft ablegen. Dazu brauchte ich mir nur die Ausführung anzuhören, die uns Stanisław Kozior, Parteichef in der Ukraine, damals machte.« Chihorenko hielt sich einige Male auf dem Dorf auf. Sein Vater war Agronom, er war also auf dem Laufenden. Er sah völlig ausgestorbene Dörfer, Bahnhöfe, schwarz von Menschen, die halbnackt umherirrten, Kinder, die völlig ausgezehrt waren und die Abteile belagerten. Auf allen ukrainischen Bahnhöfen die gleiche Szene. Der Strom der Hungrigen schwoll noch an, je weiter wir nach Süden kamen. Nach dieser Reise wunderte ich mich über nichts mehr, was ich nun in Borisowka zu sehen bekam. Die Dorfstraßen waren völlig menschenleer. Die paar Leute, deren ich begegnete, liefen vorbei, ohne auf meinen Gruß zu reagieren. Für ein ukrainisches Dorf ein unerhörter Vorgang. Mein Vater war zu Hause. Nur mit Mühe konnte er auf den Beinen stehen. Als Folge der Unterernährung stellten sich bei ihm die ersten Symptome der Wassersucht ein, Schwellungen an Leib und Gliedern. Außer einem kleinen Kürbis war zu Hause absolut nichts Essbares mehr vorhanden, und das mitten im Dezember. Ein deutscher Beobachter, Ewald Amende, gibt in seinem Buch »Muss Russland hungern?« von 1935 die Berichte von aus den Hungergebieten zurückgekehrten Reisenden wieder, die lange Zeit für antisowjetische Propaganda gehalten wurden. In den Straßen der ehemaligen ukrainischen Hauptstadt lagen Leichen verhungerter Bauern, die mit noch früheren Zügen eingetroffen waren, um in der Stadt etwas zu erbetteln, dabei aber schon so geschwächt waren, dass sie tot hinfielen. Auch in den Industriestädten des Donetsk-Beckens werden die Wohnungen der besser situierten Techniker und Ingenieure von hungernden Bauern von morgen bis zum Abend belagert. Ein deutscher Wirtschaftsspezialist, der noch im Jahre 1933 alle Teile der Sowjetunion bereisen konnte, berichtete: »Man tritt nach Ankunft des Zuges in die Halle des Bahnhofes. Sie ist sauber und außer den Eisenbahnbeamten und den Funktionären der GPU ist niemand zu sehen. Doch dann kommt man ins Freie auf den Platz vor der Station. Der ganze Platz ist mit Leichen bedeckt. Furchtbare Skelette liegen im Staube auf den Steinen. Einige bewegen sich noch, die anderen sind unbeweglich. Wenn man an diese Letzteren herantritt, so sieht man, dass es sich hier bereits um Leichen handelt. Alle Opfer des Hungers. Sie flüchteten vor Hunger aus den Dörfern, sind ihm aber in der Stadt zum Opfer gefallen.« In einem anderen Bericht heißt es bei Amende: »Leichen auf den Straßen. Das ging über mein Fassungsvermögen. Ich wollte am Anfang kaum meinen Augen trauen. Kinder rafften sich noch ein letztes Mal auf, um, den Rest ihrer Kraft zusammennehmend, auf der Straße nach etwas Essbarem zu suchen. Sie waren jedoch derart schwach und entkräftet, dass sie hinfielen und liegen blieben. Die armen Kinder waren mein stärkster Eindruck. Ich sah in Charkow einen Knaben, der, zum Skelett abgemagert, mitten auf der Straße lag. Ein zweiter Knabe saß bei einem Misthaufen nebenan, aus dem er Eierschalen herausholte. Haufenweise schleppten sich die Kinder durch die Straßen. Sie suchten nach essbaren Abfällen, von Speisen, von Früchten. Sie verendeten auf dem Wege wie wilde Tiere. Als das Hungergespenst über den Dörfern stand, führten die Eltern ihre Kinder in die Stadt hinaus, wo sie diese zurückließen, hoffend, dass man dort mit den armen Kindern ein Erbarmen haben würde. Kopelev schreibt über seine Arbeit auf dem Dorf: Selbstverständlich beschimpfte ich alle Kulaken und ihresgleichen, verfluchte sie und drohte ihnen mit der Verachtung des Volks, dem Hass und dem strafenden Schwert des Proletariats, das alle treffen werde, die böswillig und aus Unwissenheit Getreide versteckten. Über die Situation in Charkiw schreibt Kopelev weiter: Freunde, die mich während meiner Krankheit 1933 besuchten, erzählten, die Bahnhöfe seien vollgestopft mit Bauern. Ganze Familie mit Greisen und Kindern versuchten wegzufahren, einerlei wohin, vor dem Hunger zu fliehen. Viele strichen durch die Straßen und bettelten. Nachts wurden mit besonderen Autos auf den Bahnhöfen, unter Brücken, in Torwegen und Einfahrten die Leichen eingesammelt. Diese mit Leinwandplanen zugedeckten Lastwagen fuhren in den späten Nachtstunden herum, wenn niemand das Haus verließ. Andere Autos sammelten die Obdachlosen ein, die Kranken und völlig Entkräfteten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Alle Kliniken der Stadt, ebenso alle Leichenschauhäuser, waren überfüllt. Elternlos gewordene Kinder wurden in Waisenhäuser gebracht. Erwachsene, die noch halbwegs bei Kräften waren, fuhr man einfach aus der Stadt hinaus und überließ sie sich selbst. Bei der Fahrt über die verlassenen Dörfer beobachtet er: Zwei Schlitten schleppen sich die Straße entlang, von mageren, klapprigen Gäulen gezogen. Drei Männer gehen langsam nebenher. Über die Pelzmützen haben sie sich Fetzen von grobem Stoff oder von Frauenumschlagtüchern wie Baschlüks gewickelt. Die schmutzig-bräunlichen Kaftane halten Gürtel aus gedrehten Lappen eng zusammen. Die Männer, die Beine dick mit Säcken umwickelt, gehen langsam Schritt vor Schritt. In dem einen Schlitten liegen zwei längliche Bastsäcke mit Bastmatten und Sackleinen zugedeckt, der andere ist leer. An den Häusern, deren Fenster eingeschlagen oder mit Brettern zugenagelt sind, gehen sie vorbei. Bei manchen Häusern sind zwar die Fenster heil, aber die Türen stehen offen und hängen lose in den Angeln. Hier wohnt niemand mehr. Auch der große Schriftsteller Wassili Grossmann, der 1932 bis 1934 in Charkiw Chemie studiert hatte, hat sein Wissen für den Roman »Alles fließt« aus dieser Umgebung mitgenommen. Das Territorium der Stadt ist markiert von Gewalt. Jedes Massengrab, heute liegen sie oft in aufgelassenen Friedhöfen, in Parkanlagen, auf Industriegelände, steht für eine Epoche von Katastrophenerfahrung. Sogar das im Stadtpark, ursprünglich der jüdische Friedhof, dann Park des Komsomol und seit kurzem Park der Erinnerung genannt, errichtete Denkmal für die in Tschernobyl tödlich verstrahlten Liquidatoren und das offensichtlich geschändete Grab für Mitglieder der ukrainischen Aufstandsarmee nach 1945 gehört in dieser Sequenz nicht abreißender Gewalt. Die Frage, wie die Stadt dieser Toten gedenkt, stand im Zentrum des sogenannten Erinnerungskrieges, der seit der Perestroika in Gang gekommen ist und bis heute anhält. Welcher Toten und welcher Opfer sollte gedacht werden? Welche Straßen und Plätze sollten von ihren sowjetischen Namenspatronen gesäubert werden? Welche konnten beibehalten werden? Welche Feiertage aus der sowjetischen Zeit sollten beibehalten und welche neuen Gedenk- und Feiertage der unabhängigen Ukraine sollten neu eingeführt werden? In diesem Kampf um Namensgebungen, den Tatjana Tschurtschenko analysiert hat, ging es nicht immer nur um das Offenlegen der so lange verschwiegenen historischen Fakten, sondern auch um die Instrumentalisierung der Vergangenheit für die Auseinandersetzungen zwischen den Parteien, den Pro- und den Anti-Maidan-Aktivisten zumeist, und ihren Kampf um Definitionshoheit und Einfluss. Die Deutschen in Charkiw. So als wäre das nicht genug, folgte auf den Holodomor und den großen Terror mit Abstand von nur wenigen Jahren die Besatzung der Deutschen. Für die im Kampf gefallenen Verteidiger der Stadt und die Rotarmisten ist ebenfalls auf der Belgoroder Chaussee eine Gedenkstätte errichtet, die in ihren strengen Formen an das sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow erinnert. Die Stadt war vom 25. Oktober 1941 bis zum 23. August 1943 in deutscher Hand. Auch über die Topographie des von Deutschen besetzten Charkiw wissen wir im Detail Bescheid. Im Stadtmuseum sieht man den deutschen Charkiwer Stadtplan von 1942, nur für den Dienstgebrauch. Fotos von Sowjetbürgern, die von Balkonen heruntergestürzt und in den Eingängen von Banken und Hotels gehängt worden sind. Aber auch Gruppenbilder deutscher Lanzer vor dem Gazprom-Komplex und vor einem Café München. Die Gestapo war in einem modernen Ziegelbau in der Sumska-Straße 100 gegenüber einem Adelspalais untergebracht, das heute als Hochzeitspalast fungiert. Schon im November 1941 wurden die in Charkiw verbliebenen Juden auf dem Areal der Traktorenfabrik in einem Ghetto zusammengepfercht und dem Tod durch Kälte und Hunger ausgeliefert. Maria Sokol berichtet in dem von Ilja Ehrenburg und Wassily Grossmann herausgegebenen Schwarzbuch nach der Befreiung Charkiws: Es ist schwer, dieses Bild zu beschreiben. 15.000 oder noch mehr Menschen zogen über die Alt-Moskauer Straße zur Traktorenfabrik. Viele schleppten ihre Habe mit. Es gab Kranke und sogar Gelähmte, die getragen werden mussten. Der Weg von der Alt-Moskauer Straße zur Traktorenfabrik war mit Leichen von Kindern, Alten und Kranken übersät. Aus der Hölle des Lagers in der Traktorenfabrik ging es dann einige Kilometer weiter stadtauswärts zur Drobizki-Schlucht, heute an der Ausfallstraße nach Tschuhujew. Dort ist ein Denkmal und eine Gedenkstätte errichtet, die über die Ermordung der Charkiwer Juden informiert. Eine Menora aus rostbraunem Stahl ragt über ein Steinfeld und roten Sand. Der Spruch auf der Tafel lautet: Hic locus ubi mortui docent vivos. Eine Landschaft des Friedens. Der Wind streicht über die Wiesen, Akaziengeruch wie überall im Frühling in der Ukraine. Die Inschrift auf einer der Stelen auf dem Weg zur Gedenkstätte erinnert an die mehr als 16.000 von den Deutschen ermordeten Charkiwer Juden. Alte, Kinder und Frauen, weil sie Juden waren. Die andere lautet: Wir verneigen uns im Gedenken an die Opfer des Faschismus. An der Gedenkstätte selbst, einem hochaufragenden Torbogen ganz in Weiß, ist in vielen Sprachen »Du sollst nicht töten« angebracht. In dem an eine Krypta erinnernden Raum im Untergeschoss sind die Namen der Ermordeten verzeichnet. Mehr erfährt man über die Charkiwer Juden vor dem Krieg und ihre Vernichtung in dem im Stadtzentrum gelegenen Museum. Es befindet sich in der Petrowski-Straße 28. Larissa Wolowik hat es auf eigene Initiative seit Beginn der 1990er Jahre, nun aber von der Stadt unterstützt, auf die Beine gestellt. Zu sehen sind das Interieur eines jüdischen Haushalts, Bilder von Ermordeten, aber auch von Rettern und Helfern, antisemitische Plakate der deutschen Besatzer und ihrer russischen und ukrainischen Kollaborateure, amtliche Verordnungen, geborgene Reliquien wie Löffel, Knöpfe, Patronenhülsen, Schuhe, Arzneifläschchen, Flakons, eine Eintrittskarte für die Zuschauer des Charkiwer Prozesses, ein Exemplar des Protokolls Procès de Kharkov. Im Museum sind auch Wochenschauaufnahmen vom ersten Kriegsverbrecherprozess, der nach der Befreiung Charkiws am 23. August 1943 vom 15. bis 18. Dezember im Opernhaus der heutigen Philharmonie in der Rimaska-Straße abgehalten wurde. Zu sehen sind dort die Angeklagten, die Zeugen, auch die Berichterstatter Ilja Ehrenburg, Konstantin Simonow und Alexei Tolstoi. Gehängt wurden die verurteilten Deutschen und der russische Chauffeur des Gaswagens Michail Bulanow dann unter den Augen von 40.000 Charkiwer Bürgern auf dem Blago-Wischensky-Bazar im Zentrum der Stadt. Das fünfte Charkiw. Der Sound des neuen Charkiw. Die ukrainische Soziologin und Publizistin Tatjana Tschurchenko hat mit Verweis auf George Shevelov, einen berühmten aus Charkiw stammenden, aber in Harvard und Columbia lehrenden Linguisten, vom fünften Charkiw gesprochen. Das erste Charkiw war in Shevelovs Lesart die Kosakensiedlung des 17. und 18. Jahrhunderts. Das zweite Charkiw war die Gouvernementsstadt des Russischen Reiches im 19. Jahrhundert. Das dritte Charkiw schließlich die Stadt der ukrainischen Moderne der 1920er Jahre, die im Stalin-Terror zugrunde ging. Als viertes Charkiw galt ihm die nach deutscher Besatzung und Kriegszerstörungen wiedergeborene Stadt, die allerdings keine Erinnerung mehr an ihre Blütezeit hatte. Ist nun die Zeit für das fünfte Charkiw gekommen, für die Rückkehr in den Kreis der großen europäischen Städte? Charkiw ist, wie Tatjana Tschurtschenko herausgearbeitet hat, aus einer Stadt an der russisch-ukrainischen Grenze, aus einer Stadt im Grenzland zu einer Frontstadt geworden. Die Front verläuft nur 40 Kilometer von der Stadt entfernt. Vor dem Krieg fuhr man in einer halben Stunde zu den Verwandten auf der anderen Seite, während die Belgoroder abends ins Kino nach Charkiw kamen. Diese Zeit ist vorbei. Die Busse, die zwischen Charkiw und Moskau verkehren, werden oft 2 bis 3 Stunden aufgehalten. Passagiere, die zwischen Belgorod und Charkiw unterwegs sind, steigen aus den Bussen, die hier enden, und gehen zu Fuß durch das Niemandsland. Seit Frühjahr 2015 werden Gräben ausgehoben und Posten errichtet. Wer aus dem Norden über die Autobahn ins Stadtzentrum von Charkiw hineinfährt, wird demonstrativ von einem blau-gelben Fahnenwald empfangen, der Besuchern aus Russland signalisiert: Dies ist Charkiw, eine Stadt der Ukraine, auch wenn sie nur wenige Kilometer hinter der Grenze liegt. Das Kriegsgeschehen greift in den Lebensrhythmus der Stadt ein. Über 130.000 Flüchtlinge und Displaced Persons sind in der Stadt registriert, die Dunkelziffer ist weit höher. Der Bahnhof mit seiner monumentalen Kuppel über der Haupthalle, die früher immer schwarz von Menschen war, ist verwaist, seit der Zugverkehr zwischen Moskau, der Krim und dem Süden eingestellt ist. Stattdessen ist im Wartesaal mit dem Riesenfresko aus den 1950er Jahren, das die Wolkenkratzerstadt Charkiw zeigt, eine Station eingerichtet, die die Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten, aus Luhansk, Donetsk und anderen Städten aufnimmt. Hier erhalten die Flüchtlinge, die oft mit nicht mehr als ihren Dokumenten und ein paar Habseligkeiten angekommen sind, erste Informationen, ärztliche und psychologische Betreuung und Adressen für eine erste Unterkunft. Auf den Tischen, an denen je ein Vertreter des Arbeitsamtes, des Ministeriums für den Ausnahmezustand und freiwillige Helfer sitzen, liegen Informationsbroschüren aus, gibt es Zugang zu Datenbanken, die helfen sollen, die ersten Schritte in der neuen Heimat zu tun. Denn für die allermeisten Flüchtlinge gibt es keine Rückkehr in die besetzten Gebiete. Die Stadt nimmt in ihren Krankenhäusern die Verwundeten auf. Helikopter, die direkt von der Front kommen, sind über der Stadt zu hören. In den Stadtvierteln sieht man immer wieder vor Behörden zusammenstehende Gruppen, die die bürokratischen Prozeduren der Eingliederung in die neue Umwelt hinter sich bringen wollen. Die für Fremde meist unsichtbare Hauptarbeit leisten offensichtlich Freiwillige. Der Krieg ist bei aller Normalität, die einen verblüfft, omnipräsent. In den Zeitungen, in den Nachrichten, in den Werbespots und Aufrufen zu Spenden, an der Sammelbüchse, auf dem Tresen der Rezeption im Hotel, wo Gästen die Möglichkeit gegeben wird, etwas zur Unterstützung der vom Krieg Betroffenen beizusteuern. Die Stadt versorgt die Kämpfer so gut sie kann. Sie lebt in der Anspannung, dass jederzeit etwas passieren könnte, was auch stärkere Städte aus dem Gleichgewicht bringen würde. Seit vielen Jahren können Deutsche in die Ukraine reisen, sie brauchen kein Visum. Obwohl der Entdeckung dieses großen, fremden Landes nichts entgegensteht, haben nur wenige die neue Freiheit genutzt. Alles ist einfach, es gibt keine bürokratischen Prozeduren, dafür überall und jederzeit Unterkünfte, preiswert und freundlich. Für jüngere Leute gibt es Eurolines, mit deren Bussen man in jeden Winkel der Ukraine gelangt. Dort gibt es etwas zu sehen, was die meisten Europäer bisher nicht gesehen haben, und eine Geschichte, die selbst für Kenner nicht einfach zu verstehen ist und die noch einmal neu erzählt werden muss. Die Ukraine ist ein Europa im Kleinen, sprachlich, kulturell extrem heterogen, sie hat fantastische Städte und Landschaften zu bieten. Doch redet man hierzulande weniger vom kulturellen Reichtum als vielmehr von den Risiken der Spaltung, die darin liegen sollen. Die Ukrainer, vor allem die junge Generation, sind, auf der Suche nach Arbeit und Ausbildung, in Europa weit herumgekommen, es gibt daher keine Verständigungsprobleme. Für jeden der an dem nun zu entdeckenden Land Interessierten gibt es etwas. Für die schon existierende Städtepartnerschaft mit Nürnberg, für Unternehmen, ob in der Tourismusbranche oder Landwirtschaft, die aus guten Gründen dem Gerede vom Failing State misstrauen und sich selber einen Eindruck von den wirtschaftlichen Möglichkeiten verschaffen wollen. die Architektengemeinde, die alles schon hinter sich gebracht hat, vom Rockefeller Center in New York bis zu Zaha Hadids Archäologischem Museum in Rom, wird in Charkiw nun endlich den Gazprom-Komplex und die Rote Moderne besuchen, die in Augenschein zu nehmen sie bisher keine Zeit oder keine Lust hatte. Für das Technische Hilfswerk und humanitäre Organisationen gibt es in einem Land, das es mit russischen Hilfskonvois zu tun bekommen hat, unendlich viel zu tun. Für junge Leute, die die Berliner Clubszene satt haben und noch einmal etwas anderes in ihrem Leben machen wollen, ist eine Stadt wie Charkiw der richtige Ort. In der Stadt mit dutzenden Universitäten und Hochschulen treffen sie auf eine Generation, mit der sie mühelos eine gemeinsame Sprache finden und etwas vom Ernst der Lage verstehen können, der im Rest Europas immer noch nicht ganz angekommen ist. Ryanair und EasyJet könnten sich historische Verdienste um die Erweiterung des europäischen Horizonts erwerben, wenn sie endlich auch Charkiw und andere Städte in ihr Netz aufnehmen würden. Wer sich vorab auf diese Stadt einstimmen möchte, kann Serhii Jardins »Erfindung des Jazz im Donbass« oder »Anarchy in the UKR« lesen. Das ist der Sound des neuen Charkiw, einer Stadt, die weiß, was auf dem Spiel steht und dass jederzeit alles verloren sein kann. 2014. Dnipropetrovsk, Rocket City, am Dnepr und Potjomkinstadt. Dnipropetrovsk hat für jemanden, der aus Mitteleuropa anreist, etwas Amerikanisches. Das liegt zuerst an den silbrig glänzenden Bürotürmen, Bankgebäuden und Apartmenthochhäusern, die aus dem Häusermeer des Stadtzentrums herausragen. Die Skyline hebt sich deutlich vor dem Dnepr ab, der hier 2 Kilometer breit ist. Manhattan am Dnipro. Dem vielen Glas und dem Stil nach zu urteilen, sind sie alle in den letzten 20 Jahren gebaut worden. Sie stehen da wie Solitäre, die ganz sich selbst genügend es nicht nötig haben, sich in das Ensemble der Stadt einzufügen. Sie besagen, wir brauchen uns um den Zusammenhang mit der alten Stadt nicht zu kümmern. Wir wollen das sowjetische Dnipropetrovsk hinter uns lassen. Wir wollen darüber hinaus. Symbole eines neuen Take-off. Anstelle des überkommenden Namens heißt es nun eher Dnipro City oder noch kürzer Dnipro, wie die Einheimischen, denen es nicht schnell genug gehen kann, ihre Stadt nennen. Dnipropetrovsk, das war einmal das Zentrum für Metallurgie und Maschinenbau in der Sowjetunion, die für Ausländer jahrzehntelang geschlossene Stadt des Raketenbaus und der Rüstungsindustrie. Dnipro steht für Hightech, Finanzen und Banken. Dnipropetrovsk ist das Finanzzentrum der Ukraine. Stadtpläne für Touristen und Terroristen. Aber im Sommer 2014 herrscht Krieg im Land, auch wenn dies äußerlich und auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Der Donbass-Express, dessen blau-gelb gestrichene Waggons in Friedenszeiten nur 2 Stunden bis Donetsk brauchen, verkehrt nicht mehr regelmäßig und ist zeitweilig eingestellt. Auf dem internationalen Flughafen der Stadt gibt es zwar Flüge nach Sharm el-Sheikh und Abu Dhabi, aber auf dem Flugfeld stehen auch ganze Geschwader von Helikoptern, die gerade von ihrem Einsatz zurück sind oder sich für einen solchen bereithalten. Erst unlängst ist ein ukrainisches Flugzeug mit in Dnipropetrovsk stationierten Elitetruppen von den Separatisten des Luhansker Gebiets abgeschossen worden. Auf den Magistralen der Stadt staut sich der Verkehr. Auf dem Europaplatz mit seiner neu eröffneten Passage herrscht Hochbetrieb. In den weitläufigen Parks, von denen die Stadt gleich mehrere hat, wird gejoggt. Die Stadt geht wie gewohnt ihren Geschäften nach. Aber an der demonstrativen Einfärbung der Stadt, blau-gelb in allen Variationen und aller Orten, und den Nachrichten, die allenthalben von den Zwischenfällen berichten, zeigt sich doch ein Grad von Wachsamkeit, ja Anspannung, der darauf hindeutet, dass etwas im Gange ist, was das Leben der Stadt zum Stillstand, zum Kippen bringen könnte. Dnipropetrovsk ist nicht Donetsk, hat Gennadi Korban, der stellvertretende Leiter der Dnipropetrovsker Gebietsverwaltung, in einem Interview im Oktober 2014 gesagt. Die Stadt und das Gebiet seien gerüstet gegen Angriffe und Subversion. Tausende von Soldaten und Reservisten, die von der Stadt und Privatpersonen ausgerüstet und finanziert werden, stünden bereit. Vor allem seien sie wachsam. Wie berechtigt diese Befürchtung bereits im Frühjahr 2014 war, zeigt sich in einer Beobachtung, die ich bei der Suche nach einem Stadtplan für Dnipropetrovsk gemacht hatte. In der im Souterrain gelegenen, auf Karten spezialisierten Buchhandlung in der Leninstraße wollte ich mich mit Stadtplänen und Karten eindecken. Die Verkäuferin schaut mich verblüfft an. Ich sei heute schon der x-te Kunde der Karten von Dnipropetrovsk und zwar möglichst exakte, am besten Messtischblätter und Generalstabskarten haben wolle. Was ist denn los in der Stadt? Aber sie hatte sich schon ihren Reim darauf gemacht. Touristen brauchen Karten, um sich im Stadtraum zu orientieren, um durch die historischen Schichten der Stadt zu navigieren und Sehenswürdigkeiten auszumachen. Aber Karten, möglichst genaue Karten, brauchen auch die Ortsfremden und Ortsunkundigen, die sich ein Bild von strategisch wichtigen Punkten, städtischer Infrastruktur, symbolisch wichtigen Plätzen machen oder sogar Adressen von Prominenten ausbaldowern wollen. Indizien für dieses nicht touristische, sondern terroristische Interesse an der Topographie der Stadt gab es in Dnipropetrovsk genug. Die Erstürmung der Gebietsverwaltung im Februar durch die Gegner des Maidan, das Hissen von russischen Fahnen auf öffentlichen Gebäuden, Einschüchterungs- und Terrorakte gegen Maidan-Aktivisten. Doch die Stadt hat sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Mehr als jede andere Stadt ist sie, dank der Initiative des wichtigsten Oligarchen der Stadt, Ihor Kolomoyskyj, des späteren Gouverneurs, zum Zentrum der Selbstverteidigung in der Ukraine geworden. Jekaterinoslaw, Petersburg des Südens, Athen des Nordens. Dnipropetrovsk ist nur einer von vielen Namen, die die Stadt in ihrer nicht allzu langen Geschichte getragen hat. Ursprünglich gab es am Dnepr, über den Stromschnellen gelegen, eine 1635 errichtete Festung der Saporoger Kosaken mit dem Namen Kodak. Nach der Zerschlagung des Kosakenhetmanats durch die russische Zarin Katharina die Große im Jahre 1775 wurde auf dem linken Ufer des Dnepr als erstes Zeichen russischer Landnahme 1776 die Stadt Nowomoskowsk gegründet. Man kann dort heute noch ein Kloster mit einer bedeutenden Holzkirche besichtigen, bevor es dann 1783 zur wirklichen Gründung der Stadt kam, die den Namen Katharinas II. Tragen sollte, Jekaterinoslaw, was so viel heißt wie Ruhm Katharinas. Katharina selbst war auf ihrer Reise ins neue Russland auf dem Dnepr an den Ort gekommen, an dem ihr Günstling Fürst Potjomkin dann die ersten Schritte zur Anlage der Stadt unternahm. Für einen kurzen Augenblick hieß die Stadt Noworossiysk, das war in der Regierungszeit Pauls I., der seine Mutter Katharina hasste. Ihr Aufstieg zu einer bedeutenden Gouvernements- und Industriestadt fiel zusammen mit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und der aufkommenden revolutionären Bewegung. Die Stadt wollte den Namen der Zarin loswerden. Ein weiterer Versuch wurde 1917 unternommen, als sie für einen kurzen Augenblick der kosakischen Tradition zu Ehren Sitschislaw hieß. Offiziell und dauerhaft aber wurde der Namenswechsel 1926 vollzogen, als sich die Stadt im Einvernehmen mit Moskau nach ihrem prominenten Sohn, dem Berufsrevolutionär Grigori Petrovsky, umbenannte. Petrovsky blieb Zeit seines Lebens, auch in den Zeiten der Kollektivierung und des Terrors, ein loyaler Parteimann und wurde nach einem langen Leben, er starb 1958, an der Kremlmauer beigesetzt. Nach ihm ist auch das größte metallurgische Werk, der alte Brjansker Betrieb, benannt. Auf dem Platz vor dem Bahnhof steht sein Denkmal. Ob dieser Name, der für die Sowjetukraine und für die Stalinzeit steht, bleiben wird, muss sich zeigen. Der Streit um die Umbenennung hat mit neuer Heftigkeit eingesetzt. Als am 9. Mai 1787 in Anwesenheit Katharinas II. Der Grundstein für die Stadt gelegt wurde, war keineswegs klar, dass diese Gründung auch gelingen würde. Sie war auf einer Flottille von 80 Schiffen mit 3000 Mann Besatzung und Hunderten von Musikanten, Sängern, Schauspielern von Kiew ausgekommen, um nichts weniger als das Zentrum des neuen Russland zu gründen, ein Petersburg des Südens oder ein Athen des Nordens, als Kern ihres griechischen Projekts, das sich gegen das Osmanische Reich richtete. Katharinas Vision, das wilde Feld, die pontische Steppe in einen blütenreichen Garten zu verwandeln, sollte von Fürst Potemkin umgesetzt werden. Was später als Potjomkinsches Dorf sprichwörtlich wurde für Illusionsmacherei, hinter der nichts Ernstzunehmendes stand, war nichts anderes als die damals überall im absolutistischen Europa praktizierte, freilich aufwendige und kostspielige Veranschaulichung, die Antizipation der zukünftig zu errichtenden Stadt. Und kein Zweifel, Potjomkins Projekt, vom Bau seines Palais bis zur Anlage des Schachbrettmusters, des Stadtgrundrisses und der Festlegung der Fassadenhöhe, blieb nicht auf dem Papier oder beim Aufbau von Kulissen, sondern wurde Realität. Auf der höchsten Stelle, von der aus man einen Blick auf den Dnepr hat, der hier eine scharfe Biegung nach Süden macht, wurde der Grundstein für die Preobrashensky-Kathedrale gelegt, die in ihren Maßen die Peterskirche in Rom übertreffen sollte. Der heutige Kirchenbau, von keinem geringeren als dem Baumeister der Petersburger Admiralität, Andrejan Sacharow, errichtet, wurde in sowjetischer Zeit in ein Museum für Atheismus umfunktioniert und war ursprünglich nur als provisorischer Bau gedacht. Wenn man vom Kathedralplatz hinabsteigt zum Dnepr-Ufer, wo sich heute der Taras-Schewtschenko-Kultur- und Erholungspark erstreckt, der einmal Park der kommunistischen Jugend hieß, stößt man auf den alten Gouverneurspalast, den Potjomkin 1790 sich hatte errichten lassen. Nach der Revolution wurde er zum Erholungs- und später zum Kulturpalast für die Studenten der Dnipropetrowsker Universität umgewandelt. Von diesem langgestreckten klassizistischen Bau, der im Krieg schwer zerstört worden ist, geht der Blick hinüber auf die Klosterinsel, in sowjetischen Zeiten Insel der kommunistischen Jugend, auf der lange vor Katharinas Gründung ein Kloster stand. Heute ist die Insel der im Sommer von Abertausenden aufgesuchte Erholungspark und Badestrand. Der Dnepr, der vor seiner Aufstauung durch das Dnepogres-Kraftwerk 1932 wegen seiner Stromschnellen hier unpassierbar war, weitet sich heute fast zum Meer, auf dessen beiden Ufern sich die Stadt erstreckt. In Sommernächten und von den Promenaden aus gesehen eine fast mediterrane Szenerie. Vieles konnte den Besuchern, die der Gründung 1787 beiwohnten, unter ihnen der habsburgische Kaiser Joseph II., wie Potjomkinsche Dörfer vorkommen. Und lange sah es so aus, als würde das 1803 zur Gouvernementshauptstadt erhobene Jekaterinoslaw nicht auf die Beine kommen. Doch Jekaterinoslaw wurde zur Boomtown des Zarenreiches, Rainer Lindner, in dem Augenblick, als im nahegelegenen Donetsk-Becken Kohle und bei Krivui Rih die bedeutenden Eisenerzfunde gemacht wurden. Jekaterinoslaw, das mit dem Dnepr auch im 19. Jahrhundert noch über den wichtigsten Transportweg verfügte, 1400 Schiffe pro Jahr, wurde nun an das sich rasch verdichtende Eisenbahnnetz angeschlossen, vor allem die Katharinenbahn und die Eisenbahnbrücke über den Dnepr, die auf die denkbar festlichste Weise 1884 dem Verkehr übergeben wurde. Vermutlich war die südrussische Gebietsausstellung für Landwirtschaft, Industrie und Heimproduktion im Jahre 1910 einer der Höhepunkte in der Entwicklung dieser Stadt, die sich aus einem Petersburg des Südens eher in ein Manchester des Zarenreiches verwandelt hatte. Eine Entwicklung, die durch die Evakuierung von Fabrikanlagen aus den Westprovinzen des Russischen Reiches zu Beginn des Ersten Weltkriegs noch beschleunigt wurde. Seit den 1860er Jahren ging es Schlag auf Schlag. Am 10. Mai 1887 nahm der erste metallurgische Betrieb, das Alexanderwerk der Brjansker Aktiengesellschaft, seine Arbeit auf, das heute Petrowski Metallurgiewerk heißt und jahrzehntelang mit zeitweise 30.000 Arbeitern der größte Arbeitgeber der Stadt war. Im Herbst 1889 ging das Röhrenwerk der französisch-belgischen Aktiengesellschaft Chaudoir in Betrieb. Später kamen hinzu das Werk Gantke, nach der Revolution nach Karl Liebknecht benannt, Chaudoir B., später Comintern, die Eisenbahnreparaturwerkstätten, später Kirov-Werke. 1895 wurde die belgische Firma Esau & Co. eröffnet, später Mähdrescherfabrik Voroschilow. Jekaterinoslaw wurde zum Niederlassungsort für ausländische Firmen, die 90% der Metallindustrie, 63% der Kohlegewinnung kontrollierten. Die Stadt wuchs. 80% der Arbeiterimmigranten stammten aus dem dörflichen Russland, aber auch aus dem jüdischen Ansiedlungsrajon, aus dem sich vor allem die Handwerker, kleinen Geschäftsleute und freien Berufe rekrutierten. die Stadt des industriellen Take-off, der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, der bäuerlichen Masseneinwanderung, entwickelte sich binnen kürzester Zeit auch zum Zentrum einer erstaunlichen Gesellschaftsbildung. Sie lässt sich am besten entlang den Zerstörungen und Verwitterungen des 20. Jahrhunderts auf dem von den Petersburger Städteplanern des 18. Jahrhunderts noch entworfenen Hauptprospekt studieren, der die Stadt vom Kathedralplatz bis zum Bahnhof auf einer Länge von 12 Kilometern und einer Breite von 100 Metern durchzieht. Der Jekaterinsky-Prospekt, der Katharinen-Prospekt, der heute noch immer Karl-Marx-Prospekt heißt und der in der Zeit der deutschen Besatzung 1941 bis 1943 Breite Straße hieß. Zeitachse Katharinen-Prospekt, Karl-Marx-Prospekt. Die Straßenbahn Nummer 1 verbindet beide Enden der Stadt, den Kathedral- und den Bahnhofsplatz. Auf der Strecke dazwischen bekommt man vieles mit. Etwa das Relief der Stadt, die auf 3 Hügeln liegt und daher erstaunliche Steigungen aufweist. Sie ermöglichen einen Blick auf eine Stadt von enormer Ausdehnung, 25 Kilometer in nordsüdlicher und 40 Kilometer in westöstlicher Richtung. Der Prospekt zieht sich über 12 Kilometer hin und bildet die eigentliche Mittelachse der Stadt, so wie sie Katharinas Baumeister im 18. Jahrhundert entworfen hatten. 1926 legte die Stadt nicht nur ihren alten Namen ab, 1933 sah der Generalplan für die neue Stadt auch vor, die Achse zu verschieben. Die auf beiden Seiten des Dnepr liegende Stadt wollte sich ihrer eigentlichen Hauptachse zuwenden, dem Dnepr. Vielleicht wäre dies ganz im Sinne eines Petersburg des Südens gewesen, die Wasserfläche des Dnepr ähnlich wie der der Neva als zentraler Stadtraum. Gedacht hatten die Planer der 1930er Jahre an imposante Bauten, unter anderem an ein Hochhaus der Roten Armee. Die Idee, die Stadt an den Strom heranzurücken, ist bis heute lebendig. Die kilometerlange, breit angelegte Promenade mit Spazierwegen, Schiffsanlegestellen und einem Blick auf den Dnepr gehört zu den schönsten in Europa. Das einem Segel nachempfundene Hochhaus des Hotels Parus, in den 1980er Jahren in den Fluss hineingebaut, steht noch immer als unvollendeter Rohbau. Wohl, weil es sich für heutige Ansprüche nicht mehr verwenden lässt. Er wird heute für die nächtliche Illumination in Blau-Gelb, den ukrainischen Nationalfarben, genutzt, während auf der gegenüberliegenden Seite eine riesenhafte Mondscheibe am Himmel erscheint, wie sich bei näherem Hinsehen herausstellt, eine künstlerische Installation auf dem Gelände einer Fabrik, die Igor Pintschuk gehört. Der Dnepr ist nicht zur innerstädtischen Achse geworden, aber der Katharinenprospekt alias Karl-Marx-Prospekt erfüllt diese Funktion wie seit Anbeginn. Jeder Gang durch die Stadt, jede Fahrt mündet fast automatisch auf diesem fast an eine Parkanlage erinnernden Boulevard mit seinen Spazierwegen, Blumenrabatten und seinem Bildermarkt. Eine Fahrt mit der Tram Nummer 1 führt nicht nur durch die Stadt, sondern wird zu einer Fahrt durch die Jahrhunderte. Alles, was in dieser Stadt von Bedeutung war, ist hier vertreten oder auf diesen Raum bezogen. Alles, was sich an historischen Ereignissen abgespielt hat, hat sich hier oder in der nächsten Umgebung ereignet. Jede Generation hat etwas zum Gesamtensemble beigesteuert und jede Generation hat etwas aus diesem Stadtraum herausgebrochen oder ein Stück davon verloren. An manches wird erinnert, noch mehr wird verschwiegen oder ist getilgt. Vor allem aber, auch jetzt ist dieser Stadtraum par excellence Bühne für die Akteure von heute geblieben. Vor der Gebietsadministration und dem Bürgermeisteramt, beide an großen, fast einschüchternden Plätzen entlang der Achse gelegen, kam es zu den schweren Auseinandersetzungen zwischen den Maidan-Anhängern und ihren Gegnern im Frühjahr 2014. Das Postament, auf dem Lenin gestanden hatte, ist geräumt und von einer Plakatwand mit einem Mädchen in ukrainischer Nationaltracht umzäunt. Eine Installation auf dem Platz, eine überdimensionale Mausefalle, soll den Bürgern wohl sagen, dass sie sich vor Mäusefängern und Demagogen in Acht nehmen sollen. Die knappste Einführung in die Geschichte der Stadt kann man im Historischen Museum bekommen, hervorgegangen aus der Sammlung Alexander Polz, 1832 bis 1890, des Pioniers des Erzberg- und Eisenbahnbaus, genannt der neurussische Kolumbus und überhaupt einer der bedeutendsten Unternehmergestalten des 19. Jahrhunderts. Später wurde die Sammlung bis in die sowjetischen Zeiten hinein weitergeführt von einem angesehenen Gelehrten, Dmitro Jarwonitski, der für eine Stadt der Geselligkeit, der bürgerlichen und gelehrten Vereine, der Philanthropie und der Selbstverwaltung stand. Gerade wird eine Ausstellung zum Großen Krieg und der Gouvernementshauptstadt Jekaterinoslaw vorbereitet. Erstaunlich klein ist die Abteilung geraten, die von der Kollektivierung handelt. Gezeigt werden Fotos von der Durchsuchung von Bauernhöfen und der Beschlagnahmung von Getreide, Protokolle von Gerichtsverhandlungen, wo Fälle von Kannibalismus verhandelt wurden. Im Zentrum des Saales steht einer künstlerischen Installation gleich ein Traktor, Modell 1931, schwarz lackiert und mit leuchtend roten Felgen. Aus Augenzeugenberichten wie denen des Studenten Viktor Kravtschenko, der zu den von der kommunistischen Jugend mobilisierten Aktivisten gehörte, die in das Dorf Petrovo geschickt worden waren, wissen wir, dass auf dem Lande Krieg gegen die Bauern geführt wurde und wie es auf den Dörfern aussah. Den schrecklichsten Anblick boten die kleinen Kinder, deren Glieder wie Skelette aus den aufgedunsenen Körpern ragten. Die Hungersnot hatte jede Spur von Jugend in ihren Gesichtern ausgelöscht und sie in verzerrte Fratzen verwandelt. Nur aus ihren Augen sprach noch die Kindheit. Überall lagen Männer und Frauen hingestreckt mit gedunsenen Gesichtern und Bäuchen und völlig ausdruckslosen Augen. Die Folgen des Hungersterbens 1932-33 waren auch in Dnipropetrovsk selbst zu sehen. Trotz der scharfen Polizeimaßnahmen, die eine Auswanderung der Opfer verhindern sollten, wurde Dnipropetrovsk von hungernden Bauern überschwemmt. Viele lagerten abgestumpft und selbst für das Betteln zu schwach an den Bahnhöfen. Ihre Kinder waren Skelette mit geschwollenen Bäuchen. Früher schickten Freunde und Verwandte vom Land Lebensmittelpakete in die Stadt, jetzt geschah das Umgekehrte. Unsere eigenen Rationen waren jedoch so klein und ungewiss, dass nur wenige es wagten, sie zu verschenken. Ein anderer Raum des Stadtmuseums ist dem Architekten Alexander Krasnuselski gewidmet, der die Stadt am meisten geprägt hat. Zu besichtigen ist ein bürgerliches Ambiente, Tagebucheintragungen von Reisen nach Westeuropa, Notenblätter und Musikinstrumente, Bilder aus einer Welt von gestern. Von ihm stammt das Kaufhaus Univermark am Karl-Marx-Prospekt 1936 bis 1938. Am oberen Ende des Prospektes liegt das wohlhabendste Wohnviertel der Stadt. Dort befinden sich nicht nur die Straßenzüge mit den Villen aus der Zeit vor der Revolution, die später von den Angehörigen der Nomenklatura übernommen wurden. Leonid Breschnew etwa wohnte in der Woroschilow-Straße 11. Hier sind auch seit den 1890er Jahren nach und nach Bildungseinrichtungen entstanden, zum Beispiel das Bergbauinstitut. Sie wurden in den Jahren der sowjetischen Industrialisierung weiter ausgebaut, meist monumental und im neoklassizistischen Stil der Zeit. Die Fotografen des alten Jekaterinoslaw zeigen, dass die Stadt eine Vielvölkerstadt war. Auf den Ladenschildern und in den Auslagen melden sich die Stimmen der jüdischen, russischen, ukrainischen, schwarzmeerdeutschen und international geprägten Stadt. Besonders belgische und französische Firmen stechen heraus. An der Ecke Karl-Marx-Prospekt-Gogol-Straße steht das gut restaurierte Gebäude der ukrainischen Nationalbank, auf dessen Stirnseite durch eine List der Geschichte der Zarenadler die Zeiten überdauert hat. Die Hotels auf beiden Seiten des Prospekts heißen so wie überall Astoria, Bristol, Hotel Europa, Grand Hotel. Und sie heißen nach der Revolution so wie überall in der Sowjetunion auch Spartak, Oktober und so weiter. Der Prospekt ist eine Zone für Zeitvertreib und Erholung. Deshalb gibt es hier Cafés und vor allem Kinos, etwa das Kolosseum, aus dem später das Kino Oktober wird. An manchen Gebäuden sind Gedenktafeln angebracht und so erfährt man, dass sich der ukrainische Anarchistenführer Machno im Jahre 1919 im Hotel Astoria einquartiert hatte. Trotz schwerer Beschädigung im Zweiten Weltkrieg ist auf den ersten Blick das Grand Hotel an der Kreuzung Karl-Marx-Prospekt-Gogol-Straße zu erkennen, ukrainischer Jugendstil, den es also auch gegeben hat. Er scheint in seiner Formgebung nicht allzu weit entfernt von Bauten, die auch in München oder Graz stehen könnten.